So, der startet. Haben wir den da am Starten? Wieso kommt jetzt immer andere Staub- und Stummgestell? Das meldet meiner jetzt? Egal. Ich habe das aber auch nur als Nachricht immer, aber es piepst hier nichts. Alle Benachrichtigungen für Mumble deaktivieren. So, jetzt kriege ich keine mehr. Ja, jedes Mal, wenn ich einer Staub- und Stummgestell habe, habe ich wohl eine Meldung. Interceptor hört nichts, sagt er. Das wäre jetzt schlecht. Ja. Wir heute noch nichts? Phone ist da, okay. Also scheint Interceptor der Einzige dann zu sein. Muss das ein Interceptor-Problem sein, ja. Okay, dann mach mal Begrüßung. Genau. Es ist 20.01 Uhr am 10.02.2022. Es könnte nicht schöner sein. Wir begrüßen live im Chat Jane, die Skywalkers, Dr. Ringding, Eti Bacht-Fan, Filianoctis, Gleider 74, Grafzahl 75, Grelli, Griso 1000 übers Handy, Captain Kriegstrom, Mallow Beach, Marebi, den Sauerstoff, Schwarzer Kater, Sorglos 02 und Wolf 382. Herzlich willkommen. Eti Bacht-Fan heißt er, das weiß ich. Ich muss mal an seine Karte denken, wo er mal eben erwähnt hat, dass er da auf 6.500 Meter Höhe unterwegs war, irgendwo im Nepal. Deswegen habe ich den auch im Hinterkopf. Ja, aber den hatten wir, glaube ich, live hier noch nie dabei, ne? Ich erinnere mich nicht. Nee, sag mir auch nicht. Zumindest nicht bei der Begrüßung schon dabei. So. Ja. Titel habe ich heute schon vergeben, heißt Statistik. Kommt heute sehr viel Statistik. Aber wir fangen mal direkt an mit den Postkarten. H. Michel. Allerdings nur mit den Nordkoordinaten, weil er zu faul war, die rauszusuchen, weil er kein Gerät dabei hatte, schrieb er, weißt du? Nee, weil nur die Nordkoordinaten überall rumstanden auf den ganzen Fenstern und Weihnachtspostamt in Finnland, ja. Genau. Da ist ja immer ein Weichei ein bisschen, ja. Da hätte man ein bisschen mehr Einsatz erwartet, muss ich ja mal sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht den richtigen Stift dabei hatte und der einfach versagt hat. Ich könnte ja einen empfehlen. Stimmt, wir haben ja da wie hießen die Dinger noch? Druckluft. Genau, Pressluft, Fanfaren, Schreiber. Ne? Guckt einfach in die nächste, letzte Folge rein. Genau. Wir müssen ja ein paar Cliffhanger einbauen, dass die alten Folgen auch mal geladen werden wieder. Und die zweite Karte kam noch vom Schatzforscher aus Parsing. Vom Marienplatz in der Nähe vom Zoo, habe ich gesehen. Und wir sollen auch mal OC erwähnen. Okay, haben wir jetzt getan. Es tut mir auch mal leid, aber für mich so bleibt das echt, das tut mir leid, aber es ist eine tote Plattform. Aber da kann ich irgendwie drehen und wenden, wie ich will, die wird nicht lebendiger. Aber wir erwähnen sie jede Folge. Man muss es auf den Postkarten quasi gar nicht separat erwähnen. Wir erwähnen OC eigentlich jede Folge irgendwie, auch wenn es nur um Tod geht. Ne? Ja, gut, das stimmt natürlich auch wieder, ja. Weil also insgesamt, ich habe es ja immer wieder mal probiert, also sorry mehr, aber ich bin da echt raus mittlerweile. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Das läuft bei mir nicht gut. Nee, ich habe auch, eine Zeit lang hatte ich immer noch die bei der App hier, bei CGO noch die OCs mitgezogen, aber Live-Karte habe ich jetzt ausgestellt, weil ich, also seltenst fahre ich mal einen an und im Endeffekt gucke ich alle halbe Jahr mal, ob irgendwelche OC-Caches da sind, die ich bei GC gefunden habe. Mhm. Und von daher, warte mal kurz. Ja. Deine Kleine. Ja. Ich muss mal kurz muss mal kurz weitermachen, Jörg, ja? Ja, klar. Was habe ich denn Schönes? Kommentatoren. Wir machen einfach mal die Kommentare, genau. Kommentatoren hatten wir Micha und Caro, Michael L., Louis Seifer, Karl, Schrotti, sehr schön auch total anonym, Sauerstoff und Anonymous. An Kommentaren selber. Der Shop vom Rucksackabenteuer wird jetzt überarbeitet. Ich habe mir den immer noch nicht angeguckt. Ich muss mal live gucken. Rucksackabenteuershop.de. Ich wollte dann auf der Arbeit gucken. Da haben wir einen Edge-Browser. Aber wie das auf heutigen Konzernen so ist, da ist natürlich alles zugenagelt. Also da sind keine Kekse, Cookies erlaubt und kein Skripte und Boah, hast nicht gesehen. Und wenn du dann auf deren Seite Shop gehst, dann schüttelt's einen. Das kann ich nicht sagen. Jetzt ist es ja ganz übersichtlich, meine ich. Sie haben ja auch nicht viel, was sie da verkaufen. Sieht aber ganz hübsch aus. Wenn ich das angucken will, guck selber nach. Rucksackenabenteuer-shop.de ist überarbeitet schon scheinbar. Sieht ganz brauchbar aus. So. Dann fand er unsere Berichterstattung auch ganz okay. Ich meine, so viel Resonanz gab es auch gar nicht und die war auch geteilt. Das heißt, die Hälfte glaubt, da wurde was gefaked, die andere Hälfte glaubt, da wurde nichts gefaked. Wir müssen, wenn wir sowas hören, drüber berichten, auch wenn wir die Leute kennen. Und das machen wir auch. Also das muss auch jedem klar sein. Also nur, weil er mich kennt oder weil wir uns mal irgendwo getrennt haben und zusammen irgendwie einen Tee getrunken haben, ist mir egal. Wenn was kommt, berichten wir. Das ist einfach mal so. Genau. Ach, du bist wieder da. Ich bin wieder da. Ja, ich musste kurz entschuldigen. Die junge Dame ist heute eine Zeit lang alleine oben gewesen und die hat gerade Sehnsucht nach mir gehabt. Aber jetzt ist Frau Tapir da, jetzt läuft das wieder. Ah, okay. Ja, Mikro scheint ganz gut zu sein, ist ganz gut angekommen. Louis kennt den Juneo, den wir letztes Mal hatten. Das war dieser Mega-Cacher. Der mit den 1000 Pfunden am Tag teilweise, ne? Genau, und Louis bestätigt ja auch, das ist einfach so, der lebt das tatsächlich so. Also für ihn ist das einfach Normalzustand. Wobei auch Louis das jetzt, also ich gebe Louis vollkommen recht, er hat als letztes irgendwie drunter geschrieben, wenn er das will, warum nicht? Das sehe ich ganz genauso. Trotzdem halte ich es jetzt nicht unbedingt für gesund. Im bürgerlichen Sinne, oder wie soll ich das sagen? Ja, ich sag mal, es ist schon eine ungewöhnliche Art und Weise. Der sticht schon aus der Masse heraus, ne? So. Ja, ja. Jeder so, wie er möchte, aber ich finde das auch schon sehr, das ist schon extrem. Ne? Ja, also wie gesagt, will ich gar nicht abwerten, aber für das, was man im Durchschnitt als gesund hält, würde ich das nicht einschätzen. Dann kommt Karl nochmal, der hat extra nochmal betont, dass das nicht gegen den Geheimpunkt geht. Wir hatten ja mal gesagt, er hatte was gegen den Geheimpunkt, weil da so zwei Loks hintereinander irgendwie waren. Das hat er nochmal gerade gerückt und ja, er hat eher so ein Problem mit der Regelauslegung bei Groundspeak und das kann ich durchaus auch verstehen. Da kommen wir später sowieso, glaube ich, nochmal zu. Es kommt nochmal zu, genau. Schrotti weist nochmal auf die Rettungspunkte hin, die gibt es also auch für Berlin und Brandenburg. Er selber nutzt die, glaube ich, nicht ganz so, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Aber da könnt ihr auch im Kommentar nachgucken. Da hat er einiges zu geschrieben. Da wurde eine Highscore-Liste für Stempel, also wie viele Felder man mit einem Stempel zumüllen kann, vorgeschlagen. Die Idee ist gar nicht mal schlecht. Vielleicht sollten wir so eine Highscore einführen. Ne? Ach ja, aber die Arbeit war mir dann doch. Hatten wir ja schon mal überlegt, so eine Liste zu machen. Wir machen das lieber ab und zu mal. Wenn uns wieder was auffällt, dann sammeln wir ein paar Fotos und machen einen kleinen Kurzbericht von und hauen den raus. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Und TikTok wurde gesagt, jetzt geht's weiter, jetzt ist ja auch mit Ton, also verständlichem Ton. Ja, stimmt. Ich habe jetzt auch gelernt, dass ich Hochkant filmen muss und nicht breit. Ist TikTok nur ein Hochkantformat? Ja, okay. Ich habe das einmal so, wie man normal filmt, also 16:9 sozusagen aufgenommen. Und nee, dann kriegst du das ist doof. Das ist nicht so gedacht, dann musst du um 90 Grad den Kopf drehen. Nee, es ist wirklich so gedacht, dass glaube ich, also wenn ich, es sei denn, ich habe da noch was übersehen, ich habe ja noch nicht so jetzt mich da, ich werde mich da auch nicht so tief einarbeiten. Ich finde es, wir sind ja mit den Kommentaren sowieso durch, das war es also an Kommentaren, dafür nochmal vielen Dank an alle. Zu TikTok, weil wir haben das ja jetzt bei uns auch eingeführt, ich finde das besser als YouTube. Weil du schmeißt dein Handy an und du drückst drei Buttons oder was, wenn es hochkommt und dann bist du auch schon fertig und hast dann eben mal, weiß ich nicht, 30 Sekunden bis anderthalb Minuten oder so rausgehauen. So. Mehr muss es ja teilweise auch gar nicht sein. Und nach einer Woche findet das niemand mehr, ist das im Müll irgendwo versandet. Und ich finde dafür, ich kann die jungen Leute verstehen, dass sie das benutzen, echt. Also das ist, die Videos sind schon, muss man mal durchblättern. Ist nicht unsere Altersklasse, glaube ich. Teilweise schon, aber nicht alle. Nee, zum Großteil nicht. Also ich glaube, das ist tatsächlich eher eine wirklich junge Plattform. Ja, ja, ja. Aber wir sollen uns ja den jungen Hörern auch nicht verschließen. Ne? Wir haben gesagt, wir hauen die Scheiß jetzt voll, verjagen jetzt wieder die Jungen, indem die Alten kommen. Also ich werde da immer wieder mal, glaube ich, Filmchen reinstellen. Ich glaube, da habe ich Spaß dran. Das muss ich schon zugeben. Das ist ganz niedlich. Vor allem, weil es zu schnell geht. Also wie gesagt, anschmeißen, machen geht. Ja, ich sag mal, wenn man was Längeres machen will, dann ist YouTube natürlich eine gute Plattform, aber da musst du halt auch mitschneiden. Und genau, und das ist, genau. Und das ist einfach aufwendig und das ist halt bei, da ist TikTok dann auch, genau, das ist eigentlich auch ehrlicher in Anführungszeichen, weil du einfach da schneidest du nicht, das ist ja viel zu viel Arbeit. Mhm. Nein, machen wir weiter. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, wir haben jetzt einen TikTok-Kanal, findet ihr auf der Homepage irgendwo auf der rechten Seite, Link hin. Heißt da, glaube ich, DSM-212, weil gab nicht mehr DSM-212. Ich glaube, irgend sowas heißt es, ja. Ja, auf jeden Fall findet ihr es auf der Homepage auf der rechten Seite. Sind ja diese ganzen Verlinkungen, was wir wo machen. Da ist das drin und da kommt jetzt ab und zu mal ein Filmchen rein. Ja. Genau. Gut, was in eigener Sache habe ich noch eine Kleinigkeit. Nicht jetzt hier im direkt vor Ort, hätte ich fast gesagt, aber wer so, ach guck mal, da ist auch schon tiktok.com/dsm-212. Da ist der Link schon. Wieso sagt er mir eigentlich immer, dass die Sprachunterdrückung aktiviert ist? Die Meldung muss ich auch nochmal ausschalten. Das habe ich ja auch die ganze Zeit. Ja, die brauchen wir gar nicht. Das macht er ja automatisch. Also. Ja, weiß ich auch nicht, was er da macht. Wer gute Caches in Prag kennt, der könnte mir mal so einen Tipp zukommen lassen am Rande. So. Wann geht's da hin? Im Frühjahr, ne? Ja, ja, irgendwann. In glaube ich, jetzt habe ich das Handy nicht hier, 48 Tagen oder so. Okay. Nee, ich war 92, glaube ich. Auf jeden Fall da zum Event. Und zwar das Event und dann vor allen Dingen natürlich, weil ich das endlich mal mit abgreifen will, wenn ich da schon hinfahre. Diese komische Maze-Icon habe ich ja nicht. Das gibt es da ja auch. Was, welches Event ist es da? Ist ein 20-Jahres-Event? Was ist das? Ja, das haben sie doch schon zweimal verschoben. Ach, das, warte, ja. Ich mach mal auf. GC7WWWW. Also GC7WWWW 20 Jahre Geocaching Edition 2022. Ah, okay. Ich hoffe einfach, das findet diesmal statt. Ich glaube, dass sich das mit Corona erledigt hat. Wie auch immer, das ist jetzt, glaube ich, durch das Thema. Und bis zum Mai sowieso hilft mir jetzt alles nicht mehr. Ich habe keine stornierbaren Flüge und wir haben da eine Ferienwohnung gebucht. Am 5. ist das mal, ist das, ja. Ja, ja, wir werden donnerstags schon hinfliegen und montags wieder zurück. Achso, ist ein quasi langes Wochenende nur. Ist das, ja, denn, ja. Ist das Pfingsten rum oder was ist das? Nee. Nee, Heike arbeitet ja Montag auch nicht. Ja, das heißt, ja. Wir können montags zurückfliegen und sie nimmt den Donnerstag und Freitag dazu und ich nur den Donnerstag und dann kommen wir halt mit 2 Tagen Urlaub da oder ich mit einem Tag Urlaub da, so ein extra verlängertes Wochenende. Ja, das ist ja cool. Ich hatte mal geguckt mit dem Auto, das ist mir zu weit. Mit Zucht da zahle ich fast dasselbe. Dann das Ganze fast nicht bezahlen, ne? Ja, vor allem fährst du auch 6 Stunden und da ist der Flieger tatsächlich noch fast das günstigste. Naja, das günstigste nicht, aber ist nicht so viel teurer. Bis jetzt sind das 6.200 Anmeldungen. Oh, das ist ja doch eine Ecke. Ist das, naja, denk dran, da gibt es auch das Maze, ne? Und das Maze gibt es halt ja, gut, das zieht nur da einmal. Ist das auf einem großen Messe? Ja, sieht aus wie ein Messegelände. Ja, ist es, ah, ja. Okay. Ja. Und ich meine, Heike ist sowieso kein Event, Cashen sowieso nicht so. Und Prag hat sie aber schon Lust. Und deswegen machen wir da so eine Kombination von. Wir werden da mal einmal über das Event schlendern. Ich bleibe vielleicht ein bisschen länger da. Aber hauptsächlich werden wir wahrscheinlich auch eher durch die Stadt rennen. Ich erinnere mich bei Prag immer daran, dass Holger mal gesagt hat, da wirst du nur noch abgezockt. Vielleicht muss auch ja. Holger, falls er zuhört, mal die Tipps geben, wo man nicht hingehen sollte. Ach, wir waren da ja schon mal. Na gut, das ist lange, lange her, aber damals mussten wir noch in irgendwelchen Kellern das Geld tauschen und die Gutscheine kaufen und so Scheiß. Und das Maze hat auch schon 3.000 Anmeldungen. Also das ist naja gut, das bietet sich an. Relativ voll, ja. Also Problem ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie es in der Stadt mit dem Abzocken ist, das mag sein, aber was brauchst du denn mal ein bisschen trinken, essen, ich meine, das ist nicht so viel, aber die, also wenn du da ein Hotel oder was oder ein Zimmer haben willst, das ist ja absurd. Also da musst du bei Booking tatsächlich anhaken, dass du ein eigenes Badezimmer haben willst, sonst hast du da Klo draußen am Flur und so eine Späße. Das ist ja noch wie hier in den späten 60ern, ne? Ah, guck mal, DSM, wer ist DSM? Zug kannst du über tschechische Bahn buchen und kostet die Hälfte. Ja, aber dann fährst du immer noch 5-6 Stunden mit einmal umsteigen und hast die Koffer da die ganze Zeit bei dir. Und ah, ja, natürlich kann man das mal, ist gar keine Frage. Also wir sind einfach dekadent. Also Flieger ist halt echt so bequem von dir. Ich fahr, stell das Auto da im Parkhaus ab, fahre mit dem Bus 5 Minuten rüber zum Flieger und bin in einer Stunde in Prag. Ja, das ist schon komfortabel, ne? Ja. Also wie gesagt, kann ich alles verstehen. Und dann haben Airbnb gebucht, mal schauen. Ja, kann ich auch alles verstehen. Ich habe immer das Gefühl, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Wenn ich Heike erzähle, wir wollen Airbnb in irgendeine Privatwohnung, dann haut die mir eine rein, aber das ist auch alles, was passiert. Ja, weil wir, das, ich finde das schon bei Booking so, wenn du Ferienhäuser buchst oder Ferienwohnungen, ne? Und dann ist da so viel Privatscheiß drin. Ich will das nicht. Am besten kommt er noch vorbei und begrüßt mich und so weiter. Nein, ich will ein vernünftiges Zimmer, dafür will ich bezahlen und dann ist das meins und dann will ich mich nicht drüber unterhalten, was da drin sein muss, sondern da hat einfach ein gewisser Standard drin zu sein und Airbnb, weiß ich nicht, und nachher noch irgendwelche Kameras irgendwo verbaut und ja, ist schwierig, ne? Ja, das kann man machen, wenn man jung ist, in meinem Alter bin ich nicht. Aber in Prag war es jetzt nicht da, wo ihr auch schon voll gespammt wurdet mit irgendwelchen E-Mails, ne? Nee, das kam aus dem Harz. Das war ganz sachlich, also das ist so ein ziemlicher Neubau, was ist eine Art Hotel, also Ferienwohnung, aber also nicht von privat. Mhm. Und das war okay, der Preis, ich weiß jetzt nicht mehr, was gekostet hat, aber war nicht so schlimm. Lag so im Mittelfeld, war ein ganz neues Gebäude, liegt tatsächlich ziemlich in der Stadt, aber am Ende von der Sackgasse und so, also wo du auch ein bisschen Ruhe hast, ne? Also das, was wir haben wollen, passt schon. Ja, schön, schön. Und falls einer da ist, kommt ruhig vorbei. Also auf dem Event kann man mich immer gerne ansprechen. Da weiß ich ja vorher, dass ich mich mit Leuten unterhalten werde. Wenn man dich da findet, bei 6.500 Leuten. Das stimmt, das... Aber eigentlich findet man dich. Von daher. Guck mal, Rebi, 47 bin ich auch. Ja, siehst du, bist unter 50, junger Hüpfer. Ne? Komm ich an, ich war gerade wieder beim Zahnchirurg. Ich habe schon mal keine Zähne mehr. So alt bin ich. Ja, nee, also wer da noch gute spezielle Caches hat, also wir sind ja nicht so die Bastel und Lost Play oder Lost Play schon, wenn er einfach ist. Aber so wohl schöne Location und so, das ist das, was uns halt reizt. Ja. Ja, wo wir gerade bei Events sind. Ne? Oh ja, traurig. Haben Sie es denn jetzt veröffentlicht schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Guck mal eben nach. Ich hab gesagt, ja, jetzt ist es drin. Jetzt können wir. Lisa hat es geschrieben. Ah, okay. Süß. Hast du das Bild gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Also sagen wir erstmal, worum es geht, ne? Genau. Das Event am Meer in Bremerhaven findet leider nicht statt. Genau. Also könnt ihr am besten gucken unter eventammeer zusammengeschrieben einwort.de. Und da hat sie so einen kleinen Piraten, der ganz traurig guckt. Bin ich ja froh, dass die Pederasten hüpft, wo ich jetzt nicht im Hintergrund stehe. Oder vielleicht guckt er genau deswegen so. Also sie haben es abgesagt. Genau. Das kann man verstehen. Ja, das Problem war, glaube ich, tatsächlich, dass es keine Zusagen so richtig gab. Ne? Irgendwie war das ein Hin und Her mit geht jetzt, geht nicht und was kann gemacht werden und was nicht. Und alle wollen vor allen Dingen jetzt nachholen. Das heißt, wäre sowieso schon zeitlich extrem eng. Und dann haben sie auch gesagt, glaube ich, sie hätten Zaun aufbauen müssen dieses Mal und all so ein Scheiß. Ah, ja. Das ist ja schwierig, ne? Also, und das ist ja auch ganz gegen das Event, ne? Also, es gibt ja viele Events, die mit Locations aufwarten, wo du halt alle möglichen, ich sag mal, Fahrgeschäfte und wer weiß, was alles hast, ne? Beschäftigung. Und hier ist es ja oftmals immer so gewesen, dass das Gelände einfach, das ist das offene Gelände und du kannst hingehen und machen und das wäre ja halt weg. Und das, ich kann es nachvollziehen, was das angeht. Sehe ich auch absolut so. Ja, also also finde ich auch schade. Also ganz keine Frage, aber wenn ich das lese, aber auch hart, ne? Irgend so ein Lokal, ja, nö, ist Pech, müsst ihr trotzdem bezahlen. Für das Freitags-Event. Ja, das ist auch eine Nummer, ne? Ja, also das ist ja alles ein Ding, ey. Ja, manche Sachen, manche Blüten dieser Zeit sind komisch, ne? Das habe ich auch schon im Privaten mal gesehen, wo ich dann dachte, Mensch, wenn du das so machst, es gibt auch nach Corona irgendwann eine Zeit, dann kommen die Leute halt nicht mehr, ne? Ich weiß gar nicht, haben die jetzt schon, unten drunter steht, alle offenen Bestellungen aus unserem Online-Shop wurden bereits per E-Mail kontaktiert. Offene Bestellungen, was ist mit den abgehandelten? Ja, wurden da schon Coins eigentlich verkauft? Das weiß ich gar nicht. Bin ich auch nicht im Thema, muss ich so sagen. Also aus meiner Sicht muss ich sagen, dann habt Anstand, behaltet die Coins, habt ihr halt eine ganz seltene von einem Event, das nie stattgefunden hat. Das ist jetzt also die Frage, steht ja unten, das Listing wird archiviert, ist also die Frage, also alle anderen Events haben wir immer geschoben, aber das ist jetzt wirklich ganz Geschichte dann, ne? Ja. Stellinger Schreiber hat eine Coin, ja. Ach, leider wieder hier, weißt du, der traurige Junge ist aber im Vergleich zu 2021 Absage kaum älter geworden. Der ist ja auch nur ein Jahr her, Mensch. Wenn du ein Jahr in der Pandemie zu Hause sitzt und nichts zu essen zu trinken kriegst, dann alterst du auch nicht. Ja, der leider ist nur neidisch. Ja, das zu den traurigen Nachrichten des Tages. Ja, heute ganz frisch. Muss ich auch sagen. Ich muss gerade mal eben kurz hier Benutzer hat, Benutzer hört. Ich muss mal eben hier dieses, das macht mich irre, was der mir alles meldet. da, das ist ungewöhnlich, ne? Das, ja, ich weiß, ich dachte, ich hätte das alles abgestellt, aber. Nee, das hatte ich auch alles abgestellt, aber bei mir ist auch der ganze Chat hier voller Zu- und Absagen von Leuten, die sich dumm stellen. Ich hatte ein Update gemacht. Wahrscheinlich hat er da wieder alles angestellt. Aber ich habe das Update noch nicht gemacht. Er hat vorhin gesagt, es gibt ein Update. Ah, guck, Graf Zahl schreibt jetzt gerade, wir haben Coins über Vorverkauf verkauft, dann kam die Pandemie. Ja, ist jetzt natürlich blöd, aber ist natürlich auch für alle blöd. Und ich meine, ganz ehrlich, ja, mein Gott, dann lebt man da jetzt mit. Also, ja, aber ich sag mal, viele, die den Coin haben wollen, die sammeln die ja auch nicht ja, unbedingt nur, weil sie aufs Event gegangen sind, sondern weil sie halt die Coin haben wollen, ne? Ja, das ist auch eine schöne Coin gewesen. Das war, glaube ich, die mit den Fischen, mich der meinen diesmal, ne? War das nicht so? Ich glaube. Ja, ich meine auch. Ja, sehe ich ja, schon. Also das ja, ist ein, das ist, ich, ist ja. Auf jeden Fall, ja, sollte man jetzt auch, jetzt behält man die und dann ist das gut. Ja, na klar, na klar. Und die haben natürlich dann irgendwie auch noch ein bisschen Seltenheitswert, ne? Das ist ja auch dann, wenn ja. man sich die mal anguckt und sagt, ach Mensch, guck mal. Hin und her so. Geschoben und das ging nicht, ne? Bin ich mal gespannt, wie sich das da entwickelt. Werden wir bestimmt vom Graf Zahl hören dann. Ja, ja. Schlimm genug, dass es passiert ist, aber kann ich verstehen. Also das Risiko und dann diese Umstände alle. Also dieses Jahr hätte ich es auch nicht gemacht. Das muss ich sagen. Ja, das ist natürlich auch mal schade. Es steckt so viel Arbeit drin. Selbst in ja, kleinen Events ja. hast du ja schon ein bisschen Arbeit, die du reinstecken musst. Bei so großen Events, da steckt natürlich eine ganze Menge mehr drin. Aber ja, das ist doof. Das ist dann, wie es ist. Ja, schade. Kriege ich schon wieder diese Scheißmeldung da immer weiter. Egal. Und dann, dann kam durch Zufall heute gerade noch rein, da dass da in RLP, was ist das, Rheinland-Pfalz, ja. keine Events veröffentlicht werden. Fand ich auch erst ganz erstaunlich und habe dann auch mal ein bisschen geforscht und hatte von ihm dann auch nochmal nachträglich Bescheid bekommen. Das kann man auf dem Regional-Wiki finden. Aha. Okay. Also wenn du auf wiki.groundspeak.com/display/geo/Germany. Da hat er schon, ja, ohne Rheinland-Pfalz kannst du das sogar noch machen, weil dann siehst du gleich alle Bundesländer. Aha, okay, und das sind immer die aktuellen. Und Niedersachsen und Hamburg zum Beispiel kannst du nämlich im Moment, deswegen hatte mich gewundert, weil ich gesehen hatte, dass hier in Hamburg zumindest oder Niedersachsen, ich weiß gar nicht wo, ich glaube Hamburg hatte er das gelistet, sind zwei gekommen. Oh, jetzt fliegt. Ja, Hamburg sind heute tatsächlich welche gekommen. Was fliegt, Jörg? Oh, Jörg hat den Kanal verlassen. Das ist ja auch schön. Da ist der Jörg wieder. Ja, aber meine Aufnahme ist jetzt weg. Aber der Bot ist weitergelaufen. Der hat es überlebt anscheinend. Ja, aber warum hat der? Hat sich eben mal meine Taskleiste verabschiedet. Und ja, starte jetzt mal die Aufnahme nochmal. Dann muss ich die zusammen. Ach, das ist richtig scheiße. Naja. Erst 22 Minuten fangen wir von vorne an. Fangen wir nochmal an, genau. Ah, nee, weiß ich auch nicht, was er eben hatte. Also das war ganz seltsam. Aber es ist heute allgemein ein bisschen ruckelig, habe ich das Gefühl. Nee, also, ich ahne, woran das lag, weil ich hier die Einstellung wahrscheinlich, die Nachrichten da geändert habe. Okay, okay. Ja, jetzt sind sie alle wieder da. Das ist ja ein traumhaft. Ja, irgendwie, aber in Hamburg sind heute auch wieder zwei oder drei Events rausgekommen, habe ich gesehen. Ne? Also so ein bisschen was wird gepublished. Da scheint es zu funktionieren. Ja, wie gesagt, da ist es mir halt auch aufgefallen, dass das da funktioniert. Bei uns hier sind, also vereinzelt sind halt auch noch welche. Ich glaube, jetzt am Wochenende ist so ein Grünkohl-Event hier im Südkreis. Zwischen Walsrode und Nienburg, was es seit Jahren schon gibt, aber weiß ich jetzt nicht. Also Grünkohl jetzt, naja gut, muss man schauen. Aber es ist ganz überschaubar, was hier an Events ist, ne? Ja, also haben noch keinen Bock dazu. Ich wollte gerade sagen, ich habe glaube ich jetzt, ich hole ja die Hamburger, also 45 Kilometer von mir im Umkreis, da ist ja fast ganz Hamburg mit drin. Mhm. Und da lag ich so bei, weiß ich nicht, zwei, drei Events. Ja, ja, also vorhin kam gerade eins rein, irgendwie so ein Frühaufsteher-Event auf dem Sonntagmorgen um 8:30, wo ich dachte, was ist denn daran Frühaufsteher? Ja. Ja. Das ist ja, ein bisschen, ja gut, manche sehen das vielleicht so. Muss ich gerade mal gucken. 7MED2 schreibt, dass das Grünkohl-Event auch abgesagt ist. Das interessiert mich jetzt mal ganz kurz hier. Was da ging, was weg. Ging da, ja. was ging ins Archiv? Hat das auch was mit Events zu tun? Night Train? Sagt mir nichts. Ja, bestimmt wieder einer von diesen ganz berühmten Caches, keine Ahnung. Muss ich erstmal wieder alles mal aufmachen, wieder hier neu. Dass er das gemacht hat, muss ich später nachher heute wieder mehr arbeiten. Hatte ich die Tage irgendwie bei Facebook was gesehen. Irgend so ein Cache wurde da archiviert, weil irgendwie. Es passiert halt, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was da mal für Aufregung war. Die habe ich nicht so. Dann fangen wir an mit dem eigentlichen Thema mal. Erläuterung zum Labcache, genau. Vom letzten Podcast hatten wir uns ja über Labcaches da nochmal unterhalten, über die Zeit, die das angezeigt wird und so eine ja, genau, wie das Scherze. Wenn ich das jetzt richtig, er hatte das in 3 Mails, ich habe das da alles reingetan. Ich glaube, nach dem dritten Mal war das, ne? Wenn 3 Leute das gemacht haben. Dann macht er die Berechnung, ne? Genau, wenn das mindestens 3 Personen den Lab abgeschlossen haben. Und ab dann werden wohl Zeiten angegeben. Aber in welchen Abständen er das aktualisiert, das hat er nicht geschrieben gehabt, glaube ich, ne? Wie meinst du das? Ob der zwischendurch nochmal wieder Daten zieht und guckt, ob die Erstberechnung noch aktuell ist, ne? Oh, das weiß ich noch nicht, das hat er nicht gesagt, ne? Nein, 5 schreibt er jetzt gerade, okay, waren es 5. Ich denke 3 oben. Nee, bei einem Lab mit 3 Bewertungen sind geschätzte Zeiten angegeben. So vermute ich, dass mindestens 3 Personen den Lab abgeschlossen haben müssen. Das ist die oberste, letzte Zahl, was er da geschrieben hatte. Und abgeschlossene Adventures bleiben sichtbar. Wenn das abgeschlossene Adventure zuletzt aufgerufen wurde, ist in der App ja unten auf der Karte noch mit den Details angezeigt. Solange diese Details angezeigt sind, bleibt das Adventure auf der Karte auch als abgeschlossenes Adventure zu sehen. Ah, okay. Erst wenn du ein anderes Adventure wählst, dann verschwindet das. Das werde ich probieren beim nächsten Mal. Ah ja, gut, das ging darum, dass du das Ding immer noch gesehen hast, ne? Ja, ja, genau. Ja, da hatte ich ja immer auf der Karte diesen einen letzten immer wieder angezeigt bekommen. Naja. Jetzt hast du da irgendeinen Link zur Grünkohlschlacht Walingen bekommen. Ja, genau. Ich hatte nämlich immer auf der Karte geguckt, da war es weg. Und ja, es ist aber auch nachvollziehbar, es wird abgesagt, ja. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so nachvollziehbar ist. Wie gesagt, wir hatten uns ja vorhin kurz drüber unterhalten, also jetzt ohne da irgendwie politische Korrektnis wieder aufkommen zu lassen, aber im Moment ist Corona doch alle, ich kann das doch alles nicht mehr für ernst nehmen. Erstmal ganz ehrlich, die Politik ist doch nichts anderes dabei, als sich da so langsam rauszuschummeln und will sowieso nichts mehr machen. Und bei einer Inzidenz von 1500 bräuchte ich nicht mehr überlegen, ob der vorbeikommt, hat oder nicht. Bei 50% hat er das. Also ich komme doch eh nicht mehr dran vorbei jetzt. Also weiß ich nicht. Ja, ob da ein Event jetzt den Kohl noch fett macht. Nee, ich glaube, die schreiben ja, dass die Winterruhe das Problem ist. Ich glaube, die waren zu viele Leute. Sie deswegen dann gesagt haben, komm, dann machen wir es komplett zu. Also das kann natürlich sein, ja, aber insgesamt. Also ich hätte das wahrscheinlich gemacht, ich hätte die Grünkultur, die laufen ja immer und danach wird gegessen, das eigentliche Event ist das Essen. Ich hätte das Essen einfach weggelassen und gesagt, ja, wer kommen will, ne, wir lassen das Event offen, aber gegessen wird halt nicht mehr oder so. Ne? Aber, ich glaube, ich hätte es sogar mit Essen gemacht, muss ja nicht jeder mitmachen, also das hätte man ja trotzdem aufteilen können. Ja, aber dann bist du innen drin. Das ist wahrscheinlich das Problem, ne? Wenn du dann irgendwie oder 50 Leute drin. Du kommst so. Doch im Moment, es sollte doch ein Witz sein. Wenn ich, wie gesagt, eine Inzidenz von 1500, wenn ich einkaufen gehe, kann ich mir doch sicher sein, dass einer, der mir da entgegenkommt, ohne das zu wissen, das mit sich trägt. Das ist doch einfach so. Also, wie gesagt, ich will das gar nicht schlecht reden, runterreden oder Querdenker-Scheiße auf den Tisch bringen, sondern einfach zu sagen, wir kommen jetzt nicht mehr drum rum, es ist vorbei, das Thema. Was wollen sie noch machen? Selbst Lockdown wird doch nicht mehr helfen, das ist so ein Witz. Nee, das läuft jetzt durch, ne? Die Kinder müssen da auch irgendwie Beispiel, durch. Guck dir mal China an. Ich meine, noch schärfer kann man es gar nicht mehr machen, als die da gerade bei der Olympiade. Und selbst da kriegen sie es nicht komplett in den Griff. Also, Nee, das stimmt. Und selbst die Australier haben schon wieder geöffnet. Ne? Haben gesagt, nach 2 Jahren komplett haben es auch nicht in den Griff gekriegt, richtig. Ja. Also nicht auf komplett null runter. Ja, ne? Das denke ich auch. Das ist so. Ne? Ist das bei euch manchmal auch etwas hakelig oder liegt es bei mir? Was meinst du, Grelli, hier das Zuhören bei uns? Oder also ich hatte vorhin in der Vorbereitung hatte ich auch einmal ein, zweimal, dass es bei dir hakelig war, dass ich sage, du warst mal kurz weg, du sagst auch einmal, mein letztes Wort war weg, aber jetzt hier so in der Aufnahme habe ich es noch nicht gehört. Okay. Mein ALC soll Stunden dauern. Achso, das ist wieder hier. Ja, Kleider, da hatten wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Diese Berechnung, wie lange das angeblich dauert. Wir sind immer mal wieder 2-3 Sekunden weg. Das ist komisch. Ja. Grelli, hörst du über einen Client oder hörst du über dieses Webteil? Das könnte natürlich, aber auf dem Server läuft nichts außer diesem Dings, dann kann das vielleicht auch wieder mal so ein Client. Ja. Okay, liegt zu euch daran. Ja, kann aber auch immer die Verbindung von Server ihm sein oder naja, wie auch immer, wenn es nur einen betrifft, dann tut es mir leid für ihn, aber dann freue ich mich trotzdem, weil es nur einen betrifft, muss ich leider so sagen. Nicht, dass unsere ganze Aufnahme hakelig ist. Ja, das wäre nämlich viel schlimmer, ja. Geogeheimnisträger, achso, wo waren wir jetzt überhaupt? Jetzt komme ich langsam durcheinander. Genau, wir hatten gerade die Labs nochmal, genau, die Erklärung dazu. Genau, die Labs hatten wir nochmal erläutert. Dann kommen wir nochmal. Jetzt kommt Karl. Nochmal zu Labs, quasi. Karl der Käfer. Hatten wir letztes Mal auch darüber berichtet, dass Karl da beim Geheimnisträger, Geogeheimnisträger so ein bisschen rumgemurrt hat, dass er praktisch gesagt hat, hier ist aber nicht den Regeln entsprechend und so. Hatte er jetzt bezogen auf die normalen Regeln auch recht? Aber wir wussten ja auch schon, okay, also bei diesen bezahlten Dingern, was der Geogeheimnisträger da macht, wie heißen die? Das sind ja keine, nicht Labs, das sind doch, wie heißen die denn hier? Geotouren. Genau, genau. Geotouren. Dafür bezahlt er ja eine jährliche Gebühr, da sind die Regeln wohl sowieso anders. Und er hat jetzt auch ein Schreiben tatsächlich mal bekommen aufgrund seines Logs, das fand ich ganz spannend. In Rücksprache mit dem HQ lösche ich deine NA-Logs. Die Geocaches sind Teil einer Partnership-Promotion, da gelten insbesondere für Adventure Labs andere Regeln. Diese Regeln lassen beispielsweise physische Stationen zu. Diese Regeln gelten auch für alle Spieler. Es steht jedem frei, einen Sponsor zu finden und die Promotion-Gebühr an Groundspeak zu zahlen. Also ich finde es jetzt ein bisschen komisch, dass das vom Geoheimnisträger kommt und nicht von Groundspeak. Da hätte ich die Antwort eher von erwartet. Aber ich muss auch andererseits zugeben, ich finde die Antwort erstmal aber auch okay. Ja, also sachlich, sie erklärt den Fakt und ja. Es wäre ja aber grundsätzlich mal ganz gut, wenn Groundspeak das auch so kommuniziert. Weil sonst kommt in 2 Wochen der Nächste um die Ecke sagt, das ist aber gegen die Regeln, weil bei meinem Lab durfte ich das auch nicht machen. Mal eben so ein Promotion-Ding dazu ziehen. Ich habe ja mal geguckt auf deren Seite, also da hinzukommen. Wahrscheinlich wollen die, dass man direkt in Kontakt tritt und verhandelt, wie toll das Ding ist. Gehe ich auch von aus, ja. Aber so mal eben so ein Ding beantragen und einfach mal kaufen ist halt nicht, ne? Also da muss man tatsächlich schon mal ein bisschen direkt rangehen. Da gibt es keinen Button, wo man sagen kann, komm, ich zahle hier $5 und dann darf ich auch mal was Physisches machen, ne? Aber also ich finde es gut, dass er darauf geantwortet hat, aber tatsächlich hätte ich eine offizielle Antwort, wäre auch mal nicht schlecht, ne? Ja. Also er gibt jetzt auf, er fragt jetzt auch nicht noch weiter nach, das kann ich ihn auch verstehen, bei Groundspeak kriegst du tatsächlich immer wenig Antworten bis gar keine, das habe ich auch schon erlebt, das kann ich bestätigen. Ich würde es ehrlich gesagt auch aufgeben, weil mein Gott, was soll's, lohnt sich nicht das Aufregen. Wenn die so schon nicht antworten, dann ist die E-Mail wahrscheinlich im Homeoffice verloren gegangen. Ne? Ja, so in der Art, das würde ich auch tatsächlich vermuten, also das wollen sie auch nicht so. Also wissen wir, da gibt es Spezialregeln. Kann nichts dran machen. Genau. Dann, was haben wir dann? Dann haben wir... Die berühmte Seite PC-Reviewer. Ich habe nur was Falsches verlinkt. Ach so, nein, ich weiß jetzt schon, was ich verlinkt habe. Ich will nicht schon die ganze Zeit, warum hast du jetzt das verlinkt? Das hat er hier falsch verlinkt. Wie sag ich's? Die regionale Wiki sollte man sich angucken. Der Tipp kam über Telegram. Ich glaube von Rainer Willkür. Und da ging es darum, wo man Sachen nachlesen kann. Also das Wiki zählt. Und was jetzt auch neu ist, unsere Infos waren alt in Bezug auf Reviewer.de. Genau, die GC Reviewer.de Seite, da waren wir immer der Meinung, es wird nur von einem verwaltet. Das war auch so. Also das ist ja mein ganz besonderer Liebling. Deswegen mal immer ganz kurz, bevor wir das Fass nämlich aufmachen. Interceptor fragt gerade, ich frage mich nur, warum sich der Geoheimnisträger auch in meiner Ecke rumtreibt. Der treibt sich überall rum, wo es Geld gibt. So einfach ist das. Ich glaube, mittlerweile ganz Deutschland hat er ja... Und sein neuester Trick ist ja, den Leuten eine Coin in die Hand zu drücken und sie dafür die Arbeit machen zu lassen. Bin ich mal sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Ob dieses Geschäftsmodell auf Dauer ja. zu 10-jährigen Mitgliedschaft als Mitarbeiter führt. Ich kann mir das nicht so vorstellen, dass das auf Dauer funktionieren wird. So blöd sind die Leute dann jetzt doch nicht. Aber jetzt zum GC Review. Also es ging um gc-reviewer.de, um die Seite. Und früher war das auch so. Das hat einer betrieben, der hat sich auch, das war auch ein Reviewer und oder ist auch, glaube ich, sogar noch ein Reviewer. Und die haben das schon alle ein bisschen mit geredet, die Reviewer, aber nicht so. Also einer hat es betrieben, hat die anderen vielleicht mal gefragt, auch nicht immer, wie ich zufällig weiß. Und da gab es auch oft dann auch, dass die Reviewer gesagt haben, mehr mit der Seite wollen wir gar nichts zu tun haben. Also das war alles irgendwie unruhig, sagen wir es mal so. Ich sag mal, es war ja eigentlich, es hatte ja den so einen offiziellen Anschein, die Seite. Ja. Aber es war ja quasi nur eine inoffizielle Seite. Genau. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Weil die meisten dachten, oh, ich bin doch draufgegangen, hab geguckt und da steht das doch so, ne? Ja. Und das ist wohl geändert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe von Rainer Willkür. Das ist jetzt richtig so eine Reviewer-Seite. Also jetzt ist das wohl so, dass die da alle was, ich weiß nicht, wie sie jetzt, vielleicht macht der das trotzdem weiter, aber sie haben alle zu sagen oder keine Ahnung, wie sie es geregelt haben. Jeder hat die Möglichkeit, haben. Da wohl was von sich zu geben. So habe ich es verstanden. Ja, also irgendwie arbeitet jetzt, also das ist jetzt wohl die offizielle Reviewer-Seite mehr oder weniger. So, also das hat sich da schon etwas geändert gegenüber vorher. Ich finde es immer noch Unglück. Also, warum das Wiki und diese Seite? Reicht nicht eins? Ja. Und wenn du drauf guckst, findest du auch bei Reviewer wieder nicht unbedingt das Gleiche als Neuigkeit, was auch auf dem Wiki steht. Und eigentlich und das Wiki ist ja nun mal maßgeblicher. Also der, ne, das, deswegen, also da wünsche ich mir, dass die irgendwie fusionieren. Also was soll man denn noch alles beachten dann? Also weiß ich nicht. Ja, zumindest das, ich sag mal, dass alle Sachen, die sie hier auf der GC-Seite haben, einfach verlinkt ist aus Wiki, ne? Ja. Das wäre halt, das kann man ja machen, ne? Dass man es eine deutsche Seite hat und dann verweist man auf die internationale Wiki mit den regionalen Gegebenheiten. Ja. Ne? Ja. Das ist mir gerade hier mein Modul hier runtergefallen. Und nein. Ja. Nein, also Reviewer.dw, diese gc-reviewer.de, für mich ist diese Seite irgendwie überflüssig. Also weiß ich nicht. Das könnte man auch über dieses Wiki abwickeln, denke ich. Ah, das Einzige, was ich da ab und zu mal geschaut habe, ist immer, welcher Reviewer eigentlich noch so zuständig ist für die Region hier. Wenn man mal irgendwie was anfragen wollte. Aber ansonsten habe ich die auch eigentlich nie genutzt, die Seite. Aber ich weiß, dass es sie gibt. Das ist ja auch schon mal viel wert, ne? Ja, ja. Was jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Ne? Ja, ich halte das nicht für gut. Ich will gesagt, also gar nicht, ich will gar nicht schlecht reden in dem Sinne, aber mir ist das einfach zu verteilt alles. Und siehst ja selbst jetzt hat Rainer das mal aufgeklärt, aber ansonsten selbst jetzt war ja noch nicht jedem klar, was ist das jetzt für eine Seite? Also naja, sieh mal, wenn das Gerücht erstmal gestreut ist, ne? Ja. Dass es genau. Halt keine offizielle Seite ist und sich das Gerücht hartnäckig hält bei den mal alten Hasen, die neuen kennen die vielleicht gar nicht. Ja, ja. Ist das immer schwierig, ne? Ja, also ich finde die Seite auch nicht so. Oh, ich habe aber gesehen, Rainer arbeitet heute wieder. Er hat den Wimmeblick, kann ich mal dazu sagen, GC98 PFH, den Wimmeblick hat er jetzt erstmal temporary disabled. Ach, war das der? Ja, wo so ein Arschloch in Nietz Archiv gelockt hat, ich. Ah, okay. Und wurde ja auch heute dann gleich bepöbelt. Von i17q. Das können wir ja vielleicht einfach mal schon mal vorziehen, gerade wo wir dabei sind. Ja, das war auch nicht so wesentlich. Also da fing sie schon wieder an mit Fotologs und als ich das so hörte, dachte ich mir, ach, logst mal ein NA, weil der Owner ist schon ewig nicht mehr da und es war einfach, du kannst in jedem Log erkennen, das ist ein Nano, das Logbuch ist schon gar nicht mehr vorhanden so richtig und voll bis oben hin. Dann werden schon Fotologs gemacht und da habe ich gedacht, gut, ich mag diese Zombies nicht und ich finde auch, die sollten aus dem Spiel genommen werden. Ja, das stimmt. Ja. Und i17q meint nun wieder erst, ich hatte den nur deswegen gesehen, weil mich einer darauf hingewiesen hat, dass da schon wieder so ein Hirni, also i17q erstmal wieder von irgendeinem Codex schwafelte, nachdem es ja wohl üblich wäre, ein Ersatzlogbuch dabei zu haben und gegebenenfalls zu tauschen für den Owner. Wo immer diese Codex herkommen soll, wahrscheinlich aus seinem Hintern, ich habe keine Ahnung. Und dann hat er ja einen gebrauchten Logstreifen da reingelegt. Genau, gebrauchten, das ist das Geilste. Aus einem archivierten Cache, der schon Jahre alt ist. Ja, beim Nano, wohlgemerkt. Genau, ich kann mir immer nicht ganz vorstellen, wie das jetzt genau aussah. Also, Aber das wäre, ist halt schade, dass man nicht richtig weiß, von welchem Cache das war, sonst könnte man den ja locken, weil man steht ja im Logbuch. Ne? Ja, stimmt. Ja, da hat er dann, meines Erachtens gehört hier ein Cache hin, egal ob Nano oder schlecht gewartet. Der Blick ist wirklich toll, vielleicht sollten die Kritiker sich erst einmal vor Ort einen Überblick verschaffen, bevor sie Archivkeule rausgeholt wird. Es wundert mich ein wenig, dass ein selbsternannter Cache-Polizist hier Initiative ergreift, zumal er weder den Cache gefunden hat, noch aus der Gegend kommt. Wohnt in der Wurmsdorf bei Hamburg. Zumal seine eigene Statistik bislang 0 Funde in Bremen zeigt. Es also auch nicht seine bevorzugte Cache-Suchgegend ist. Was hat er davon, wenn diese Location frei wird? Natürlich wird er sagen, warum nicht oder weil er es darf, aber ein echtes Argument ist das auch nicht. Letztlich ist dieser Cache aktiv, die Dose kann gefunden werden, es ist noch Platz im Logbuch. Nur weil dem Owner nicht angeblich nicht drum kümmert, ist noch lange kein Grund, den Cache zu aktivieren. Ah, wurde schon überarbeitet, das lockt, glaube ich. Davon ab, dass ich noch keinen Bremen gefunden habe, halte ich also mehr als für ein Gerücht. Ja, das wollte ich wohl sagen. Ne? Aber vielleicht ist er ein bisschen zu dumm, selbst das auszuwerten. Ich habe da schon auf einem Event stattgefunden, da war er, glaube ich, noch nicht geboren. Ich habe ihm dann auch zurückgeschrieben, dass ich also auch selbst genannte Klugschnacker, ich habe extra noch Klugschnacker aus statt Klugscheißer geschrieben und Codex-Erfinder und so, wissen vieles besser, haben aber kein einziges Argument dafür, fertig. Ist halt das ja. Übliche. Ja, aber dafür gibt es ja die Schiedsrichter, die gucken sich das jetzt an und dann wird er entweder archiviert oder nicht. Ich meine, wenn er so ein Klugscheißer ist, warum hat er den denn nicht einfach abonniert oder... Da kann er ja 9 hinlegen, aber ja, da hört das Geschnacke auf, da muss man dann auch was tun und dann wird es meistens dünne. Ich habe nur leider jetzt auf den Bildern nicht gesehen, ob da wirklich der Blick jetzt so toll ist. Also, das ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, naja, also die Wimme sieht an vielen Stellen so aus. Ne? Es ist jetzt ja. Nichts Außergewöhnliches, dass da ein Wasserfall ist. Nein, dass da einer hingehört, das kann ich mir schon vorstellen. Darum geht es mir auch gar nicht. Dann sollen sie einen vernünftigen hinlegen. Ich komme da vielleicht irgendwann auch mal hin und will da einen Cache machen und dann will ich da keinen vollgeschissenen Nano haben, wo kein Owner sich mehr drum kümmert und er seine gebrauchten Lokstreifen reinlegt. Das ist ja wohl das Lächerlichste da drin. Graf Zahl schreibt übrigens gerade, ich habe 45 Funde in Bremen. Ja, siehst du, IQ17, ah nee, das ist eher wahrscheinlich heißt der IQ17 in Wirklichkeit. Siehst du. Das kann natürlich sein. Der hat nicht mal das rausgefunden, aber ansonsten, naja, bloß eins auf der Watchlist, mal sehen, was da weiter passiert. Ich glaube, da passiert nichts mehr, der wird jetzt archiviert in 2 Wochen oder was und dann ist das fertig, das Ding. Naja, IQ17 oder jetzt habe ich wieder I17Q wollte das auch mal vermerkt haben. Soll er tun. Er hat ja auch ein Stück weit recht, geht mich eigentlich nichts an. Ich mische mich da trotzdem ein. Ja, aber theoretisch geht es Ihnen auch nichts an, was mit dem Cache ist. Genau. Ja, ist ja nicht der Owner. Ja. Naja. Genau, haben wir das mal vorgezogen. War das ist das Thema. Jetzt eine Pornofalle? Was ist eine Pornofalle? Dr. Ring-Ding ist wieder, ich glaube, der raucht auch komische Dinge, während wir hier senden. Ja, das glaube ich manchmal auch. Ach, guck mal, das wusste ich auch nicht. Horia schreibt gerade, guck mal, bei der schönsten Cacherin von allen, Lady Sotheby, viele Caches von ihr wurden fremdgewartet. Immerhin hat sie sich bedankt. Also ich gucke bestimmt nicht nochmal bei Lady Sotheby, die hat doch... Die hatte ich schon verdrängt, muss ich sagen. Ja, ich glaube, die ist doch schon gar nicht mehr existent. Ja, dann kam dieses schöne Thema da im Telegram-Kanal, Anlieger oder Nicht-Anlieger. Ja. Ich habe echt überlegt, nehmen wir das überhaupt rein, weil das ist so eins. Das ist so, weiß ich auch nicht, das ist wie... Also ich sag mal so, jeder, der sich da im Kanal reingewaschen hat, kann mir nicht erzählen, dass er nicht schon mal durch eine Anliegerstraße gefahren ist, ne? Ja, das kommt also dazu. Also ich habe das tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das in der Fahrschule so groß Thema war oder so. Ich meine, Schilder lernst du ja irgendwie alle, ne? Aber dieses Anliegerfrei wurde, glaube ich, niemals so richtig besprochen. Und ich weiß aber, oder das hatte ich zumindest gespeichert, dass Anlieger heißt, dass du entweder bei einem Anlieger ein Anliegen hast, ne? Also jemand, der da wohnt. Oder aber, und das ist ja nicht immer so, es muss ja nicht jemand wohnen, das reicht ja auch, wenn er ein Grundstück ist. So. Und das wusste ich halt noch und deswegen habe ich gedacht, wenn ich aber zu einem Grundstück will und jeder Owner hat ja die Freigabe des Grundstückseigentümers eigentlich einzureichen oder vorzuhalten und dementsprechend, wenn ich da zu einem Grundstück will, kann ich da natürlich hinfahren. Ne? Und ich wusste zum Beispiel auch, dass Anlieger frei bedeutet, dass es keinen Durchgangsverkehr erlaubt. Das heißt, du kannst da nicht regelmäßig immer durchfahren, weil es irgendwie kürzer ist oder so. Ne? Und das mache ich ja auch nicht, ne? Deswegen bin ich schon des Öfteren mal in diese Anliegerfreistraße reingefahren. Ah, das ist so geil. Also ich meine, das ist so typisch deutsch. Also ich gucke gerade beim ADAC, da steht es eigentlich drin, es gibt den Begriff Anlieger im Gesetz überhaupt nicht. Also eine gesetzliche Definition des Begriffs Anlieger existiert nicht. Die Rechtsprechung hat jedoch die Bedeutung nach dem allgemeinen Sprachgebrauch der Verkehrssitte ermittelt. Anlieger ist, wer ein an der Straße anliegendes Grundstück bewohnt oder zu einer Erledigung aufsuchen muss. Tja, ja. Da fragt sie, was die Erledigung ist. Geht unter Erledigung auch Erleichterung? Ne? Es geht eigentlich nur, dass du nicht durchfahren darfst, wollen sie damit eigentlich wohl verhindern. Ja, das, was ich sagte, das ist für den Durchgangsverkehr gesperrt, das soll es eigentlich sagen. Also ich sag mal so, das ist für mich so deutsche Klugscheißerei. Ich glaube, da wünschte ich mir manchmal, Gewalt ist doch eine Lösung. Einfach hingehen, in die Fresse hauen, dann weiß derjenige, wo war ich wohl doch kein Anlieger. Ja, also wirklich, das ist so traurig alles, weil, sorry, wenn da ein Schild steht, Anlieger, dann lege ich da kein Cash hin oder ich schreibe es dazu, dass man da nicht reinfährt, weil da habe ich als Cacher nichts zu suchen. Das ist nicht dafür gedacht. Da kann ich jetzt mit Rechtsprechung und 87 Anwälten kommen. Da verarsche ich mich doch selber. Das ist doch Gelaber. Ich habe da nichts zu suchen als Cacher mit dem Auto zumindest. Punkt. So. Ja, also weißt du, grundsätzlich hast du ja recht. In dem Kanal ging es ja auch darum, wollten sie nicht den Cache sogar archivieren deswegen oder so? Ja, genau. Ne, darum ging es. Wo ich dann denke, ja, das ist ja aber ein bisschen, das ist ja ein bisschen drüber. Das ist ja eine ähnliche Diskussion, wenn er jetzt in sein Listing schreibt, fahrt bitte diesen Cache nicht mit dem Auto an. So, dann hast du aber einen asphaltierten Feldweg. Ja. Da brauchst du ja nur mal vorm Cache auf dem Grünstreifen gucken, ob da Hunde hinkacken oder ob da das Auto den Rasen platt gefahren hat. Also, ne? Ja, also ich meine, das probiere ich, war jetzt am Sunder. Das ist hier in Sunder, wo ist das da? Nee, Tötensinn. Mhm. Grobe Ecke jetzt. Da war schon zu Fuß scheiße zu gehen, da war ein Bildthema, ne? Ernsthaft, da waren Autospuren und die hielten genau unter dem Baum. Und glaub mir, da war sonst gar nichts außer Fußgänger. Also selbst da, Cacher sind und bleiben auch zu großen Teilen Arschlöcher. Die lassen sich noch so tolle Begründungen einfallen. Sorry, mit einem Auto irgendwo hinzufahren, wo eindeutig nur Fußgänger was zu suchen haben oder ich nicht. Ich bin kein Anlieger. Arschlöcher. Da bleibe ich auch bei. Wer da durchfährt und zu faul ist, 500 Meter zu Fuß zu gehen, Arschlöcher. 500 Meter müssen es nicht mehr sein. Das reicht ja manchmal schon 100 Meter. Ja, ne? Hast recht, kommt das, auch dazu. Das kriegen die meisten ja nicht mehr hin. Ne? Aber das ist so, wo ich sage, sorry, da, die Diskussion, ja, geht doch vor Gericht und macht so, ich stell da lieber einen hin, irgendwie hier Moskau in Kasso und hau die Leute was auf die Fresse, die da hinfahren. Echt, also anders lernen die es auch nicht. Lernen durch Schmerzen hilft immer noch. Kann mir einer erzählen, was er will. Das stimmt. Wobei ich aber glaube, ich sag mal, wenn du dir selbst das Ordnungsamt da hinstellen würdest, die können nicht mal was machen, weil es ja gar keine Rechtsprechung dafür gibt. Ja, so richtig, ja, das, ne? Ist ja also, das Schlimme, ne? Daran. Das ist ja, obwohl die machen ja eh nichts, ne? Also, ne? Aber das ist das, was in meinen Augen, was du jetzt auch in der Corona-Zeit so gemerkt hast, das ist das in meinen Augen, wo wirklich die deutsche Gesellschaft seit den 10 Jahren dran krankt. Es geht überhaupt nicht mehr darum, was noch sinnvoll ist oder vernünftig. Es geht nur noch um Klugscheißerei bis zum Abwinken. Wirklich. Das ist so schlimm geworden. Ich würde nicht mal auf die Idee kommen, da reinzufahren, weil ich einfach dieses Schild sehe und weil da wohnen Leute, die wollen mich da nicht haben. Und ich habe da auch nichts zu suchen, selbst wenn da ein Cash liegt. Nein, das ist kein Anliegen. Boah, da kann ich mich echt drüber aufregen. Ich finde das gut. Also ich will jetzt auch mal nicht sagen, dass ich hier bei jedem Anliegerfreischild durchfahre. Ne? Also ich sag mal. Ich auch nicht. Ich tue aber auch nicht so. Nein. Ich lass es mich schätzen, was vielleicht mal, also was Cachen angeht oder auch allgemein privat fahre ich da sowieso selten rein. Aber lass es vielleicht mal bei 5 Caches gewesen sein, wo das da stand, wo ich gedacht habe, ey komm. Ja, ist so. Ich habe ein Anliegen. Ne? Also das habe ich sogar noch bei noch mehr gemacht. Und zwar, ich bin da durchgefahren, habe gewusst, ich habe hier kein Anliegen, drauf geschissen. Das ist, wenn das so, wenn da Straßen ab, da wohnt kein Mensch, das ist ein Feldweg, ich fahre da los, ja, dann fahre ich da durch, das ist mir scheißegal. Aber sofern da auch nur ein einziges Kackhaus steht, dann denke ich immer, wenn ich da wohnen würde, ne, dann möchte ich da auch nicht ewig einen vor der Tür haben. Und dann irgendwie mögen sich zwei nicht. Und das eine Arschloch ist ein Geocacher und legt dem anderen einen so ein Ding vor die Tür, nur um den zu ärgern. Und die Cacher sind alle dumm genug, das alles mitzumachen. Ich denke, oh, boah, nee. Ja, das hast du ja dauernd mal. Ne? Also, ich sag mal, davon gibt es ja einige Cachers, wo du schon siehst, Mensch, den hat er hier hingelegt, weil er irgendeinen von den Nachbarn ärgern will. Ja, ne? Ja. Da hatte ich irgendwie jetzt auch die Tage wieder ein, wo ich dachte, ey, weißt du, warum muss man hier anfangen rumzusuchen? Ich habe da schon nach 2 Minuten aufgehört. Das macht dieses. Ich fange mittlerweile schon nicht mal. Da hatte ich auch schon wieder Brass, da war ich mit Heike cashen, ne? Und auf dem Rückweg wollten wir noch einen machen, weil der da so schön allein so und einsam lag. Und jetzt muss ich Tina mal eben stumm schalten. Das ist ihr einziger Cash, den sie draußen hat. Tina, ich hätte dich umbringen können, wirklich. Ich habe auch nur, weil du das bist, da nicht wirklich gelockt drin. Für so eine Autowerkstatt, irgendwo angeschraubt. Und wir kommen da schon an, da steht da schon so ein Mercedes mit so einem schmierigen Typen. Keine Ahnung, was das für einer war. Der guckte schon so doof. Das sah schon aus wie Mafia, so ein Typ, echt. Da wusste ich schon, nee, alles klar, ignore. Echt, boah, nee. Oh. Nee. Nee, ich weiß es auch nicht. Also gestern war das, an so einer alten Bruchbude mitten im Ort, so ein altes Spritzenhaus, ne? Mitten im Ort, musste aber irgendwie, also ich habe ihn nicht gefunden, dann habe ich noch jemanden angeschrieben, der ihn gefunden hatte, musste hier hinten an die Ecke, da liegt eine Bohle und eine Tzatziki-Dose. Und dann habe ich schon gedacht, ach weißt du, komm, ich schon Tzatziki-Dose. Das hört sich schon so geil an. Ja, genau. Und dann jetzt nur auf dem Grundstück, wo du nicht weißt, ist das jetzt... als Spritzenhaus, ist es öffentlicher Grund? Kann man da jetzt raufgehen? Oder ist das Privatgrund? Ist ja ganz komisch. Also, ich glaube nicht, dass das öffentlicher Grund war. Sah eher wie privat aus. Ey, wozu? Also. Ja, das ist ja auch, was ich immer sage. Lass doch die Scheiße sein. Das ist auch, wenn ich schon lese. Ja, die Eigentümer wissen, ach, leck mich. Ich weiß nicht, wie oft ich an so einem Kackschiff stand und den einzigen gefunden habe, der wieder mal nicht Bescheid wusste. Oh. Siehst du ja, Simon MD2 schreibt, den hat er auch auf Ignor. Das sind drei Häuser ringsrum, und bei dem einen, ich weiß nicht, es war so gerade am Dämmern nach Feierabend halt, ich glaube, da stand einer und hat geguckt. Da ist doch ganz klar, das kann doch nicht ewig gut gehen, sowas. Ne? Ja, also, ja. Gerade auf so Dörfern, wo jeder jeden kennt. Ne? Also, das ist, also ich weiß auch nicht, im Moment ich laufe da auch auf viele im Moment drauf, muss ich echt sagen. Also das ist, ja. Schwierig. Ja, ich wollte gerade sagen, im Moment ist auch so, was die Qualität der Caches, die bei mir so ringsrum noch so liegen, lässt stark nach im Moment. Also Empfehlungen sind echt schwierig immer. Oh, hier steht auch, ihr macht aber auch keine Lust auf Cache. Nee, das stimmt. Auf diese Art von Geocaching machen wir wirklich keine Lust, weil die einfach nicht funktioniert. Das gibt nur Ärger. Das ist einfach vorprogrammiert. Es gibt ja immer nur zwei Varianten bei diesen, ich sag mal, Dosen mitten im Ort, am besten noch offensichtlich gelegt. Entweder die Nachbarn gucken, obwohl sie alle informiert sind. Da steht irgendeine Oma da und dann die waren haben sie ihn schon gefunden. Ja, oder so, ja. Genau. Oder es kommt der Owner selbst. Ja. Ne, und hat irgendwie, braucht Freunde oder so. Ne? Also, geht in die Bibelstunde, da kriegt ihr Freunde. Und ja, nette Freunde sogar. Ich wollte sagen, die sind zuverlässig. Ne? Ja. Leben vielleicht auch nicht mehr so lange, aber sie sind zuverlässig. Ne? Genau. Aber lass mich in Ruhe, wenn ich cashen gehe. Das hat auch nichts mit Mimimi zu tun. Das führt dazu, Dr. Ringding, dass ich mittlerweile schon, wenn Leute mich ansprechen, und das kommt ja bei solchen Caches dann vor, dass die einen ansprechen, dass ich dann auch schon mittlerweile echt patzig werde. Also, dass ich nicht nur sage, ich darf hier einfach stehen und machen, sondern dass ich auch durchaus schon anfangen, gleich rumzumeckern, weil ich ganz genau weiß, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier jemanden anspreche. Ja. Und was soll das? Ja, also bei manchen Sachen, das ist genau, hatte ich ja letzt gepostet, wobei ich das jetzt nicht ganz so schlimm mache, denn ist da ein Cache und es steht nicht vorher im Listing drin, sonst kann ich es ja wenigstens noch irgendwie vielleicht aussortieren, aber ich komme da an, da liegt ein Schlüsselbund mit 50 Schlüsseln dran. Ja. Dann denke ich mal, lieber Owner, und du bist nämlich der, der nachher auf allen sozialen Kanälen wieder rumjault, dass ein Cash irgendwo an die Wand geknallt wurde. Ich kann dir sagen, wie das kommt. Da fand das mal einer nicht so witzig, dass du ihn verarschen wolltest. Und jetzt hat er dich auf seine Art verarscht und dein Cash nämlich mal eben an die Wand geklatscht. Das ist das, was dabei rauskommt. Die Krönung ist noch, wenn noch irgendwie Nieten verteilt sind. Ja. Das stimmt. Da bin ich immer froh, wenn der Owner nicht gerade kommt, weil ich nicht weiß, ob das überlebt. Echt, also. Aber für solche Fälle, und das hat uns ja IQ17 vorgemacht, ne, hat man ja immer ein altes Logbuch dabei, was man einfach in eine der Nieten legt. Ne? Ja, genau. In alle Nieten am besten. In alle Nieten. Ja, das ist, aber bei dem Cash leute ich mit den Schlüsseln, hätte man ja so auch schon am Namen dann irgendwie erkennen können. Also ich habe dann, als du den Link geschickt hast, habe ich gedacht, ist ja klar, hätte jetzt irgendwie darauf kommen können, dass so eine Scheiße kommt, wenn der schon Schlüsselerlebnis heißt. Ne? Ja, aber das kann auch alles Mögliche heißen. Ja, ja klar, hm. aber dann habe ich nur gedacht, ja, war irgendwie logisch. Ja, wie gesagt, ich finde jetzt auch nicht so, ich stehe jetzt nicht von dem Ding im Fluch rum. Ich stehe da aber nur vor und frage mich, also ich habe auch dann irgendwann die Ruhe dazu, mir zu sagen, lass ich liegen. Also bei dem waren es einfach, da waren jetzt, weiß ich nicht, 50 Schlüssel dran und du konntest schon sehen, nur die Hälfte ist Abus. So, ja, also mit drei raus. Minuten Nachdenken ja. kannst du das schon ganz schön aussortieren. Und dann habe ich da halt 10 Minuten gesessen vielleicht und das Wasser, Wetter war gut, es war trocken, es war warm, alles gut. Also ich wollte es jetzt auch nicht übertreiben. Ne? Aber ich verstehe den Sinn einfach nicht, weil irgendwann kommt wieder einer und ich kenne genug davon, die einfach, ich habe einen Arbeitskollegen, der betreibt das so. Ich weiß nicht, was die genau bewegt zum Cachen, aber der holt sich ja sogar von Lost Places die Endkoordinaten, wo ich mich dann frage, da brauche ich gar nicht mehr cachen. Also wenn ich mir bei selbst in Lost Place nicht mehr komplett angucke, verstehe ich den Sinn langsam nicht mehr. Aber die wollen einfach nur raus, die haben wenig Freizeit und dann wollen sie aber auch 2000 Punkte am Tag machen, so nach dem Motto. Wenn der auf so einen Cache trifft, wie soll denn das gut gehen? Da sind dann 3-4 Leute, die wollen einfach nur ihren Punkt machen, deswegen haben sie sich den rausgesucht. Der ist einfach gelistet mit Tradi, mit weiß ich nicht, D2 oder so. Hm. Ja, und dann treffen sie auf sowas. Dann darf der Owner sich auch nicht wundern, wenn da mal einer von austilt, dass das nicht in Ordnung ist, ist ja vollkommen klar. Aber trotzdem, dass da mal einer von austilt und diesen Cash einfach mal wegschmeißt. Obwohl der ja theoretisch sogar mit D2 eigentlich richtig gelistet ist. Ne? Ja, aber trotzdem. Das, ja, klar. Also letztendlich versucht doch der Owner, die Cacher zu verarschen. Nicht böswillig, aber das ist doch das, was er eigentlich tut. Und das denkt zumindest der kommt und es jetzt nicht keinen Bock auf sowas hat. Und schon schwierig. Also ich bin ja auch eher so, dass ich bei solchen Caches dann sage, ich gucke es mir an und wenn ich merke, das dauert hier länger als 5 Minuten, dann leckt mich halt einfach am Arsch. Genau, dann lasse ich das Ding liegen und gehe weiter. Deswegen war ich habe so ein, ich musste irgendwann nochmal hin, weil ich irgendeine Challenge mal erfüllt habe und dann fährst du mal rum, irgendwie bei Buchholz, ne, 100%. Da habe ich heute gesehen, da hat jemand gelockt, ne? Der ist auch gerade live im Kanal, der hat 100% Frankie Fese der Caches geschafft. Oh Gott. Respekt. Der macht tolle Caches. Für Leute, die das mögen, keine Frage. Ich mag das halt nicht so. Nee. Ich glaube, ich habe nicht mal 15% von dem oder so. Ne? Ich habe die ja auch mal gemacht, da die Runde und so, aber das ist nicht meins. Und die Runde da ging es ja noch. Also wenn es da losgeht mit seinem Eierhaus oder hier mit so einer Schüttelbox und oder am besten vielleicht hast du mit diesen Murmeln, wo du irgendwie gefühlt 10 Murmeln durch dieses Spiel da durchdrehen musstest und dann gefühlt eine halbe Stunde. Ich habe da keinen Bock zu. Also da bin ich ja auch. Irgendwie so eine Box mit einem Gitter drüber hatte er noch, die fand ich noch schlimmer. Das habe ich überhaupt nicht begriffen. Ja, genau. Diese Schüttelbox oder was ja, das da war. Genau, ja. Habe ich gleich. Und ich habe halt eine Bekannte, die sagt schon immer, zu dem einen Cash der Verzweiflung oder wie der heißt von ihm, wenn du da hinfährst, sag mal Bescheid, ich stelle mich daneben. Ne? Weil die ganz genau weiß, dass ich da total durchdrehen werde. Da will ich gar nicht hin. Nee, ich auch nicht. Ne? Deswegen, ich kann sowas auch ganz gut ignorieren und Respekt vor Leuten, die dann 100% Frankie geschafft haben. Ne? Ja. Und ich denke halt immer, der Großteil, also bei mir ist es so, meine Freizeit ist eh eingeschränkt, wenn ich dann cachen gehe und ich sag mal, dann habe ich irgendwie 2 oder 3 Stunden auf dem Sonntag, wo ich dann mit der Lütten oder mit dem Junior losgehe, dann will ich nicht an einem Cache eine halbe Stunde stehen, weil dann sagen nämlich die Kinder auch irgendwann, ich habe keinen Bock mehr. Also der so 5 Minuten und dann die Lütte sowieso nicht und der Junior nach 5 Minuten sagt er auch, können wir weiter, wir machen den nächsten. Dem ist auch das Locken dann egal, der möchte Caches finden, eventuell was zum Tauschen, aber nicht rumfummeln. Ne? Also das kommt ich als Teenie. Ich habe alle Zeit der Welt, ich habe trotzdem keine Lust drauf, weil das ist einfach für mich nicht das Cachen ausmachen. Oh ja, ist gut. Besuch bitte nicht meine Cache. Doch, ich habe deinen Nachtcache damals gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass ich da um 19 Uhr, glaube ich, war. Nee, aber so, oh ja, so ein paar habe ich ja von dir auch schon gemacht und zum Beispiel hier nervös und so. Das war ja noch okay. Also da, ich sag mal, wenn man sich ja nicht zu dämlich anstellt, ist man ja vielleicht auch in 5 Minuten durch. Da brauchen wir ja keine halbe Stunde. Habe ich da auch nicht gebraucht. Ja, nämlich, glaube ich. Ja, das stimmt. Es gibt ja genug Bastelcaches auch von hier, wie heißt der in Stade, der jetzt alles langsam zumacht, der Technologist. Die alle, die sind auch sowas wie Hoya im Prinzip. Also sind so alles so Bastelcaches, aber alles so Caches, wo du. Die kriegst du alle, also die kriege ich alle hin, das ist das beste Zeichen, dafür ist auch der Letzte, das hinkriegt. Mhm. Ne? Und also die sind alle machbar oder es steht im Hint wirklich vernünftig drin, wie ich es machen muss oder und nicht so ein Scheiß, wo ich irgendwie, weiß ich, ich sitze davor und weiß nicht mal, was der von mir will und so. Also, boah, das ärgert mich nur dann, wenn ich halt einen langen Weg schon gemacht habe. Ja, nur mit Telefonjoker. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe gar keine Lust, Leute anzurufen. Das habe ich früher auch gemacht. Telefonjoker ist für mich mittlerweile auch so ein No-Go. Ich will da nicht immer irgendwelchen Leuten auf den Sack gehen. Das mache ich tatsächlich mittlerweile auch ganz, ganz selten nur noch. Ja, bei mir ist das Problem, die Telefonjoker werden auch immer weniger. Ne? Also früher waren es mehr. Sterben aber, oder die wollen dich nicht mehr? Nee, das zum einen. Und ich glaube, manche haben auch gesagt, wenn der das Hobby jetzt weiter länger betreibt, ich mache es nicht mehr. Ne? Also okay. Also gerade aus der Anfangszeit sind viele, die nicht mehr dabei sind. Ne? Aber, ja, klar, klar. Ein Icon wäre schön. Ein Icon für Gadget-Caches. Das wäre toll. Da ja, kannst gibt, du von vorne. Gibt es ja diesen Bastel-Icon da. Ja, aber das müssten ja auch alle da mal einsetzen. Das ist ja, ja aber das Problem gekommen. Ist, selbst wenn das eingesetzt ist, du weißt ja immer nicht, was es ist. Wenn das eine lösbare Sache ist, finde ich das ja alles gleich schlimm. Schlimm finde ich diese Sachen, wo du echt davor stehst und nicht weißt, was sie von dir wollen. Mittlerweile bei Multis, wenn ich das, also bei Tradis gucke ich echt nicht drauf, das muss ich zugeben, da lese ich bis heute keine Listings. Aber bei Multis gucke ich schon mittlerweile mal drauf und wenn das schon nur annähernd in die Richtung klingt, dann schreibe ich irgendeinen Vorfinder an und frage ihn, um was es da geht. Ich will noch nicht mal die Koordinaten haben, sondern ich will einfach nur wissen, was ist da grob zu machen und dann weiß ich schon, okay, kommt gleich auf Ignore oder nicht. Also das mittlerweile mache ich tatsächlich so. Und was Hohe hier gerade schreibt, ne? Der schreibt gerade, ich hatte mal ein 3D-Drucklabyrinth gefunden, dreifach. Der war dreifach, nach einer halben Stunde habe ich ihn halb offen liegen lassen in M gelockt. So, und mein Problem ist nämlich bei diesen Bastel-Caches immer, selbst wenn ich den dann schaffe und mich da hingesetzt habe und mich bemühe, und der Owner dann schreibt, bitte richtet alles wieder so her, wie es war, ja, damit der nächste auch noch Freude hat. Oftmals kriegst du das ja gar nicht hin. Nee, du weißt gleich mehr, wie das war. Und genau, und da kriege ich nämlich meistens die Kratze, weil ich dann das nicht wieder zurückgebaut kriege. Oder neulich war ich bei Netten, der bastelt ja auch, aber so robuste Sachen, so viel aus Stahl und so. Ja. Der hat so ein Ding gehabt, da musstest du irgendwie so an so einem Stahlprofil immer so hin und her fummeln. Da waren so ein paar Nuten drin. Also du kriegst das dann irgendwann raus, aber ich wusste nicht mehr, wie ich es reinkriege. Mhm. Und das war so massiv, da konntest du auch nicht mehr irgendwie mit ein bisschen mehr Gewalt so ein bisschen drücken. Das ist nichts. Da war ich schon kurz davor, ihn anzuschreiben und sagen, du, tut mir leid, ich habe es nicht wieder zurückgekriegt. Also ich habe da wirklich mehr gebraucht, das wieder zurückzubauen, als es da rausbekommen habe. Und das ist immer so, wo ich denke, ey Leute, das ist doch scheiße, ne? Ja, und dann heißt es nachher, ja, aber die Cacher hier, also weil viele locken das ja nicht mehr, sagen, Mensch, oh scheiße, jetzt habe ich es gar nicht hingekriegt, ich lasse das mal so liegen, merkt er vielleicht nicht, ne? Jetzt kommt wieder die deutsche Tour. Wo ist der Unterschied zu einer Angeldose, die man eventuell zu blöd ist, sie zurückzählt? Ach, Schnackel, Schnuckel. Eine Angeldose, ja, natürlich werde ich auch noch einen finden, der zu blöd ist, die zurückzuhängen. Aber grundsätzlich, eine Angeldose hängst du grob dahin, wo sie war und fertig ist, das stört keinen Menschen. Ja, das aber fällt da, ja nicht mal einem auf. Da hatte ich auch schon, das ist ja auch so ein Ding, Angeldosen. Da meinen ja auch manche höher, schneller, weiter. Ja, das kann ich ja noch ignorieren, weil irgendwann komme ich ja nicht mehr ran mit meinen 8 Metern da. Aber die werden ja auch immer schwerer. Ja, und das ist mir auch schon aufgefallen. So, ja. Und wenn du das Ding ja nicht hochkriegst, ist halt kacke. Ne? Also ich hatte da mal irgendwie so ein Stahlrohr haben die da haben sie irgendwelche Wildtiere drauf geschweißt, Wildschweine und sowas. Das wäre mir fast aufs Auto gefallen. Ja, aber so. Wie geil, wenn ich gerade lese, Ferrari Girl schreibt gerade, wenn die Angeldose gefühlt 2 Kilo wie ich, kriegst du sie runter, aber nicht rauf. Ich kriege immer einen runter, aber nicht rauf. Ich merke doch, wenn ich die anheben will, dass die zu schwer für meine Angel ist. Und dann lasse ich den Scheiß schon da oben hängen. Weißt du das noch? Wir haben das beide zusammen mal vor, ich weiß nicht, lange Zeit gemacht, als dieser beknackte Schinken da oben im Baum hing. Der übrigens gar nicht so schwer war. Wir haben ihn noch nicht mal hochgekriegt. Also wir haben ihn hochgekriegt, aber den Schinken haben wir nicht hochgekriegt. Genau. Also aber ich hab schon zweimal das Problem gehabt, dass ich quasi den Angelcash so mehr oder weniger mit meiner Angel angestupst hat. Dann kam er runter und dann habe ich festgestellt, das Ding ist viel zu schwer. Meine dünne Spitze oben schafft es nicht. Ne? Das ist wie im echten Leben. Ja, ne? Aber selbst dann. Ja, genau. Aber selbst dann, dann schreibe ich das, dann lasse ich das Ding tatsächlich da unten hängen und schreibe den Owner an und sage, tut mir leid, mit meiner Angel kriege ich das nicht wieder hoch, das habe ich falsch verstanden. Also da habe ich überhaupt kein Problem, demjenigen Bescheid zu sagen. Aber bei den Bastel-Caches ist es ja noch viel schlimmer. Also beim Bildthema passiert mir das fast nie. Wirklich nee, das nicht. Ist, die habe ich alle wieder hochgekriegt. Ja, also, wenn einer diesen Podcast hört, ob wir was hochgekriegt haben. Vorhin schrieb leider im Chat auch schon einmal: Eierhaus, Murmeln, Gittergummi, Peitschen. Ja, ist ein komischer Podcast heute. Stimmt. Ja, das ist in der Tat so, das stimmt. Jetzt ist mir gerade der Faden verloren gegangen. Man findet immer, natürlich findest du immer besondere Fälle, das ist doch gar keine Frage, aber im Normalfall ist jetzt Bildthema, hol's runter, bring's wieder hoch, fertig ist das. Mein Problem ist bei Bildthema immer, oder häufig, die werden ja auch ganz gerne mal irgendwie in hochfrequentierten Wegen gehängt. Ja, absurder, glaub mir. So, und dann stehst du da, hast das Ding gerade hoch, ne? Und dann muss es auch noch schnell gehen. Ja, scheiße, das ist auch peinlich. Genau. Ohne Hose fällt das auch so auf. Ja, und dann stehst du da, kriegst du da oben nicht rein. Ja, das ist halt Kacke, ne? Was machen Sie denn da? Ja, was willst du dann sagen? Gar nichts, ich antworte nicht. Wenn eine zweite Frage kommt, dann haben Sie nichts zu tun und dann gehen die schon ganz alleine, glaub mir. Ich schreibe immer, das sind Borkenkäfer-Duftdosen, die ich da aufhänge. Und dann gehen die weiter. Nee, bin ich richtig zickig, muss ich echt sagen. Beim ersten Mal sage ich noch nichts, weil ich habe die Kopfhörer eh drin und so. Und wenn da nochmal was kommt, dann lernen die sehr schnell, dass sie mich besser nicht fragen. Also ich habe auch ehrlich den Vorteil, mit meinem Gewicht und Körpergröße sehe ich erstmal böse aus. Das heißt, die gehen dann schon freiwillig weiter meistens. Ah, herrlich. Ja, aber jemanden, der ohne Hose steht und angelt, gucken sie halt von vornherein schon ein bisschen komisch an. Ne? Das ist halt schwierig. Nee, also bis jetzt hat mich tatsächlich auf Bildthema noch nicht mal einer angesprochen. Das stimmt. Nee, also ich habe eben neulich bei, wo ist das hier, zwischen Spritze und Trelderberg, da ist doch so eine Angelrunde. Ja, so. Und da ist es ja quasi am Weg da, ja. Ja, genau. So. Und dann stehst du da so vor so einer Kurve und auf einmal kommt da irgendwann angejoggt. Und ich, ganz ehrlich, ich gucke immer, bevor ich ihn wieder hochhänge, ob einer kommt. So, dann hatte ich wirklich gerade. Die Formulierung war auch wieder gut. Ja, ich passe auch mal auf, bevor ich ihn hochhänge, gucke ich auch mal, ob noch einer kommt. Ach nee, ist schon klar, was du meinst. So, dann stand ich da, es war ein bisschen windiger und dann kriegst du dieses blöde Ding da oben auf den Ast nicht getüdelt und dann kommt der Dogger da angelaufen und denk, oh, was jetzt denn? Dem war es dann egal, aber direkt von der anderen Seite kam schon eine Tante mit dem Hund um die Ecke, weil du mitten in der Kurve stehst. Ja, die Ecke ist extrem da, ja, ich weiß, wo du meinst. Und das ist halt, wo ich dann denke, ey, warum? Also, Cashen ist ja schon scheiße an so einer Stelle, aber warum muss jetzt hier noch eine Angeldose hängen? Ne? Ja, andersrum kann man sich fragen, warum bist du Idiot da hingegangen, hast das Teil noch runtergeholt an so einer Stelle, aber ich bin da nicht, ich laufe da nicht jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Leute da rumrennen und Radfahren und so. Ne? Ich würde dir nur raten, du, wenn du wirklich Freude haben willst, mach die Sunderrunde. Ja, ich weiß doch nicht. Von Systemsprenger. Die ist da eine, wie gesagt, das heißt ja auch Sunder, das ist da irgendwie an der Autobahn. Ne? Ja. Also stell dir einfach vor, du gehst ein großes Quadrat und der Erste, ne, der hängt direkt vor der Kita. Und zwar da, wo du auf dem Parkplatz fährst. Also ich kam da um 15 Uhr nach der Arbeit an und ungelogen, der Parkplatz war voll und stand mit voller Muttis, die alle auf ihre Kinder warteten. Ich habe gedacht, gut, mache ich erstmal die anderen. Bin ich losgegangen und ernsthaft, ein großes Quadrat. Du gehst also 2 Kilometer Richtung Autobahn, dann gehst du 2 Kilometer parallel zur Autobahn, 2 Kilometer wieder zurück und nochmal 2 Kilometer. So, dann hast du die Runde gemacht. Und das ist alles Bildthemas. Und da ist nichts außer den Bäumen, wo die Bildthemas drin hängen. Sonst ist da nur Feld. Also ernsthaft, du siehst auf 2 Kilometer da hinten den Typen am Baum angeln. Das kannst du gar nicht übersehen. Ach, und da sind Jogger. Da sind die Fußgänger, da sind Omis, da muss wohl ein Altenheim oder was auch noch sein. Da sind auch mal Fußgänger. Und da ist der Kindergarten. Ich habe mit Tränen in den Augen gemacht, weil ich habe gedacht, die ist so scheiße. Also die Caches waren vollkommen okay, aber die Runde liegt ja, das ist so scheiße. Das ging gar nicht, echt. Ach, herrlich, den musst du wirklich machen. Der ist großartig. Den muss ich mir tatsächlich noch. Also ich finde die Gegend ja schön da, ne? Also die Gegend ist ja wirklich schön. Ist sie da nicht. Die Autobahn. Du läufst 2 Kilometer auf die Autobahn. Also brauchst auch niemanden mitnehmen, kannst du eh nicht unterhalten. Ja, also wirklich, die machen sonst wirklich schön. Ich weiß nicht, was die bewogen hat, die Systemsprenger. Die Caches von denen haben mich bis jetzt alle, fand ich alle richtig gut, echt. Haben mir alle gefallen, muss ich sagen. Aber die Runde, nee, das verstehe ich sie nicht. Also. Dass da vielleicht nicht ganz so viele wandern, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, wirklich, das war ernsthaft, das war mittwochs 15 Uhr und voller Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sonst leerer ist. Das scheint mir die Wanderstrecke von der Gegend zu sein. Ja, ich denke dann halt immer, die Warnweste hilft und so. Ja, aber es ist ja trotzdem, also muss es dann sein. Ne? Also da ist es ja schon schwierig, mit normalen Caches vernünftig zu suchen. Ne? Okay, das Einzige, was du jetzt zur Ehrenrettung sagen kannst, gut, du siehst, du kommst an, parkst und dann siehst du sofort, was auf dich zukommt. Es ist nicht so, dass das überraschend kommen würde, sondern du siehst deutlich, ja, dass das eine schwierige Runde ist, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja, und das hat mir halt da in Trelde, das hat mir irgendwie immer das Genick gebrochen. Dann. Da war ich nachher so die Schnauze voll. Ne? Ja, das glaube ich. Da habe ich dann gedacht, nee, jetzt, da hast du jetzt keinen Bock mehr. Also das Problem hast du hier nicht, weil wir kommen die nicht um die Ecke, sondern sie zieht 10 Minuten vor, schon auf dich zu kommen. Genau, hier bei Spritze heißt das zwischen den Orten, das ist das Ding auf dieser alten Bahnstrecke da. Ja genau, das ist das Schlimme, ja. Also ich gucke hier gerade, 280 Pfunde hat die schon. Also die Runde wird gut angenommen, also egal, ob ich sie nun scheiße finde oder nicht. Offensichtlich ist die okay, also das mögen die Leute. Kann aber man das, nicht das anders. Das ist aber ja auch komisch, dass auch diese BT-Mas immer nur funktionieren als Runde, ne? Ja, das stimmt. Also ich hab ja einen Angelcache, so einen einzelnen, den lockt mal alle 8 Wochen einer, wenn überhaupt, ne? Also ich bin immer froh, neulich habe ich ein Loch gekriegt, weil ich gar nicht wusste, ob das Ding noch im Baum hängt nach dem Sturm. War also noch da. Ne? Also ich mache das eigentlich, ich mache die Dinger gar nicht so ungern, weil ich ab und zu, wenn ich nicht so große Lust habe, dann finde ich die gar nicht schlecht. Und ich mache die auch einzeln, weil ich ja nach der Arbeit mir eh mal einen Cache suche. Und wenn ich jetzt bei diesem Wetter im Moment fahre ich mit dem Auto zur Arbeit, weil es mit dem Roller einfach zu nass und kalt ist im Moment. Und wenn ich nicht mit dem Roller fahre und das Auto habe, dann habe ich die Bildthema eh hinten drin. Mhm. Und dann suche ich mir oft tatsächlich auch gezielt eine Bildthema, um die so abzuarbeiten, wenn es gerade wettermäßig passt. Und da mache ich auch einzeln, das stört mich nicht. Aber du hast recht, natürlich, einzeln ist immer ein gewisser Aufwand, ja. Ja, obwohl ich da den Aufwand sogar fast ein bisschen geringer finde. Ne? Also wenn du so einen Einzelnen hast in so einer Runde, gleich am Anfang am besten, dann packst du die doofe Angel wieder ein und gut ist, ne? Ja, wenn du es so rum hinlegen kannst, ja. Aber ich war zum Beispiel jetzt mit Heike los, da habe ich das Ding 6 Kilometer getragen, weil die Bildthema leider in der Mitte war und auch so lag, dass du da zu Fuß, ja, mit dem Geländewagen wärst hingekommen, aber ich bevorzuge ja zu Fuß und deswegen musste ich die ganze Zeit mit mir tragen, wegen einem einzigen, ja. Aber stört mich aber auch nicht so. Ich habe da kommt über den Rücken und dann ist gut, du merkst auch gar nicht sogar. Ja, mir fehlt halt immer so eine Tasche dafür, ne? Ich habe mal irgendwie, ich weiß nicht. Ach so, ich habe vielleicht auch für wer sonst sowas hat, ne? Wenn ihr sowas transportieren wollt, nehmt doch einfach ein Stück so vom alten Rucksack oder sowas, so ein Riemen. Mhm. Ja, Panzertape oben rum, Panzertape unten rum und dann hast du die wie so ein Gewehr auf dem Rücken. Das ist auch nicht verkehrt, das stimmt. Ja, das funktioniert wunderbar. Oder am Fahrrad zum Beispiel oben am Holm. Das funktioniert auch sehr gut. Ja, beim Fahrrad mache ich das auch. Also da klemme ich sie quasi genau oben an Holm mit Klettband. Ne? Ja. Aber so für mal so tragen habe ich bisher immer nicht so das gehabt, was mir so gefallen hat. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen. So manche nehmen auch irgendwie so ein ganz, ganz dünnes KG-Rohr oder so und schnallen sie das auf den Rücken. Aber das hat mich alles nicht so überzeugt. Ne? Ich gucke gerade Borkenkäfer-Rettung hinten auf der Warnweste. Ich weiß mal gar nicht, was die alle mit Warnweste wollen. Ihr müsst nur böse genug gucken, so wie ich. Dann lassen wir euch in Ruhe. Ja, dann kommen sie immer alle mit Ortungsamt und so. Ne? Ich finde das mal ein bisschen schwierig irgendwie. Also, ne? Ja, also ich lasse das alles sein. Ich gehe da einfach hin und dann gucke ich die Böse an. Dann gehe ich. Interceptor schreibt gerade, scheint auch kommerziell angekommen zu sein auf eBay. Ich glaube, ich gucke nicht. Geocaching 12 Meter Bildthema-Angel. Ne? Ja. 100 Euro. Das ist die ich auch habe. Die kriegt man eben, man kauft sie als normale Angel, da kostet sie 55. Und die Kackspitze da oben, die baue ich mir zur Not kurz selber. Da habe ich mit einem Stück Zaundraht einfach genommen. Oh, aber guck mal, wenn man das jetzt in Link, ja, da oben ist ja so ein Intim-Piercing sogar hier, ne? Ja, 6,95. Aber völlig unpraktisch. Ich verstehe immer nicht, als ich mir meine Angel damals gekauft habe, da hat die, glaube ich, 21 Euro gekostet oder so, ne? Irgendwie 8 Meter, ne? Also im Endeffekt so 8 Meter erreiche ich auch, ne? Ja. Oberste Teil ist ja zu dünn, also nimmst du ein Element raus und reicht eigentlich auch für 80% der Caches oder so, ne? Die Angel habe ich aber nie wieder für den Preis gefunden, nie wieder. Die ist jetzt mittlerweile auch irgendwie auf fast 40 Euro hoch oder so. Also das ist definitiv schon lange angekommen, ne? Ich habe die erste, die ich jetzt immer noch habe, die habe ich für 50 Euro gekauft und die hat halt den Vorteil bei den 12 Metern, die brauchst du eigentlich, also ich habe die bis jetzt noch nie gebraucht, die 12 Meter. Ich habe auch das oberste Element draußen, aber du kannst sie einfach auf den Boden abstellen und dann ziehst du sie so hoch, also ich brauche die gar nicht mehr hochheben, weißt du, wie ich meine? Das letzte Stück mache ich einfach, indem ich noch ein Stück weiter ausziehe. Das macht es sehr bequem. Ja, ja. Und das macht beim Zielen auch manchmal Spaß. Da kommen wir auch nachher zu mit meiner heutigen Cache-Empfehlung. Bildthema mal andersrum. Das war der erste Bildthema, der von mir einen Favoritenpunkt gekriegt hat, muss ich sagen. Aber macht das irgendeiner anders, die Angel quasi komplett auszulegen und dann hochzuziehen? Also machen das Leute so? Ich mache das nie so. Ich stelle die auch immer quasi auf meinem Fuß ab und dann ziehe ich sie auseinander und dann schraube ich sie wieder auseinander und hole sie ein. Nee, das meine ich, also so mache ich das auch. Aber ich brauche sie im Prinzip von meinem Fuß niemals mehr runternehmen. Dadurch, dass ich 12 Meter habe, reicht die für jeden so, dass ich sie auf dem Boden stehen lassen kann. Ja, stimmt. Ja, ja. Das so, und ich muss damit nicht so, Hand. Ja, genau, ja. Ich muss nicht so freihändig rumhampeln, sondern ich stelle die auf den Boden ab und dadurch kann ich viel, viel besser zielen und so. Das klappt gut. Das ist halt altersgerecht sozusagen. Naja, also ab 50 muss man halt mal gucken. Da hält er nicht mehr so lange. Du bist schon froh, wenn du ihn unten auf dem Boden mal absetzen kannst. Ne? Genau, du musst aber aufsetzen dürfen. Ne? Das Problem hatte ich schon des Öfteren mal. Und gerade wenn es da mal ein bisschen windiger auch ist oder so. Und das heißt jetzt nicht, dass die Angel hin und her, aber dass der Baum auch ein bisschen sich bewegt. Dann wird es mit der ruhigen Handführung schon schwierig, ne? Also, dann irgendwie wirklich, da musste ich wirklich ganz unten anfassen, weil das war so gerade Grenze von dem. Da wird's dann schon, Die Skywalker schreiben gerade Satteltasche. Was willst du die Angel in eine Satteltasche tun? Also, wenn du mit dem Pferd unterwegs bist, geht das doch, ne? Nee, die fliegt mir raus, dafür ist die zu lang. Viel zu lang. Nee, also ich muss die auch direkt an den Holm oben rankleben und dann guckt sie vorne und hinten noch über, ne? Ja, also als Alternative für die sowas tun. Ich habe die tatsächlich bei mir, wenn die zusammengeschoben ist, vorne habe ich einen Haken dran, einfach aus Draht. So, und der kommt hinter den Lenkkopf sozusagen vom Fahrrad. Und der hintere Teil ist auf dem Gepäckträger und so ist das Ding, das siehst du überhaupt nicht. Mit zwei Gummibändern kommt das um den Holm oben vom Fahrrad und dann sieht aus wie der normale Fahrradholm. Da siehst du kaum den Unterschied. Das ragt doch nicht raus und gar nichts. Nee, bei mir ist das, dadurch, dass ich keinen Sattel habe, guckt es halt vorne und hinten raus. Sieht ein bisschen aus, als wenn ich auf dem Besen reite. Ne? Du hast keinen Sattel? Ach, Scheiße. Hast du einen Sattelholm oder was? Kein Gepäckträger. Nee, komm, sag ruhig, jetzt wird's ja ganz spannend. Das ist ja der einzige Grund, warum ich auch ohne Hose Fahrrad fahre. Genau, jetzt ist das Geheimnis raus. Der Geoheimnisradler. Ne, okay, dann ist klar, aber wenn du jetzt einen Gepäckträger dran hast, dann ist das wirklich, dann bei mir liegt das Ding hinten auf dem Gepäckträger auf, dadurch hat das auch eine Stabilität. Ich kann auch damit über den Feldweg fahren, das hält wunderbar. Also das kein Problem. Ein Sattel ist Pflicht, ja, Schatz. Das ist ein guter Versprecher. Ne? Ja. Ja. Boah, ist auch ein angenehmes Sitzen sonst. So. Du, also vom Sattel bin ich noch nie gerutscht. Ne? Mein Gott, wir kommen heute gar nicht weiter. Eben. Nee. Eigentlich waren wir bei Anlieger oder nicht Anlieger. Also, genau. Sorry, aber ihr könnt euch da vor Gericht sonst wie streiten. Das nimmt sowieso kein einziger Richter an, sowas. Das wird schon wegen Dummheit abgelehnt. Da hat man nicht zu suchen, wenn da welche wohnen. Fahrt von mir in jeden Feldweg rein, das ist mir echt egal. Oder in irgendwelchen Bauernstrecken da. Das finde ich sowieso albern, was da teilweise gesperrt ist. Aber sofern da jemand wohnt, ihr wollt doch auch die Leute nicht vor der Tür haben. Und dann labert nicht rum, ihr habt dann Anliegen, Scheiß habt ihr. Da ist einer, der hat ein Cash hingelegt, kein einziger Grundstückseigentümer weiß von irgendwas. Da hat man nicht zu suchen. Fertig. So. Und DSM hat gesprochen. Auf dem Feldweg ist auch viel lustiger, weil dann fahrt euch bestimmt immer mal fest. Ne? Ja, naja, das ist zum Beispiel, als ich das jetzt mit dem Roller weiß nicht, aber als ich das Motorrad noch hatte, das war geländegängig. Ja, gut, das geht. Ne? Sorry, da waren die Schilder an diesen Feldwegen mir echt egal. Ich hab in Walsrode mal einen Cash gemacht, ne? Vor der Arbeit morgens und den Owner angeschrieben vorher. Ich sag, Mensch, der auf der Karte sieht so ein bisschen aus, kann man mit dem Auto hinfahren? Ne? Sonst gehe ich den gar nicht an. Das war so mein Anliegen. Ich wollte einfach wissen, mit dem Auto mache ich ihn vor der Arbeit oder nach der Arbeit, ansonsten nicht. Nee, die kannst du mit dem Auto bis vor den Cash fahren. Hm? Also es ging, aber es wurde immer enger. Also die Außenspiegel haben links und rechts schon die Büsche berührt und in der Mitte war so ein Huggel, wo ich dachte, ich setze immer auf mit dem Auspuff oder mit der Schürze vorne. Und das Problem war aber, die Straße war nachher so eng, du konntest quasi vor Ort nicht wenden. Das heißt, ich bin dann erstmal schön 400 Meter rückwärts gefahren auf so einer schmalen Straße. Also deswegen, kannst du noch vorher einen Tipp holen, sagen, Mensch, kann man da hinfahren oder soll man es lieber sein lassen? Und dann sagt nur einer, kannst hinfahren, ist kein Problem. Ja, Arschlecken, ey. Sei froh, dass du rückwärts fahren konnte. Ich war mit Heike hier in Buchholz unterwegs und da sind doch so oft, dass das im Wald so teilweise die Häuser so noch ja, sind. Ja. Ne? Und da hat mich tatsächlich Maps hingeleitet. Da war auch nie ein Verbotsschild. Und diese Straße wurde, also das war schon absurd, Also die Straßen wären da wirklich sportlich, ne? Nee, die waren nicht sportlich, ohne Geländewagen. Also Gott sei Dank ist der so hoch, der T-Rock. Ja, ja, mit dem PKW wären wir da nicht mehr, da kamen uns Fußgänger entgegen und nichts anderes mehr. Und irgendwann kamen wir dann da rausgebrochen. Also das war schon überhaupt kein Weg mehr. Das war ein altes Flussbett oder irgendwas. Also boah, das war aber keine Absicht, sondern wirklich, das war nie ein Schild, dass er nicht lang durftest. Und Maps sagte immer, ja, fahren wir da weiter. Ach, mit Google Maps, ne? Ja, ja. Ja, ja, Google Maps macht das gerne. Wir haben das mal im Deister gehabt. Da waren wir, wir waren im Dino-Park und wollten noch irgendwo hin, Richtung Deister da irgendwie, zu diesen komischen Wassermühlen, die es am Deister gibt. Und dann Google Maps, ne? Und der hat uns dann schön gelotst und irgendwann so ein Waldweg, ne? Und das wurde immer enger. Ich sag, also auch wenn hier kein Verbotsschild stand. Fahren wir nicht mehr, ne? Genau, jetzt ist vorbei. Also gerade am Deister, weil ich habe jetzt kein Gelände gegen dieses Auto, das ist ein normaler Pampers-Bomber. Ja. Da wurde es dann echt schwierig. Da habe ich gedacht, nee, also das war das einzige Mal, wo ich Google Maps genommen habe und nie wieder. Ne? Ja, seid vorsichtig mit Google Maps. Nee, grundsätzlich funktioniert Google Maps auch nicht ganz gut. Also ich habe bis jetzt echt, also das eine Mal in Buchholz, da war Heike schon, wir können hier nicht runter, das geht nicht mehr. Ich sage, doch, noch geht. Aber es war auch echt knapp schon, also ein Rad hing schon mal teilweise in der Luft und so eine Späße. Also das war schon derbe, da bin ich schon selber nicht mehr gerne gefahren. Na, aber hast du mal gedient, du weißt ja, wie man Gelände fährt. Ja, na, aber ansonsten hat das bis jetzt echt immer, also noch ein zweites Mal hat es mich echt schlecht geleitet, da hatte ich aus Versehen noch Fahrrad eingestellt und war mit dem Motorrad unterwegs. Aber ansonsten funktioniert Google Maps schon, da kann ich gar nicht anders sagen. Aber die Leute haben nicht gewunken in der Fußgängerzone. Nein, irgendwann habe ich gemerkt, das kann hier nicht mehr ernst gemeint sein, da hat mir das nochmal genauer geguckt, gesehen, oh scheiße, da oben ist Fahrrad angehakt, da war mir so langsam klar, wirklich im tiefsten Gelände da. Nee, also lass mal weiterkommen hier. Wo auf jeden Fall keine Anlieger nerven, ja, ist bei GC56KQE. GC56KQE Dive Deep. Genau. Wir hatten schon mal so einen ähnlichen hier, weißt du das noch? Der war auch dreimal gefunden worden und dann dicht gemacht worden. Genau, und ich hatte mich an den auch erinnert, dachte, Moment, das kommt dir irgendwie bekannt vor. Sowas ja, es ist aber ein anderer. Ist aber ein anderer. Und die Frage ist einfach mal so, wie sinnvoll sind solche Caches? Also, das ist ein Tauchcache, der es offensichtlich auch noch in sich hat, wenn ich das so richtig gelesen habe. Gelegt ist der 2014 am 25.06. Und am gleichen Tag ist der dann auch schon NA gelockt worden. Wegen Strauchbewuchs oder irgend sowas. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Naja, sie haben sich dann da beschimpft, verschoben, bla, hast nicht gemacht. Und am 26.06.2014 gab es dann eine FTF. Ich frage mich sowieso immer, wie viel Prozent der Cacher sind denn Taucher? Dann wurde das noch wieder verlegt. Und dann gibt es noch ein FTF. Aha. Genau, da haben sie aber naja, aber 111 Meter, das ist ja schon ein bisschen was, ne? Holländer 1 hat den FTF gemacht, das ist doch wieder so einer, naja, die haben aber Bilder da scheinbar mit Flasche, also scheint tatsächlich, ja, die sind wohl offensichtlich getaucht, die haben auch Bilder drin, wo alle eine Flasche hinten drauf haben und so, das haben sie wohl kaum deswegen nur dahin gebracht. Dann kam am 29.06. schon der zweite STF zu zweit. Apnoe FDF, also ohne, oh, dann geht das wieder los. Und ich bin auf Brustwarzen runtergekrochen. Ach, ja. 7 Meter, ach, aber seien sie, zeichnen sogar 7,10 Meter an. Oh, da haben sie wieder alle einen runtergeholt. Dann wurde der noch so ein bisschen gefunden und dann wurde nur noch gepöbelt und dann gab es wieder irgendwie, hier ist verboten jetzt alles und bla, und jetzt wurde er dicht gemacht. Das ist auch alles gar nicht so wichtig. 7 Funde hat er jetzt in 7 Jahren. Die Frage ist, wie sinnvoll sind solche Caches? Ich tue mich da auch immer noch, ich kann genauso immer die Argumentation verstehen, ja, muss man ja nicht machen. Ja, ist richtig. Aber die Frage ist auch immer, warum muss man das machen? Ja, muss man da versuchen, diese Hobbys mit Gewalt miteinander zu verbinden? Ich weiß, ich bin da auch, ich bin da bei T5 schon auch immer, habe ich schon immer gesagt, dass ich das auch schon schwierig finde. Also die richtigen Klettercaches jetzt. Ich sag mal so, wenn du jetzt so einen Badesee hast und hast da mitten drauf eine Insel, so, und da kannst du ja rüberschwimmen. Das, ja, das kann noch, ja jeder, ja. Genau, ne, das kann ja irgendwie jeder, der sich das traut, oder nimmt halt ein Boot oder wie auch immer. Aber also bei diesen Tauchcaches, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir hier nicht so die Tauchgegend sind, ne? Vielleicht ist das halt an der Küste was anderes, ne? Ja. Dass du da halt mehr Taucher vielleicht hast oder keine Ahnung. Nee, hast du ja auch nicht, hast du ja auch nicht wirklich. Das ist doch immer nur eine kleine Minderheit. Das ist genau mit dem Klettern. Es ist, also ich, für mich ist immer so, ich habe es ja eh nicht zu entscheiden, von daher ist mir auch mittlerweile egal, auch bei den T5ern. Ich gucke zum Beispiel immer, wenn ich mir Caches hole, gucke ich immer, welche zuletzt gelegt wurden. Ne? Ich hole mir meistens einmal eine Woche ein Pocket-Query, beziehungsweise mache ich es ja über GSAK. Und dann gucke ich immer, was in der Woche neu dazugekommen ist. Und wenn das T5er sind, gucke ich kurz nach. Wenn das Klettercaches sind, zack, ignore, fertig, Thema erledigt. Mhm. Das geht also schneller, als du gucken kannst. Das stört mich also in dem Sinne nicht. Genau mit Tauchcaches, sowas schmeiße ich einfach mal weg. Das ist mir wirklich völlig belanglos. Trotzdem ist immer die Frage, ob das so sinnvoll ist. Für mich ist immer so die Grenze, wo ich sage, wenn das jeder machen kann, ohne sich da sonst was kaufen zu müssen, dann finde ich das okay. Deswegen finde ich Bildthemas auch noch okay, weil du kommst mit einer 8 Meter Angel aus und die kriegst schon relativ billig geschossen. Ja, ja. Lockpicking finde ich schon schwierig, kriegst aber auch relativ billig gekauft, das ist auch nicht schwer zu lernen, das kann dann auch noch jeder. T5 klettern sehe ich schon nicht mehr so, das kostet ein scheiß Geld, du musst ja das Material ja doch kaufen. Das ist teuer. Ja, also, und wenn du es richtig machst, musst du auch dann irgendwie nach gewissen Zeitabständen nochmal die Seile und so einfach mal prüfen lassen und austauschen. Ja, ne? Das macht ja auch keiner. Du musst ja auch einen Kurs machen, weil wenn du da oben im Baum wirklich mal hängen bleibst, das geht schneller, als du denkst, dass es dir gar nicht mal mehr so gut geht. Also finde ich ganz, ganz schwierig. Also, und Tauchcaches, da geht es mir halt genauso. Also bei Tauchcaches bin ich tatsächlich so, dass ich sage, das braucht man eigentlich wirklich nicht. Ne? Also weil da ist die Anforderung ja noch eine höhere. Ne? Aber Grelli, jetzt hör mal zu, hier Kreidesee, Hemmoor, da ist auch kaum einer selbst unten gewesen. Ey, da war ich unten mit YouTube. Ich habe den nämlich gelockt. Das war wieder so ein typisches Zibalba-Ding. Ey, da muss man tauchen, das müssen wir doch auch anders hinkriegen. Hat er da stundenlange YouTube-Videos geguckt und was für ein Scheiß wir da alles gemacht haben, um rauszufinden, wo der Cash ist. Nee, ich finde also auch, weiß ich nicht, das ist für mich so... Also sag mal, wenn du so einen Tauchcash hast, der vielleicht so in 3 Meter Tiefe liegt, ne? Wo du also, ich sag mal, wie im Schwimmbecken einmal zum Boden tauchen, wo das auch wirklich theoretisch jeder hinkriegen kann. Das finde ich okay. Das kann man machen, ne? Aber dann, wenn du Spezialausrüstung brauchst, also finde ich immer, nee, also dann legt ein Cache wirklich woanders hin. Ja. Ne? Also nicht in See in 7 Meter tief oder so. Ach, da gibt es schon wieder 9, sehe ich gerade im Kreidesee, falls für unsere Zuhörer hier. Das war GC1N77W, schreibt Gerli gerade, der Kreidesee Hemmoor. Und der neue ist wohl GC4MDTN. GC4MDTN. Das ist, letztendlich sind das Penis-Caches. Das heißt, damit dann wieder 3 Leute sagen, ja, den habe ich aber auch gemacht. Dafür werden die gelegt. Einen anderen Sinn hat das nicht. Aber das, was da in Hemmoor liegt, das ist alles ringsrum wahrscheinlich, ne? Um den also, die ganzen Runden da. Nee, ich schätze mal, der GC4MDTN, das könnte ja sein, dass der im Wasser liegt. Der GC1N77W, da musstest du diverse Sachen beantworten, die wirklich alle im See sind. Und von denen es auch tatsächlich keine Bilder gibt. Ah, okay, okay. Deswegen auch haben wir da auch tatsächlich YouTube-Videos massenhaft angeguckt, um eine Bezeichnung auf dem LKW zum Beispiel zu finden. Die gab es einfach nicht als Foto. Die musstest du schon echt dir so irgendwie suchen. Also es war möglich, aber es war nicht so gedacht. Und dann haben wir auch nicht alle Zahlen gehabt, sondern nachher so ein bisschen überschlagen und dann konnten wir das rausfinden. Ah, okay, okay. Weil der Kreidesee ist natürlich ein Taucherparadies, ne? Und ich sag mal, gut, ja, vielleicht hast du da tatsächlich vielleicht ist das so eine Location, wo ich sagen würde, da macht das dann vielleicht auch Sinn. Ne? Da gehen ja viele hin hier aus der Region und tauchen mal, weil es tiefen Seen ist. Mhm. Okay, aber so im Allgemeinen denke ich immer, nee, also das ist, weiß ich nicht. Nee, mir ist das auch immer zu viel. Ist gut. Solange die aber gut gekennzeichnet sind, das ist genau mit Klettercaches, solange die wirklich als T5 und nicht diesen Scheiß mit T4,5 und so Mist gemacht werden, dann ist das alles gut, dann kann ich die aussortieren, dann finde ich das alles nicht so tragisch. Das muss ich sagen. Deswegen bin ich auch immer so dafür, so ein Nano-Icon, dann könnte man die auch aussortieren oder auch mal so ein, es gibt ja mittlerweile, Gott sei Dank, wird ja zu selten gesetzt, dieses du wirst hier begafft Icon da. Ja, Vorgarten-Dings. Ja, ja, genau, ja. Weil das finde ich genauso scheiße. Aber Also mal klettern ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, ne? Und wir haben da so ein paar kleine Experten gefunden. Ja, Bei YouTube klettern. Kinder klettern bei YouTube. Wie heißen die denn eigentlich? Ich muss mal eben hinklicken. Die große T5-Tour haben sie die genannt. Aber man sieht doch irgendwie auch, du musst doch irgendwo verstehen, wie die heißen, oder? Ah, die heißen Cash Climbing. Genau, ja. Cash Climbing. Ich habe mir tatsächlich, also ein Video habe ich mir mal so fast komplett durchgeguckt von denen. Ja. Ich sag mal so, die sind durchaus ja gut ausgestattet von Ausrüstung her, ne? Aber es ist ja die Frage, ob man in dem Alter, wie alt sind die? 12? War eher ein Tick-Alter, glaube ich, 14, 15. 14, ja, 15 glaube ich noch nicht. Zwischen 12 und 14. Ja. Ob man da so alleine auf 35 Meter Höhe klettern muss, ne? Ja, doch. Kann ich tatsächlich bestätigen. Wir haben, ich habe das ja mal mit der Strickleiter gemacht, ne? Mhm. Dr. Ringling ist auch gut ausgestattet. Ja, ja, 30 Zentimeter, da verschätzen Männer sich alle. Das ist für die sogar einfacher. Wir haben hier im Rosengarten einen gehabt, da musstest du beide Leitern zusammenbinden und da waren wir so auf knapp 20 Meter Höhe. Und die Leitern haben immer das Problem, dass du dich ja die ganze Zeit festhalten musst. Das ist ja ein anderes Klettern. Da wären wir echt nicht hochgekommen. Da war ich mit Rollsplitt-Kalle und der hatte seine Tochter dabei. Also nicht ohne Sicherung. Ne? Wir haben ja immer ein Sicherungsseil dabei gehabt, das wir zusätzlich eingebaut haben. Das heißt, selbst wenn du die Leiter komplett loslässt, hängt sie im Sicherungsseil, das wir von unten hier halten. Aber die war da etwa dreimal so schnell hoch wie einer von uns. Das ist so. Du darfst nämlich nicht vergessen, in dem Alter hast du ein viel geileres Gewichtskraftverhältnis. Das stimmt. Ja. Das ist wohl wahr. Aber ja, also ich weiß nicht. Also ich habe die beiden da gesehen im Video, habe gedacht zuerst, Alter, die wollen doch nicht wirklich klettern. Dann habe ich nachher gesehen, mit welcher Ausrüstung, habe ich gedacht, okay, die haben richtig investiert und sieht auch alles vernünftig aus, was die machen. Aber ich habe dann so gedacht, so in 35 Meter Höhe. Und dann passiert den beiden dann mal irgendwie was, weil sie dann doch vielleicht irgendwie sich vertan haben oder einen Knoten falsch gebunden haben oder so. Boah. Ja, aber das glaube ich bei denen tatsächlich nochmal weniger als bei manchen. Ich habe genug Leute da oben im Baum gesehen, wo ich dachte, Alter, die kannst du doch nicht ernsthaft da hochklettern lassen. Ja, das habe ich auch schon öfter gesehen, wo ich denke, da passt das Kraft-Gewicht-Verhältnis nicht mehr. Ja, ne? Und da ist es noch nicht mal ein Problem, dass ich sage, die sind einfach nur zu fett, sondern wenn du zu fett bist, gerade beim Klettern, hast du einfach ein Problem. Das ist einfach so, weil du da nicht dicht, wenn dein Bauch zu dick ist, dass du den Baum umrunden kannst, da wird es problematisch. Also, ich finde das, ich habe auch lange überlegt, ob ich das gut finde oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich Kinder hätte, die da hochschicken würde, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob die nicht sicherer unterwegs sind als manch Erwachsener. Also ich sag mal so, ich bin noch nie der große Kletterer, weil ich so ein bisschen Höhenprobleme habe. Also auch als Kind schon, wenn alle im Baum hoch sind, bin ich nur so halb hoch im Baum. Ne? Und da sind wir auch, also ich nicht, aber so meine Kumpels schon hochgeklettert in die Bäume, ne? Ja. So, und wenn ich dann habe ich mich dann so dran gedacht, als ich das gesehen habe, naja, aber was wir früher gemacht haben, war wahrscheinlich nicht so gut. Ne? Also die sind tatsächlich ja wenigstens gesichert, ne? Selbst wenn sie sich mal vertun irgendwie, und da mal was passiert, ein Ast bricht, weil sie das unterschätzt haben oder so, sind die besser unterwegs, als wir damals, die auf den Ast gestiegen wären und dann einfach abgeschmiert wären. Ne? Und ich glaube, die lernen auch. Also ich war auch aber erstmal, okay, kann man doch nicht mal, aber das ist so dieses typische Deutsch, ja, am besten muss man die auch bis sie 18 sind, komplett in so, wie so ein Michelin-Männchen einpacken und nicht aus dem Haus lassen, ja. Nee, die lernen früh Verantwortung, ich finde das nicht das Schlechteste. Ob man da jetzt einen YouTube-Film von drehen muss, weiß ich nicht, gerade in dem Alter, weil da riskiert man doch wieder auch mal so einen kleinen Shitstorm für die Eltern und ob das nun, ich weiß auch nicht, was daran spannend sein soll, dazu zu gucken. Ich habe mir das auch so ein Teil, ich kann sowas mal 3 Minuten gucken und dann, Ich sag mal, also, das ist ja bei denen wahrscheinlich so ähnlich wie bei uns. Wir machen das für uns. Wenn uns Leute zuhören, dann freut uns das. Ja, natürlich. Und wenn die das so für sich als Tour-Dokumentation machen, oder, ne, um vielleicht mal Vatern zu zeigen, hier da oben war ich oder so, warum nicht, ne? Was ich recht lustig fand, die haben dann eben ihren Cash versteckt. So ein T5er gelegt. Und da hatten die dann oben im Baum ein Vogelhaus. Und Und dann hast du es aufgemacht, nachdem du auch erstmal gefühlt 50 Schlüssel durchprobieren musstest. Ach, ja. Ja, und dann hing das Vogelhaus aber da so, dass quasi da war eine kleine Smallbox drin, die lag da lose drin. Aber ich dachte, ja, super, dann bist du hier auf 30 Meter Höhe und dann fällt dir die Box runter. Ja, das Pech. Und ich dachte bisher immer, also wenn du dann irgendwie ein Small machst oder so, dass die halt auch irgendwie dann zumindest angebunden sind, ne? Also so lose Dose irgendwie im Vogelhaus. Ja, hab ich auch schon mal. Hab ich auch mal schon mal 15 Meter Höhe gehabt und ist mir auch runtergefallen. Ist schon scheiße. Ich meine, das ist auch schon scheiße, wenn du auf einer Brücke stehst und das Ding fällt dir ins Wasser. Das ist halt genauso doof, ne? Muss nicht mal so hoch sein, ne? Also. Ja. Aber da dachte ich nur, also ob ich da jetzt Bock hätte, da oben auch noch 50 Schlüssel durchzuprobieren in der Höhe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja, eher als unten, weil jetzt warst du ja schon oben, dann willst du ja auch, ne? Ja, das stimmt. Wenn du schon drauf bist, dann willst du ja auch, ne? Ja, na, dann musst du das auch zu Ende bringen. Hilft ja nichts. Nee, also ich fand's okay, also ich hab da gar nicht mal so ein großes Problem mit. Wie gesagt, ich find's auch nicht so spannend, aber ich hab sowieso einen engen Bereich, den ich hören und gucken kann. Da bin ich echt sehr eingeschränkt, weil vieles ist mir. Ich habe auch gerade wieder Podcasts ababonniert, weil ich dachte, kann ich mir alles nicht mehr antun. Ja, bei mir hat sich's auch ausgedünnt. Ja, gibt so Sachen, wo ich dann so sage, so langsam nervt's. Ne? Ja, das. Ich habe jetzt sogar tatsächlich die Jungs aus Kiel leider abonnieren müssen, weil das wurde mir jetzt zu kindisch, das Ganze da. Also das war mir alles zu geschwafelig dann. Das ist fast so schlimm wie wir. Ja, aber wenn man aufhören sollte, ne? Manchmal gibt es ja den Punkt, wo man einfach aufhören sollte. Ja, der Herr Mönke. Der Herr Mönke hat einfach aufgehört. Er hat auf Twitter geschrieben. Für den Geo-Club sehe ich im Rahmen meiner Agenda 2028 drei Möglichkeiten, über die ihr hier mal abstimmen könnt. Bitte retweeten und bla. Ich hau da irgendwann mit dem Löschhammer drauf und die Party ist zu Ende und alle gehen nach Hause. Das war Option 1. Eins, genau. Option 2, ich lasse mir das abkaufen. Es gab schon fünfstellige Angebote. Da müsste ich mal gucken, ob die noch aktuell sind. Ich nehme mal Bitcoin. Drittens, ich übergebe den Laden an einen gemeinnützigen Verein. Ich dachte an Open Caching e.V. und die führen das so weiter, wie sie wollen. Ich habe gedacht, das ist so ähnlich, ich weiß gar nicht, mit was ich das vergleichen soll. Ja, klar, fünfstellig sagen. Ich denke eher, da hat er nicht richtig geguckt. Da war eben ein Komma dazwischen. Komma, ne? Falsch gesetzt. Sorry, aber wer soll denn dafür fünfstelliges Angebot legen? Aber er hat jemanden gefunden, ne? Ja, den russischen Prinzen oder was? Nee, übernommen hat es jetzt geocaching.at. Ah, habe ich noch gar nicht gehört. Doch, diese Woche irgendwie. Das was wollen die denn damit? Ja, eine gute Frage. Was er hat jetzt, also er ist alleine das schon, dieses Auftritt, ich brauche ja diese fünfstellige Summe, ich bin so ein geiler Typ, ich gebe das auch umsonst weiter, wenn das in gute Hände kriegt. Ja, leck mich am Arsch, das klingt einfach so glaubwürdig, da kriege mich kaum ein. Also der Geo-Club ist doch ja eigentlich eher auch so eine Art, ich sag mal, für die ganz harte Anfangszeit gewesen, das Forum. Also ist im Prinzip so eine Art OC. Ja, genau. Da gibt's nichts mehr. Da war am Anfang mal ein bisschen was los, da gibt's nichts mehr. Genau, ich, das ist. Ich mache den Bums jetzt ja auch schon 12 Jahre. Ja. Ich war auf der Geo-Club-Seite vielleicht am Anfang 2-3 Mal. Und da war ich schon tot. 2010, 2011. Also, ich habe da nie so richtig, also ich weiß nicht, ich habe da nie so richtig reingeguckt oder so. Doch, also du warst 2011, also zu meiner Anfangszeit 2004, 2005 da war das tatsächlich los, das, glaub ich. Das war der einzige Treffpunkt, wo, das war eigentlich der Treffpunkt, gar keine Frage. Und ja, das wird dann immer weniger, weil Foren einfach, Stellinger schreibt das schön, das Forum ist eigentlich tot, immer die gleichen 5 bis 10 Leute. Ich würde es noch eindünnen, das Forum ist eigentlich tot, außer HL. Obwohl, der ist eigentlich auch tot. Also von daher, das ist so tot, das Ding. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, Ferrari Girl schreibt es gerade. Ja. 2008, da waren halt vorhin noch das Ding, genau. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel gucke, hier im örtlichen, bei unserem Stammtisch hier in Schneverding, da gibt es ja auch ein Forum. Der ist da gebannt, Stellinger? Warum ist der denn gebannt worden? Haben Sie erkannt, dass er nicht alle Latten am Zaun hat oder was? Sowas wie StudiVZ. Wieso, StudiVZ ist tot? Nee, für leider ja nicht. Herrlich. Wie hieß denn dieses grüne Forum nochmal? Wie war denn der Link da? Geoclub.de? Ach, Geoclub, genau. Da siehst du, wie oft ich da gucke. Mal gucken, was da eigentlich so drin ist. Und also Foren allgemein sind halt tot. Also wenn ich überlege, so vor 10 Jahren, was hier im örtlichen Forum noch abging, ja, da passiert ja, ja. Also die Zeit der Foren ist vorbei. Heute gibt es halt WhatsApp oder irgendwelche Facebook-Gruppen, ne? Ja, wenn ich jetzt so drauf gucke, also früher war da war ja täglich in allen was los, jetzt guckst du da rein, 13. Januar, 19. Ja, auch okay, Open Caching, das ist jetzt nicht, 28. Februar, 21, ja, das ist einfach mal tot. Open Caching kommen. In Hamburg, 2016, in Hamburg war der letzte Beitrag vom 10. August, 21. Mhm. Ja, das ist, Bremen 2015, letzte Beitrag. Ja, also das ist... Bremen ist tot, weil sie alle geimpft sind. Ja, ich wäre ja immer noch da. Ich hätte das für diesen 45-stelligen Betrag verkauft und mich zur Rente begeben. Ja, und ja, ich hätte ich auch gemacht. Also A, hätte ich davon fett in Rente gelebt und ich glaube, ich hätte dann noch Open Caching neuen Server gekauft. Ja, aber ich bin ja immer noch ein Ding, dass der gebannt ist. Das habe ich gar nicht so. Wie soll ich es auch mitkriegen? Ja, also auf jeden Fall. Wieso fragt Mika, ob ich noch ein Cacher bin? Na klar, bin ich noch ein Cacher. Ich gehe ja jeden Tag los. Der, der Geoclub ist jetzt österreichisch geworden. Ja, also bin ich erstaunt. Ich muss gerade sagen, wobei die Struktur von Ferrari, ich schreibe gerade, wovon die Struktur von vorn schon gut ist. Stimmt. Ohne jedes Wenn und Aber. Ich habe das auch, fand das immer schlimm, dass vorn verschwinden, weil ich die viel, viel besser fand als ein Facebook, was du hier zum Beispiel als Nachfolger nennst, wo aber jede Menge Scheiße dann immer an Werbung zwischenkommt oder Telegram sehe ich auch das Problem, dass du immer am Ball sein musst, sonst kriegst du ja gar nicht alles mit. Ja, sehe ich auch so. Also ich fand vorhin ehrlich gesagt... Dadurch, dass du eine Ordnerstruktur quasi hatten, ja, wie auf dem Rechner, war das schon gar nicht schlecht, das stimmt schon, ja. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind sie gestorben an diesen genannten Medien, ne? Ja. Warum auch immer. Da vergisst man auch den Namen der grünen Hölle nicht als Cacher. Nee, grüne Hölle war mir auch ein Begriff, aber unter grünehölle.de habe ich sie gefunden. Jetzt soll ich mal bei der grünen Helena gucken sollen. Also, ne? Oh Mann. Ja, also ja. Können wir kurz passen. Also ich weiß nicht, was er sich da so gedacht hat. Also weil klang mir alles seltsam. Ich fand das ein bisschen komisch. Aber gut, soll er die Millionen nehmen? Oder jetzt hat er es ja verschenkt. Er ist halt dann... Nee, er wird Idealist. Wird drüber geschwiegen, für wie viel Geld das da weggegangen ist. Ne? Wahrscheinlich. Ja. Oh, mir fällt ja heute immer mein Bedienteil vom Headset runter. Was ist denn hier los? Solange mir fällt mein Teil heute auch nicht. So, wenn man seinen eigenen Sockenpunkt macht. Genau, jetzt kommen wir zu GC9EW8D. GC9EW8D. Der heißt Isarbark Abschluss. 4C2021, was auch immer das heißt. Der war irgendwie süß. Ich muss mal gucken. Der Owner ist eigentlich Wilken SST. Genau, Wilken SST ist der Owner. Genau. Und dann hat er ihn... Der hat dann mal eine Note geschrieben. Die hat er wieder gelöscht. Genau, die hat die Note geschrieben, liebe Geocaching-Gemeinde, nachdem der Cache in den ersten Wochen geklaut und in der zweiten Woche offen stehen gelassen wurde, lösche ich ihn jetzt. So macht es das keinen Spaß. Viele Grüße. Das war am 11.2. Dann hat er am 11.2. das Ding disabled mit diesem selben Text nochmal. Dann hat Hey5 einen NA-Log gemacht. Schade, dass hier Schluss ist. Dann sollte aber auch archiviert werden und nicht nur deaktiviert. Genau. Das war allerdings dann schon am... Ach nee, das war nicht am 11.2., das war am 2.11. Ja, genau, 2.11. Dann hatten wir am 26.12. Weihnachten hat Hey5 ein NA gelockt und dann hat am 15.01. jetzt der Account wir2.6169 genau das Ding archiviert. Quasi. Nee, er hat selbst ein NA gelockt geschrieben. Aber mit seinem Text von Wilken SST. Man könnte auch sagen, da hat einer seinen Sockenpumpe-Power-Account leider falsch eingesetzt. Das ist halt doof, wenn man durcheinander kommt, mit welchen Accounts man so drin ist. Ne? Also wenn ihr mal sehen wollt, wie ihr euren eigenen Sockenpumpen-Account blitzschnell verbrennen könnt und ganz geschickt, dann seid ihr genau da richtig. Also leider kann man das jetzt nicht mehr sehen in seinem Cache, den hat er dann. Immerhin hat er es gemerkt und gelöscht. Aber wir haben jetzt mitgekriegt, Wilken SST, du solltest also dich nicht als wir 2 61 69 einloggen und den gleichen Text loggen, dann sieht das seltsam aus. Ach, ich finde ja. Das immer wieder schön. Ja, ist auch schwierig, wenn man so viele Sockenpuppen-Accounts hat, damit noch klar zu kommen, dann ist das schon Pech. Schade, dass man es nicht mehr genau sehen kann, aber wir haben es ja noch aufbewahrt. Dann kommen wieder die Logger. Achso, das kam ja auch, das hatten wir irgendwie angeschmissen. Genau, im Endeffekt kam das, gab es einen Beitrag vom Blog Nordic Style. Ja. Also noch Thema, ein Geoblog. Genau, noch ein Geoblog, der hatte auf unseren, quasi auf unsere Hall of Shame hin mal einen kleinen Artikel dazu geschrieben, wie er denn so loggt. Und im Endeffekt können wir es mal kurz zusammenfassen, wenn der Owner zu blöd ist, ihm ein vernünftiges Logbuch zur Verfügung zu stellen, wo sein Riesenstempel reinpasst, dann ist der Owner halt schuld und der loggt dann so, wie er das möchte. Und dann stempelt er auch quer über 35 Zeilen. Das ist ihm dann egal. Ja, aber er hat es erst ein bisschen relativiert. Ich war auch nicht ganz so seiner Meinung. Also, kann ich anders sagen. Ja, also ich fand das schon, also so wie er es geschrieben hat, fand ich das schon schwierig. Ne? Also, ja, auch dem Owner ist es meistens, in Klammern nicht immer, egal, den Cachern auch, meistens aber nicht immer. Allen recht machen kann man es eh nicht und den Cache hat man noch ein paar Tage sowieso vergessen. Ja gut, also mit der Begründung kann ich auch in die Dose kacken. Also ja. Ist einfach mal so. Finde ich schwierig. Also da auch den kaum jemand lockt absichtlich so, dass er andere verärgert. Ja, wage ich mal zu bezweifeln, wenn ich über 6 Kästen stempel. Also mir war das der Artikel, deswegen hatte ich ihn nicht reingenommen, weil, aber hast ja auch doch aber recht, ihn auch mal dazu zu nehmen. Ist halt eine ganz andere Sicht auf die Dinge, als wir haben. Will ich jetzt auch nicht zu sehr darauf rumhaken, ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, aber... Nee, und der hat natürlich recht. Wenn er sagt, niemand lockt absichtlich, um jemand anders zu verärgern. Nee, aber die locken so, weil es ihnen scheißegal ist, was in denen passiert. Ja, so, und das sind ja Assis und die möchte ich benannt haben. So. Genau, und genau. Deswegen machen wir sowas. Ich bin auch nicht seiner Meinung, dass das weder den Owner noch andere interessiert. Doch mich interessiert, dass ich mache ein Logbuch auf und muss mir erstmal Platz suchen, weil die Idioten wieder querbeet gestempelt haben. Doch bin ich der Erste, der mich das stört. Also ja. ganz ohne. Und dann hast du da 3 Stempler auf dem wasserfesten Logbuch und ja. Wenn du es dann mal kurz aufs Knie legst, um zu locken, dann hast du nachher 3 Stempel auf der Hose. Ja. Ne? Das ist mir nämlich nicht scheiße. Aber für alle Hörer, wenn ihr mal auch mal eine andere Sichtweise als unsere dazu lesen wollt, da ist wirklich mal, da sieht das erheblich anders. Ist ja auch mal okay. Also um Gottes Willen, ich will das jetzt auch gar nicht schlecht machen, sonst hätten wir es ja nicht aufgenommen. Reibung ist immer gut. Guckt euch an, bildet euch selbst eine Meinung dazu. Zu dem Punkt sowieso mal, weil irgendwer hatte mich mal gefragt, warum wir eigentlich nicht öfter sowas machen mit anderen Berichten und anderen Blogs und so. Das ist ganz einfach, weil ich die meisten Berichte totlangweilig finde. Das ist jetzt rein, das heißt jetzt nicht, bevor mir das wieder einer verdreht, dass ich die Blogs alle scheiße finde, also um Gottes Willen, sondern die meisten Berichte finde ich einfach langweilig, interessieren mich auch nicht. Das ist einfach mal so. Und dann lese ich die ja auch nicht vor. Ich finde auch das so seltsam, so einen Podcast zu machen, der dann die Berichte der Blogs vorliest. Da frage ich mich, was das soll. Denn also, könnten wir auch Jingles einführen. Ja, das ist jetzt gemein, aber nein, ich verstehe schon, dass das hören ja offensichtlich welche und damit ist das auch okay, aber ich für meinen Teil kann das einfach nicht da den Sinn drin erkennen, da hätte ich keine Lust zu. Ich arbeite dann für die Faulen, die keine Lust haben, selbst ein RSS-Feed zu folgen oder da fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen einfach der Blick zu, warum man das macht. Also davon ab ist ja es ist ja sehr übersichtlich, was die Blogs im Geocaching-Bereich angeht mittlerweile. Also wer ja auch am meisten genommen wird, weil er auch am meisten raussucht, ist der Saarfuchs. Das finde ich noch viel langseliger. Wenn einer so viel Zeit hat, ist das sehr schön für ihn. Aber mich interessiert eigentlich nicht, an welchen Cache er war, weil ich habe nicht so viel Zeit. Oder ich habe so viel Zeit wie er, aber das packe ich nicht komplett ins Geocaching. Und deswegen auch da, das ist nicht gegen den Saarfuchs oder so. Gottes Willen, der macht ja tolle Berichte und der macht sich ja echt Arbeit und alles. Aber ja, für mich sind die, ja, was soll ich sagen? Also davon mal ab, wir senden alle 4 Wochen. Die meisten werden diese Berichte, wenn sie interessiert, schon gelesen haben. Wenn sie nicht interessiert, wollen sie auch nicht hören. Ja. So, und der Saarfuchs ist aber trotzdem noch eine Ausnahme. Es gibt ja wirklich nicht mehr so viele. Also es gab ja mal vor 5, 6 Jahren gab es ja wesentlich mehr Blogs. So. Das heißt, es ist sehr überschaubar. Meistens sind die Berichte schon wieder veraltet, wenn sie dann bei uns gesendet werden. Ja, genau. Von daher Und manche sind auch wirklich zu sehr reingewaschen, ne? Das ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ja, und alles ist gut und so nichts Schlimmes zu haben. Kritische Blogs gibt es ja relativ wenig. Ja. Ne? Also ich will jetzt nicht unbedingt uns da hochloben, aber nee, Boulevard gibt es einfach nicht, weil die Leute einfach Angst haben, irgendwo Reibung zu erzeugen, genau, und dann auch mal Gegenwind zu bekommen. Das so kann man einfach mal so sagen, das ist ja so. Das, genau, ist ja nicht, der, nicht böse gemeint, aber. Der noch ein Geoblog zum Beispiel, der schreibt ja auch durchaus mal kritische Sachen. Ja. So, ja, aber davon gibt es halt relativ wenige auch noch, ne, die wirklich dann mal auch mal da reinhauen, um zu gucken, wie kommt die Welle denn zurück. Ne? So. Ja, genau. So, und das ist halt. Ist ja auch gut so. Also er hat ja mal eine andere Meinung, als wir da rausgeben, finde ich auch völlig in Ordnung. Also um Gottes Willen. Wobei Graf Zahl schreibt auch gerade, Saarfuchs hat immer gute Tipps zum Mysteriösen, ja, dann weißt du ja jetzt auch, warum ich ihn nicht lese, weil mich das einfach nicht mal 3 Sekunden fesselt. Also das, wie gesagt, ja, er hat ja seine Leserschaft und Fans, um Gottes Willen, das ist ja auch nicht schlecht, was er da macht. Aber für mich, um das hier dann vorzutragen, nee, also. Das haben wir auch noch nie gemacht. Ne? Wir sind dann wirklich eher auf die, ja, auf der Seite, dass wir Caches vorstellen, die sich hier prädestinieren, in die Sendung zu kommen, ne? Ja, oder genau, Caches und Cacher, ja. Genau, ne? Wir sind halt Boulevard. Genau, das heißt aber nicht, dass wir, wie gesagt, wir sind offen für alle. Wir sind offen für alle. Also, ich nicht. Deswegen, also wenn eben von irgendwelchen Blogs was reinkommt, dann nehmen wir das natürlich auch mit rein. Das wollte ich damit sagen. Ne? Also es ist nicht so, dass wir uns hier verschließen, aber die meisten Sachen sind wirklich nicht mit der Rede wert. Ne? Ich sag jetzt mal nicht, wer es gesagt hat, weil ich auch keine Pfanne hauen will, aber auf der anderen Seite liest sich jeder Saarfuchs-Mega-Blog-Eintrag identisch. Gut, will ich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Ja, das ist und genug Bilder sind auch mal dabei. Das stimmt, das hat nur Schmelli getoppt. Der fand immer alles toll und gut, ja. Und der hat auch zur Not noch gelogen. Das weiß ich noch, was der mir für einen Scheiß erzählt hat über seinen komischen belgischen Kumpel da. Ja, ja, aber ja. Schmelli hatte den Vorteil, dass er mehr fotografiert als geschrieben hat. Das, ja, war das wieder, das hat es wieder sehenswert gemacht. Ne? Ja. Lieber Chat, also ich hätte auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Ich will ja nur keine Pfanne hauen, das nützt ja nichts. Also ich meine, wenn ich schon so sagen, dass man wenigstens nicht genau weiß, welcher andere Podcast oder Blog das ist, aber weder habe ich Bock, andere Sachen vorzulesen, das finde ich ehrlich gesagt totlangweilig. Und das Zweite, was ich genauso sicher sagen kann, wenn ich so weit bin, dass ich 8 Wochen am Stück nicht cache, dann höre ich irgendwann auf mit Podcasts, dann brauche ich keinen mehr machen, weil habe ich keine Ahnung mehr vom Thema. So. Aber andere machen es trotzdem. Scheinen genug zu lesen oder zu hören, alles gut. Wollte ich sagen. Ne? Jeder hat seine Hörerschaft. Dr. Ringding bringt es auf den Punkt, jeder Podcast-Blog macht, was er will und gut ist. So sehe ich das auch. Ja, ja. Trotzdem müssen wir ab und zu mal drauf rumhacken, denn wir sind Boulevard, wir dürfen das. Und außerdem sind wir kurz vor der Weltherrschaft. Ne? Ja, das kommt dazu. Und ja, alle einpacken. Ne? Und jetzt kommt Statistik, Statistik, Statistik. Genau, kommen wir endlich mal zum Tagesthema. Genau, Statistik pimpen. Den fand ich aber auch wirklich schräg. Den hat uns die Cacherin Werla mal als Tipp gegeben. GC3TMG7. GC3TMG7. Der heißt China-Syndrom-Cache. Ein Mystery. Und jetzt, der ist echt schräg. Der ist gelistet in Prag. Da steht ja oben irgendwie in Havlani, Mesto, Praha, Tschechien. Also offensichtlich Prag, Tschechien. Und hast mal geguckt, wie viele Kilometer der von dir zu Hause ist? Ja, deswegen war ich da am Anfang auch total irritiert. Der ist 19.500 Kilometer weg. Ja, in der Tschechei wohlgemerkt gelistet. Ich weiß gar nicht, da ist mir immer noch nicht klar. Also geil, der muss auch gut schwer sein, weil ich, wenn ich den Checker da unten sehe, 2.600 grüne und 1.600 rote. Aber das ist ja eine relativ gute Frequenz so, ne? Ja, aber ganz schön. 1.000 Leute haben den schon gefunden. Ich muss das sagen, ach, der liegt quasi zwischen Neuseeland und der Arktis irgendwo. Ja, also da liegt er jetzt nicht wirklich, aber ja. Aber die Frage ist, wie kriegt man den denn genehmigt? Gibt es da nicht auch irgendwelche Entfernungs? Ja, aber der ist von 2012, ne? Hat der vielleicht noch Bestandsschutz, dass es damals nicht so war? Das frage ich mich auch. Weil zum Beispiel der Enigma liegt ja auch nicht in der Nordsee. Ne? Mika ist auch gut. Hey, Werla ist eine Berlinerin. Ja, wir haben auch nichts Negatives, um Gottes Willen. Wir freuen uns ja über jeden Tipp, den wir kriegen. Das stimmt, dass sie Berlinerin ist. Ich weiß nicht, wieso ihr der aufgefallen ist. Ich fand das nur spannend, wie er das hingekriegt hat. Irgendwo, wo kann man denn die Höhe vom Cache sehen? Kann man das überhaupt im Listing sehen? Nee, irgendwie. Da gab es doch, irgendwo hat man doch noch auch da mal was mit der Höhe drauf stehen. Ne? Also wenn man diesen GSAK zumindest einliest, dann lernt man sehr schnell, dass der irgendwie auch ein paar tausend Meter Tiefe ist. Ah, 7MDI schreibt gerade nur mit Browser-Add-on. Okay, das habe ich nicht. Okay, gut. Ah, Gleider schreibt gerade aktuell wohl nur oder 3 Kilometer von der Dose weg. Ja, aber das kenne ich doch, das ist doch schon seit Jahren, oder nicht? Das ist doch nicht erst seit 2-3 Jahren. Ja, aber was ist denn mit Enigma? Der liegt doch mitten in der Nordsee. Ja, der ist aber, wann ist der gelistet? 2005? Der ist ja uralt. Ja. Und dann, da war das noch nicht, aber ich weiß nicht, wann das gekommen ist. Irgendwann wurde das eingeführt. Das, guck mal, 7MDI schreibt gerade, Höhe von dem Cache minus 5167 Meter. Also wer mal seine Statistik pimpen möchte, der ist da jedenfalls nicht schlecht aufgehoben. Muss ich mal gucken hier. Aber also das ist garantiert hat der Bestandsschutz, oder? Das kann natürlich sein, ja. Jetzt was gesagt, derjenige war Selbstreviewer und hat das Ding freigeschaltet, ne? Mit seinem privaten Account. Ja, das Account kann natürlich so auch sein. Ja, weiß man nicht. Also fand ich sehr spannend. Also keine Ahnung, wie der zustande kommt. Wenn da noch einer mal so Infos hat zu, für uns stellt sich die Frage, wieso darf der so weit weg sein? Aber der ist ja dann, ist ja für die Statistik immer dann wirklich pralle, ne? Also hast du den südlichsten, den du hast, quasi kurz vor deiner Arktis, das ist ja immer ganz, ganz nett. Ne? Ja, aber andererseits, in Anführungszeichen versaust du die Statistik natürlich auch ein bisschen, ne? Ja gut, das machst du ja schon mit Labcaches jetzt immer, ne? Nee, ich meine jetzt gar nicht die Menge, sondern einfach, du hast plötzlich den südlichsten, der ja nicht dein südlichster war. Ja, das finde ich auch immer ein bisschen doof, so. Bei der Tiefe wäre es mir ja noch egal, aber ja, Gleiter schreibt doch gerade, Final Coordinate must be less than 2 miles, also 3,2 Kilometer. Ja, nur seit wann das gilt, das weiß ich eben nicht. War natürlich kein von den Reviewern mal heute hier, das sagen könnte, ne? Ja. Die jetzt vielleicht wissen, wann das mal umgestellt wurde. Aber das, also als ich angefangen habe, war das war 2010, war das schon so. Oh, Marini hat die Koordinaten, liegt in Tschechien bei N50 E14. Guck an. Leihwagen habe ich leider nicht zur Verfügung in Prag, sonst hätte ich den mir gleich mal gegriffen. Nee, hätte ich auch nicht, weil ich würde ihn nicht haben wollen, weil er mir echt die Statistik einfach, ich mache meine Statistik ja nicht, um damit anzugeben oder groß auf die Kacke zu hauen, sondern da will ich wirklich selber reingucken und gucken, welches war denn mein südlichster Cache und so. Das finde ich schon ganz witzig immer. Und mit dem Cache würde ich mir da zu viel zerlegen. Das finde ich gar nicht so gut. Nee, aber wer halt seinen, ne, checken will, machen will, guckt euch den an. Ich wollte gerade sagen, ich finde sowas auch mal eigentlich eher blöd, wenn es dann nicht so ist, wie es der Wahrheit entspricht. Im Endeffekt sind wir doch alle Statistik-Fetischisten. Ja, aber eben richtige, nicht so eine gefakte, die nützt mir nichts. Aber wer die Bock zu pimpen hat, da könnt ihr, ne? Der kann da, genau, und der kann dann auch genauso sich seine Statistik. Warte, ganz kurz, Ferrari schreibt auch nochmal gerade, das kann man in GSAK beim Statistik generieren ja entsprechend einstellen. Natürlich kann man das, aber mal ganz ehrlich, ich stelle mich in den letzten 2 Jahren eher so darauf ein, dass GSAK mal irgendwann versterben wird. Das wird kein Mensch bepflegen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Auch nicht der Mönch? Vielleicht wird der es ja übernehmen, wenn das noch geht. Eine fünfstellige Summe. Ja, das könnte natürlich sein. Oh, Landkreis Caches will sie auch noch. Ah, da ist wieder Cook Ferrari Girl. Ah, ja, ja. Ah. Checker Grün, also so schwer scheint er nicht zu sein, Jörg. Ne? Ja, das schreibt er, ob das stimmt. Ich weiß ja nicht. Oh. Ansonsten gib mal die Koordinaten, ich prüfe das aber, wenn ich dahin fahre. Dann wieder weiter Statistik. Ich muss mal raufklicken. Es gibt jetzt, weiß nicht, ob gibt's das überhaupt noch? Nee, ja, oder gab es das nur als Projekt so irgendwie? Nee, es gibt dann, als Beispiel hat er HTTPS, oder Quatsch, können wir den nehmen hier. Ihr geht einfach auf gc-stats, also stats.de. Da hat einer, ja, wie soll ich das sagen? Für einen, der kein GSAK hat und keine gute Möglichkeit, Statistiken zu machen, da hat er, oh Moment mal, im China-Syndrom, wer XXX ist gut. Lösung habe ich ja schon hier weiter oben geschrieben. Hä, ich komme nicht ganz mit. Auf jeden Fall, da hat er praktisch eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Statistik. Statistikseite im Web gebaut. Das heißt, ihr müsst euer Fund, eine Fund-Pocket-Query da hochladen, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann generiert er daraus eine Statistik, die also durchaus optisch ansprechend aussieht. Aber du musst jedes Mal quasi hier hochladen und. Ja, andere Chance hast du ja nicht. Wie soll er das sonst machen? Klar. Das ist vielleicht wieder für Ferrari Girl was hier, ne? Wenn der GSAK mal nicht geht, dann kannst du da gucken. Maribi, soll ich spoilern? Jetzt wollen wir mit Spoilern, du sollst die Koordinaten da hinschreiben. Wir nehmen auch PN, ne? Wo ist der Vorteil im Vergleich zu Project GC.com? Ja, das habe ich mich ja auch gefragt. Ich meine, sieht optisch vielleicht hübscher aus. Ich weiß nicht, wie es bei Project GC.com aussieht. Ich glaube, er wollte sich da einfach mal programmiertechnisch üben, vermute ich. Vielleicht ist meine Vermutung. Er macht das ja auch hier kostenlos, ne? Ja, ja, ja. So, und das ist vielleicht der Punkt, ne, dass er sagt, er bietet dir was umsonst an oder so. Vorher aber alle korrigierten Koordinaten rausnehmen. Ja. Stelliger, das habe ich auch gleich gedacht. Kriegt er gleich die Koordinaten mit? Das war auch gleich mein Gedanke. Nein, ich glaube, das ist aber echt noch nicht mal sein Ziel. Ich glaube, ihm geht es wirklich einfach darum, also die Arbeit hätte er sich da nicht reingesteckt, nur ein paar Koordinaten abzugreifen. Also da steckt schon Arbeit drin. Ich hätte, ich sehe den Sinn auch nicht so richtig. Aber ich, mein Gott, ich habe gedacht, wir werden es wenigstens mal veröffentlichen. Vielleicht interessiert es einen. Ich weiß auch nicht so genau, was Groundspeak davon hält. Oh, ich muss mal eben hier Koordinaten kopieren. Ich wollte, die Koordinaten sind da. Habt ihr noch einen Platz im Kofferraum nach Tschechien? Ne? Ja, ich trage die mit einer Freitag. Ich muss mir die mal eben einschreiben hier so. Nee, also wer sich so eine Statistik mal basteln lassen will und nun gar keine Ahnung hat, wie man das macht oder so, dem GC Project, den unbekannt ist, da, dann könnt ihr da auch hin. Geht zumindest mal einfach. Genau. Was ist denn das jetzt? Hier, ich kriege hier per PM ganz andere Lösung, als da im Chat steht. Stimmt ja. Nicht hier. Jetzt wird's komisch. Ne? Ja. Bei Apple könnt ihr uns hier nicht. Wir werden schon ganz genau bei den Geschichten. Nee, die im Chat können aber. Nee, doch, das sind die gleichen. Doch, das sind die gleichen. Okay. Also die im Chat stimmen. Ja. Okay, also wer Statistik sich mal angucken will, kostet da nichts, kann man machen. Was soll's. Genau. Würde ich sagen. Dann haben wir, was ist denn das hier jetzt noch? Ah, in den Shownotes ist das auch schon drin. Jetzt kommt Statistik ohne Archivierung. Ja, den hat uns auch irgendwer als Tipp gegeben. Und zwar ist das GC8XF1G K11 Geburtstagscache. Genau. War jetzt, glaube ich, die haben den hin und her adaptiert, ja, ne? Den hat K11 Geburtstagscache was transferred vom Bullet 25 to User, die Mapper Cacher 25, und die haben den auch sofort dann archiviert. Das macht man also offensichtlich so, haben wir dann gelernt. Also ob die das jetzt auch so gemeint haben, weiß ich natürlich nicht, aber ich gehe mal davon aus. Das macht man so, wenn man keine Archivierten in seinem Profil haben will. Profil haben will. War mir auch neu. Ja, worauf die Leute so Wert legen, ne? Also wenn der Owner steht noch oben drin, da steht aber noch der Mapper-Cacher drin. Nee. Ach ja, doch, auf den wurde das ja übertragen. Ja, ja, doch, genau, das ist genau. Richtig. Wenn du draufklickst, dann kommst du zum Mapper-Cacher. Das ist ja oben immer nur ein Text. Ne? Ja, genau. Kannst ja bei uns beim Event steht ja auch mal die. Stimmt. Die Penisträger, ne? Und dann klickt man drauf. Die großen Penisträger, ja. Genau. Bei den kleinen Penisträgern werden sie bei mir dann. Ne? Die mit der weichen Spitze. Nein, also liegt tatsächlich so, macht man das, wenn man seine Statistik sauber halten will von archivierten Caches. Das ist ja auch eine Tradition, die in Hamburg die letzte Zeit die Runde gemacht hat, ne? Ja? Ja, von wem? War das nicht hier einer von den Ach, du meinst von Zakia? Von Zakia, ne? Zakia, ja. Hör auf, da versteht sowieso keiner. Da wird ja alles hin und her und im Kreis und über Kopf. Und das versteht kein Mensch, was der da macht. Das ist, was versuche ich nicht zu verstehen. Da kommen wir, glaube ich, auch noch zu. Ja, ja, genau. Jetzt kommt erstmal Statistik Pimpen, der nächste Teil. Und zwar GC7A6T3. GC7A6T3. Vital-Tour-3 Naturdenkmal. Genau, der wurde archiviert am 19.02.2018. Dann hat wohl eine, holt sich wohl nicht so oft neue Pocket-Queries. Da kann man schon mal ein Jahr später noch einen haben. Da war sie da mit ihrem Patenkind und hat den am 1.09.2019, also ein Jahr, sieben Monate später halt nochmal gemacht. Ich hätte jetzt fast gedacht, während Corona kann sowas passieren, aber es war noch nicht. Ja, da gab es noch nicht mal Corona, ja. Und dann kommt die Krönung, der hat den Pocket Query noch länger nicht gewechselt. 15.11.2020, also zwei Jahre, neun Monate später, hat dann tatsächlich der Hambischer-11 nochmal gelockt, mit einer der letzten November-Sommertage genutzt und hinaus nach Mandel gefahren, um unsere Vitalität zu überprüfen. An allen 11 Stationen wurde uns mitgeteilt, passt. Auch hier kamen wir auf der Vitalrunde vorbei, begutachteten Naturschalldenkmalreste und machten ein Lockfoto. Und was auch immer das Foto überhaupt sein soll. Das Foto? Zeigt einen Stock. Da liegt ein alter Baumstamm, ja. So in der Dornhecke vollgewuchert. Da liegt davon eine Wurzelzahnbehandlung, ja. Hab ich gesagt, so ein Wurzelrest. Was bitte soll das denn sein? Also vor allem, das nach zweieinhalb Jahren, zwei Jahre, neun Monate. Also, ja. Das ist doch völlig absurd, oder nicht? Na gut, das ist natürlich ein Anfänger, der hat erst 12.800 Caches gefunden. Ja, das Cache seit 2011, das kann passieren, ne? Ja, aus Versehen mal. Ja, irgendwie draufgeklickt, eigentlich wollte er ein NA locken, hat dann festgestellt, oh. Ja, Stellinger bringt es auf den Punkt, deswegen sollten Archivierte nach einer gewissen Frist gesperrt werden. Ja, das verstehe ich sowieso nicht, dass das nicht, ich sag mal, was ist eine angemessene Frist? Ich denke mal, ein halbes Jahr sollte jeder Zeit haben, dann noch was nachzulocken, ne? Ja, ich würde sogar noch einfacher machen, wenn einer so dickfällig wie er das macht, dann gibt es eine gelbe Karte, wenn er das zweites Mal macht, weg mit dem Account. Ja, ja. Dann sind nämlich alle Punkte los und das ist für manche, das ist glaube ich schlimmer als Schwanz ab. Also, und da musst du es dann so machen, der Account ist weg. Ja. Und wenn es ein PM ist, läuft die Mitgliedschaft aber weiter. Er kann sich natürlich nicht mehr kündigen, weil der Account weg ist. Ne? So würde ich das machen. Ne? Dann würde ich mir aber auch den Geoclub kaufen irgendwann. Das stimmt, ja. Was habe ich hier denn noch? Ah, stimmt. Dann haben wir ja nochmal einen gekriegt, das ist, den fand ich auch nicht schlecht. Statistik sind wir ja immer noch. Und die Statistik von Project GC, das immer so gerne ja genannt wird, also jetzt nicht nur von Ferrari, also das höre ich ja ganz oft, die stimmt nur leider nicht mal unbedingt mit denen bei Groundspeak überein, da wird es dann auch langsam schwierig. Achso, wir können ihn ja ruhig nennen, er hat ja nichts Böses hier gemacht. Ich habe mir mal von unserem eigenen Cache GC89BG1, die Favoritenpunkte und Quote angeschaut. Laut Webseite sind dafür 25 Favoritenpunkte vergeben worden und eine Quote von 45% angegeben. Insgesamt haben 65 Personen den Cache gelockt, davon sind aktuell 56 Premium-Members. 25 FPs von 56 ergeben die Quote von 44,64. Diese Zahl wird wohl gerundet auf der Webseite angegeben. Das ist, so hätte ich jetzt auch erwartet. Ja. Bei genauer Recherche stellt man fest, dass zwei Personen, die einen Favoritenpunkt vergeben haben, in der Zwischenzeit keine Premium-Mitglieder mehr sind. Bei Projekt GC wird das berücksichtigt. Dort werden die zwei ehemaligen PM-Members mit in die Quote aufgenommen. 25 FP von 58 sind die dortig berechneten 43,1. Mhm. Auf der Seite von Project GC heißt es dazu, ich überlege gerade, was überhaupt richtig ist. Weil er fragt am Ende auch nochmal, ist das richtig oder gewollt? Das ist übrigens Sorglos 02, der gefragt hat. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Eigentlich also ist richtig ja die, ist es nicht. Ne? Eigentlich ist es nicht richtig. Welches ist nicht richtig? Ja, wenn ich mal Premium-Member war. Ja. Und einen Favoritenpunkt vergeben habe. Ja. Dann ist der da. Dann war ich zu dem Zeitpunkt Premium-Member. Dann ja. Muss das auch zählen. Ja, aber dann musst du für die Quote, es geht ja um die Quote. Genau. Dann müsstest du ja für die Quote. Die haben halt das Problem, dass sie dann nicht mehr erkennen, dass der mal PM war. Ja, ne? Wollte ich gerade sagen, die müssten praktisch den Favoritenpunkt nicht wegschreiben in die Datenbank als einen Favoritenpunkt, sondern die müssten den dahinter schreiben, ob der noch PM ist. Nee, doch, das können die. Natürlich können sie das. Die können von dem Favoritenpunkt, die müssten praktisch, wenn sie die Quote berechnen, und das sind jetzt in diesem Beispiel 25 Favoritenpunkte, dann müssten sie bei jedem vergebenen Favoritenpunkt nachgucken, ob der Owner heute noch PM ist. Wenn er heute kein PM ist, muss er aber für die Quote als PM gerechnet werden. Ja, ja. Das dürfte für die Performance der Berechnung, das dürfte Ferrari hier sogar noch besser beantworten können als ich, das dürfte für die Performance ein echtes Problem werden. Gerade bei Groundspeak, die jetzt sowieso nicht die allergeilste Datenbank offensichtlich haben. Naja, das in dem Moment, wo du einen Favoritenpunkt Haken setzt, müsste theoretisch an deinem Log oder am Account irgendwie, ich sag mal, ein Sternchen mitgesendet werden, wo er weiß, aha, der hat gegeben, der war auch. Ne? Also der ist, sie hat ja recht, hier Ferrari schreibt, da stellt sich mir die Frage, ob man eigentlich die vergebenen FP wieder sieht, wenn man erst PM war, dann nicht mehr ist und es dann wieder wird. Das ist eine spannende Frage. Ja, ist so. Sicher? Ich war ja mal zwischendurch kein PM. Ah, okay. Und die ich früher PM't habe, und also die Favoritenpunkte, die ich dann vergeben habe, die hatte ich dann weiterhin noch. Ah, da kannst du auch wieder entziehen, wenn du wolltest zum Beispiel. Habe ich auch gemacht, genau. Ah, so, und okay, da geht's ja dann okay. Auch schon los. Wenn du jetzt dann wiederum Favoritenpunkte entziehst, ne? Ja. Ja gut, dann ist es ja regulär sowieso, dann ist ja eh egal. Also das kann er ja machen. Ne? Aber den Punkt, dass die Mitgliedschaft variabel ist, da haben sie ein Problem mit, ja. Ja, aber dann könnten sie tatsächlich bei der Berechnung über 100% kommen, ja. Ja, ja. Dann ist die Berechnung von Groundspeak scheiße, ja. Ist halt beides blöd irgendwie. Ich meine, es ist ja nicht das Lebenswichtigste, sehe ich auch wie Stellinger. Aber doch, ich finde es trotzdem interessant. Also mich interessiert die Quote auch tatsächlich im feuchten Kehricht. Aber wie sie das rein berechnen, finde ich auch nicht ganz unspannend. Naja, aber das erklärt dann, würde ja theoretisch auch erklären, warum manchmal die Quoten auch überhaupt nicht passen. Und da irgendwie, hatten wir nicht auch schon mal einen Cash, der irgendwie 102 Favoritenpunkte hat oder so? 102%? Ja, könnte auch schon mal irgend sowas machen. Kann dann auch gut passieren, na klar. Weil dann eben, da sind dann eben 5 Favoritenpunkte vergeben worden von Leuten, die kein PM mehr sind. Die zählen natürlich, aber die Anzahl der, die es vergeben haben, ist geringer geworden. Ja. Und dadurch sind mehr Favoritenpunkte vergeben worden, als PM-Mitglieder da sind. Ja. Dann das kannst du natürlich über 100% ja. kommen, ja. Das ist definitiv scheiße. Was schreibt sie jetzt, wenn jetzt 100 Leute einen FP vergeben? Davon sind 20 inzwischen kein PM mehr auf der Webseite. Da steht weiterhin, 100 Leute haben FP gegeben. Und man kann aber nicht mehr alle sehen. Das ist schwierig. Genau, weil du hast ja dann das Problem, genau, wenn wir das so nehmen, diese 100 Leute haben FP vergeben, 20 sind da ausgeschieden sozusagen. Dann habe ich praktisch 80 PMs bei diesem Cache und 100 haben einen Favoritenpunkt vergeben. Dann habe ich halt weit über 100% die Quote. Ja, ja. Und das kann es nicht sein. Die müssten im Prinzip schon jeden FP gegen den, der es vergeben hat, prüfen. Ja. Dann würde das wieder funktionieren. Dann wäre das sauber. Aber da haben sie wahrscheinlich damals, als sie die Website aufgesetzt haben, nicht daran gedacht, dass das irgendwann mal ein Problem wird. Ja, als sie die Favoriten aufgesetzt haben, sind ja später gekommen, viel später. Ja, viel später. Wahrscheinlich ja. haben sie da immer noch nicht drüber. Die denken ja nie so sonderlich gut. Also. Ja, also auf jeden Fall da ist eine Lücke, ne? Ja. Im System. Ja, das bemängeln wir. Wir wissen auch nicht, wie es besser gemacht wird, aber wir bemängeln erstmal. Das finde ich, kann man schon mal machen. Problem. Ach so, dann wird der Typ, der das selbst formiert hat, der kann gar keine Favoritenquote haben dann eigentlich. Genau, das wird gar nicht funktionieren. was wir vorhin hatten, diesen Geocaching-Statistik im Browser. Ja, ja, das, ja. Bei dem frage ich mich sowieso, wie lange das laufen wird. Bei Groundspeak ist mir sowas ja eigentlich sehr pissig. Also da hochladen, GPX-Dateien von Groundspeak, das macht Groundspeak gar nicht. Nee, das stimmt, das stimmt. Kelly hat natürlich nicht Unrecht. Denke einfach, die haben nicht mit uns Deutschen gerechnet, die sowas ganz genau nehmen. Ja, das stimmt. Das ist so ein typisch deutsche der Beamtenmentalität, das nochmal genau durchzureden. Der geht mir aber auch so. Also da bin ich auch typisch deutsch, das muss ich sagen. Fällt mir auch ins Auge. Aber das ist aber auch, glaube ich, so ein typisch deutsches Problem, dass es auch Owner gibt, die sagen, ja, ich möchte aber gern, dass mein Cash 100% Fabrikenquote hat. Ja, glaube ja, ich, ja. Gibt es auch in Amerika nicht oder so. Nee, das glaube ich auch. Naja. Ja. Kommen wir zum nächsten. Genau. Oh mein Gott, jetzt hier, Grafzahl. Weißt du, da, hier der Statistik-Guy, der kennt natürlich noch wieder die besten Tricks. Das muss man ja nochmal mit dazu nehmen. Du kannst auch erst alle deine Dosen an Sockenpuppe geben und dann deine Dose Funde loggen mit Favoritenpunkt vergeben und dann zurückadoptieren. Alter, auf die Idee überhaupt zu kommen. Manchmal habe ich auch ein bisschen Angst vor Grafzahl. Ich muss das mal so sagen. Da habe ich auch manchmal ein bisschen Angst, so nah an der Küste zu wohnen, scheint nicht immer ganz so gut zu sein. Ne? Ja, da scheint eine steife Brise zu sein. Wenn das Wasser reindrückt, dann drückt manchmal auch immer was anderes. Ja, ich habe auch, das irritiert mich jetzt auch langsam. Ja, was willst du sagen? Ja. Dann kommen wir zu GC6TFPA. GC6TFPA, Fui aus 2.0 Day and Night. Und da habe ich zuerst gedacht, den kennst du doch? Ach, der ist ja hier in der Ecke. Echt? Da hat nämlich das jemand. Wusste ich gar nicht. Ja, das ist hier zwischen Bisping und Schneverding. Quasi an der Autobahn in Bering. Da hat nämlich jemand was ganz Feines gelockt. Und zwar am 8.1. hat Kiwi 14 Doppel D. Ich hoffe, das hat nichts zu sagen. Ne? Hat einen lustigen Log geschrieben. Auf unserer Fahrt, bla bla bla bla. Nun haben wir auch hier ein Smiley auf der Cacherland-Karte. Anschließend wurde alles wieder versteckt. Wie wir es vorgefunden haben, wir danken dem Owner fürs Zeigen, Legen, Pflegen des Caches. Wer Folgendes entschlüsselt, bekommt eine kleine Belohnung. Und dann kommt, ich weiß nicht, was es ist, 4i6963864. Nee, das ist Hexadezimal. Das ist das Hexa? Irgendwer hatte mir das auch schon einen Konverter gegeben. Ich hatte da auch reingeguckt, da steht irgendein Scheiß drin, das war noch nicht mal witzig oder so, das war einfach nur so, ja, warte mal, Hexadezimalkonverter, da, Hexadezimalkonverter, war das das hier? Konvertieren, der kann das wieder nicht. Das hatte ich letztes Mal, musste ich auch schon 3-4 wählen, bis ich einen hatte, der das dann auch mal langsam konnte. Finde ich jetzt auch nicht auf die Schnelle. War aber auch irgendwie nicht so. Ein TB-Code, naja, könnte auch sein. Ich muss auch gucken, wann habe ich den denn gefunden hier? Ach, am 17.05.20. Ah, nicht so langweilig wie 100 Mal TFTC. Genau, Maribi hat es gerade reingeschrieben. Da steht dann, für die, die es jetzt mal nachgucken, nicht so langweilig wie 100 Mal TFTC. Aber genauso gut. Für die Statistik ist dieser kleine Trick hier, den ich mir beim zufällig entdeckten Log abgeguckt habe. Ich fand die Idee so witzig, dass ich ihn nun auch mal ausprobieren möchte. Wer sich nun nochmal die Möglichkeit gemacht hat, das alles zu entschlüsseln, der darf unser TBs loggen. ARVBER und YZ7N1K YZ7N1K. Bin ja mal gespannt, wie oft das genutzt wird und wünsche allzeit Happy Hunting. Also denkt dran, ihr dürft das auf gar keinen Fall loggen. Der letzte Satz im Chat ist der beste. Ach ja, das gute alte, wer das liest, ist doof. Ja, ja genau. Das passt wie Arsch auf einmal. Herrlich. Ja, ob man das machen muss. Na, wir wollten es mal erwähnt haben. Ach, herrlich. Ja, also mysteriöses Log, was wünscht man sich noch mehr? So. Dann muss ich gucken, was haben wir denn hier noch? Das ist Der Weg der Magie. GC, den habe ich heute erst genommen. GC, genau. GC91VHD. GC91VHD, Der Weg der Magie. Aber ich habe ihn noch nicht angeguckt. Was ist da passiert? Das ist der Owner Vendetta 1984, der sich wohl selbst als Zaubermeister irgendwie immer bezeichnet. Nee, Professor der dunklen Künste. Da ich diesen Cache wieder komplett neu machen muss, bitte ich noch um etwas Geduld. Er wird so schnell wie möglich wieder aktiv sein. Dann hat er eine Owner-Maintenance gemacht am 5.2. Das lange Warten hat nun ein Ende. Und dann kommt am 10.2., das hat also nochmal 5 Tage gedauert, der Cache ist wieder freigeschaltet. Lieben Gruß, Vendetta 1984. Und dann am 10.2., also ja, ist der gleiche Tag. Da der Cache leider wieder verschwunden ist, muss ich noch einmal deaktivieren. Sorry. Das ist ein wirklicher Magie-Cache, der ist zack, da, zack, weg, zack, da, zack, weg. Aber das geht auch vorher schon so, ne? Am 23.10. Ja, also ist wieder da. 20. Insgesamt, wieder. Das ganze Log darunter auch noch, ist spannend. Oh Mann. Also der Mann scheint ein echtes Genie zu sein, was er so legt. Also er weiß nie so genau, ob seine eigenen Caches eigentlich da sind oder nicht. Ach, das war das, wo jemand noch schrieb, vielleicht sollte man ihn direkt mal fragen, wann terminfrei ist zum Loggen, ne? Ja, genau. Der ist also, der ist sehr, sehr gut. Eieiei. Vielleicht mal Schnut in den Gulli gehängt. Mit Schnur, achso. Ja, also er ist, ach du, die heißen alle, der Weg der Magie, ja, heißen die alle. Seine Caches heißen alle gleich. Was ist das denn? Das ist auch gut. Sechs Stück gelegt und die heißen alle identisch. Das ist, halte ich für äußerst klug. Also. Eieiei. Die liegen auch nicht weit auseinander, muss man sagen. Das ist gut, wenn du die so dann siehst, macht bestimmt Spaß auf dem Handy, um zu gucken, wen hast du jetzt eigentlich gefunden. Ne? Also sein Sohn und er sind Harry Potter-Fans, deswegen machen sie das so. 1984, wie alt ist denn das? Ich muss erst mal gucken. Na, ist 38, also, ne? Ich glaube, der Mann hat Potenzial. Ja. Ach, das ist da oben. Ja, aber auf dem Foto bei den Prima Stadtmusikanten sieht das eher aus, wenn er so ein 80-Jähriger ist. War gut, kann täuschen. Aber immerhin. So. Oh, Bild aus der Geocaching-App hochgeladen. Das hört sich ja auch gut an. Na guti. Also, magischer Cache. Jetzt kommt der magische Zauberspruch. Ne? Oh. Zack, ja. Zakia hat bei GC8GQMF Mattis Traddi zugeschlagen. Ich weiß auch immer nicht, was Zakia da so bewegt, ist mir völlig unklar. Der war einfach nur mit dem Cash, ist irgendwas, und dann hat der Owner den Disable Listing am 11.12. Erstmal Pause hier, Matti. Und am 21.01. kam dann von Zaki ein den Feindet. Viel Müll liegt hier und wahrscheinlich gemuggelt, daher weg oder doch. Zudem soll überprüft werden, ob der Geocache noch Interesse beim Owner noch hat oder nicht. Wenn der Owner noch Interesse hat, sollte er dies sehr schnell nachholen, die Wartung. Denn der Platz ist nicht so schön, hier aber man könnte auch einen anderen Platz dafür nehmen als Alternative. Also es ist nicht so, dass es mir nicht gut geht, sondern das hat er wirklich original geschrieben, das möchte ich mal dazu sagen. Und ich habe es übrigens 3-mal gelesen, ich weiß immer noch nicht, was er sagen will, so richtig. Alleine Kleider schreibt er, das Gerücht, Zaki hat den magischen Nordpol adoptiert. Vermutlich sucht er den noch, weiß er bis heute nicht, wo der ist. Also ich weiß gar nicht, warum er da so rumpöbelt. Wohlgemerkt, am 11.12. hat Matti das Ding disabled, temporary, um ihn zu pflegen. Und Zaki pöbelt am 21.01. los, also über einen Monat später. Das passt doch schon gar nicht. Ich habe bei Zaki sowieso immer so das Gefühl, dass so einmal im Monat irgendeiner so einer Puppe die Hand in den Arsch steckt, ne? So eine Handpuppe. Ja, und dann rappelt sie los und dann rennt sie durch die Gegend und keiner versteht sie. Ne? Ach, das fällt mir jetzt noch erst auf. Das NA hat er gelöscht. Stimmt, das ist. Vorher gab es noch ein Lied-Archiv, da direkt mit dieser Not zusammen. Deswegen, da war Sigibär dann auch stinkig und der ist eigentlich selten stinkig. Was soll das bitte mit das NA nach einem Monat, den der Cache jetzt deaktiviert ist? Der Owner wird ja wohl selbst schauen dürfen, wenn ein Cache ersetzt wird. Und aktiv ist der Owner auf jeden Fall noch. Und wenn ihn weniger Müll stört, soll man die Suche gleich abbrechen und nicht gleich NA loggen. Ja, das sehe ich auch so, also kann ich nur recht geben. Ja, also manchmal wirre. Ja, der ist auch wirklich immer, tja. Weiß ich nicht, also. Was den manchmal bewegt, Zakia. Ich wollte gerade sagen, also damals mit seinem Event und so, das war ja so eine Sache für sich, aber so jetzt so mittlerweile kratze ich mir öfters mal im Kopf, wenn ich Sachen von ihm lese. Mehr noch als sonst. Ja, ja. Schöne Antwort schreibt leider gerade. Zaki, wenn du Müll gesucht hast, hast du an der falschen Stelle gesucht. Das stimmt. Wobei sorglos schreist gerade, habt ihr den Kommentar von Zaki über der Cache-Frequenz gelesen? Da bin ich mal gespannt. Von der letzten Folge oder Cache-Frequenz? Zaki ist ja dahin gewechselt, nachdem ich ihm bei uns mal gesagt habe, er soll nicht mal so eine Scheiße labern, lässt er uns ja jetzt eigentlich ziemlich in Ruhe, muss man ihm erlassen. Alter. Da hat er einen umfangreichen Kommentar geschrieben. Ich muss mal so die ersten Sätze nur. Moin, ja, GC Wizard ist. Ich weiß nicht, wie man CCOL spricht. Cool, wollte er schreiben. Gut, dass die damit sehr viel machen. Eine Lob an denen. Mit dem Summit-Sache von dem Souvenir bin ich nicht so. Ist ja Geschmackssache. Hauptsache, es macht Spaß. Der Block mit den Attributen von GC.com, naja, muss das sein. Man kann ja aussuchen, was man möchte. Da können die ja ihre Tipps ja sparen. Sorry, unnötig. Und so geht das weiter. Das Lesen kriegst du ja wirklich Zuckung. Mein Gott, und so geht das weiter. Ja, ich glaube, wir haben den mal in die Shownotes. Das muss man sich wahrscheinlich in Ruhe selbst mal durchlesen. Ja. Das ist immer eine Leseempfehlung. Der Scepter soll jetzt nicht böse sein, aber spricht er denn noch so? Nein, spricht er nicht. Also, nee, der ist. Das ist jetzt auch zweite Hand, aber das klingt mir aus sehr, sehr einleuchtend, was mir Leute erzählt haben. Wenn du den triffst und so, das ist ein ganz lieber, netter Kerl. Der ist nur nicht sehr helle. Und ich habe irgendwann gehört, er hätte wohl ein IQ von 80 und das wäre das Problem. Damit bist du wohl in Deutschland offiziell behindert. Das ist aber nicht so, dass er irgendwie, weiß ich nicht, in irgendeiner Form gefährlich oder irgendwie sowas oder so, sondern ist ein ganz lieber, netter Kerl, der aber halt etwas schlicht geraten ist. Und wenn der dann noch Stress kriegt, dann wird es wirklich schlimm mit ihm. Ich weiß, wir haben ihm ja damals mal bei so einem Event geholfen. Das war echt schon sehr anstrengend. Das wollte er dann immer dicht machen und verlegen und hast nicht alles gemacht. Wolltet ihr nicht, sag ich mal, in STM? Ja, in STM 2,5 hätte ich ihm die Erlaubnis zum Erstellen von Artikeln gegeben. DSM. Nein, hätten wir sogar gemacht, wobei ich immer gesagt habe, dann muss der überarbeitet sein. Also nicht in der Form, wie er das macht. Das hat keinen Sinn. Und er ist auch irgendwie einer, der dann immer, ich weiß auch gar nicht, der dann auch gerne mal lospöbelt. Und das würde ich deswegen schon nicht veröffentlichen, weil die Resonanz fürchterlich meistens ausfällt, weil sie ihn dann natürlich zerlegen. Das ist schwierig. Als Gast im Podcast. Er war mal als Gast im Podcast beim Berufsgeocacher. Wer die Folge noch findet, ne, ich kann das wirklich nur empfehlen, sich das anzuhören. Der Berufsgeocacher versucht original eine halbe Stunde lang immer wieder Legastheniker kann natürlich, da gehe ich von aus, Interceptor, dass das dazukommt, aber das ist nur eins von seinen Problemen. Es ist nicht nur das, also das kann ich dir versichern. Mein Berufsgeocacher, falls ihr das irgendwo findet, hört euch das an. Der versucht über 30 Minuten lang Zaki dazu zu bringen, zu sagen, dass die Hamburger Cacher böse zu ihm sind. Und der sagt ununterbrochen, die sind alle ganz lieb, die wollen mir immer alle helfen. Das ist alles völlig in Ordnung. Das ist wirklich, das muss man echt gehört haben. Also das ist so, als wenn der Berufsgeocacher eine halbe Stunde an der Wand läuft. Das ist vollkommen geil. Aber der Zaki hatte ja früher mal einen YouTube-Kanal, ne? Ja. Und Zakia hat ein zweites Hobby, das sind nämlich Uhren. Ja. Bahnhofsuhren und so. Und Kirche. Und Kirche, genau. Und da hat er, ich glaube, eine Dreiviertelstunde lang über Bahnhofs-Haupt-Nebenuhren und Hauptgeläut und Nebengeläut referiert in einem YouTube-Video. Und da muss ich dann sagen, also er spricht auch ähnlich, wie er schreibt. Das war schon 10 Minuten und mehr ging nicht. Also das gibt es leider aber auch nicht mehr. Also das ist auch weg, das Video. Ja, ja. Wer das nochmal findet, es lohnt sich. Genau, es ist blutende Ohren. Er ist halt eine Marke. So, ja. Ne? So muss man das einfach sagen. Netter. Also, achso, kleiner Frag gerade, Stadtpark, toller WEG mit Klowegpunkten habt ihr. Den habe ich gebaut. Den haben wir damals als Aufmacher genommen, das ging ja damals wirklich drum. Er wollte wieder ein Event machen und das macht er in Hamburg schon immer. Und irgendwann ging da schon fast keiner mehr hin, weil im Allgemeinen verlegt er diese Events, die er macht, dreimal durch gesamt Hamburg. Und irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr. Das ist einfach so nervig, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann haben wir gesagt, wir supporten den ganzen Scheiß jetzt mal, damit er mal einmal wirklich mal ein Event richtig voller Leute kriegt. Er wollte mega werden. Na klar, aber es war von vornherein klar, dass das nicht klappt. Aber es waren, glaube ich, 120 Leute am Ende im Stadtpark. Und wir haben ihn da ja getroffen vor Ort. Der war diesen Tag einfach mal glücklich. Nee, das war schon nicht mehr Freund, der war echt glücklich. Weil die kamen und er natürlich auch der festen Überzeugung war, dass die jetzt alle wegen ihm da waren. Das ist auch okay so. Also und danach fing er an, dann hier sozusagen bei mir dann immer, hier, nimm mal das mit auf und sag mal, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt müssen wir mal bremsen, das geht nicht. Und das ist eben das Problem bei ihm, dass er nicht versteht, wo dann die Grenze ist. Der hat einen NC mit Audiostation? Ja, in Ostdorf. Das ist da, das will kein, macht keiner okay. Frei. Da werden die Koordinaten von einem zum anderen gereicht, weil alle sagen, hat keinen Sinn. Das Schlimme ist, er ist wirklich lieber der Kerl, er nervt einfach nur. Das ist das Problem. Genau, wenn die Skywalker schreiben auch, der Adventure Lab Cache von Zaki in HH stößt auch auf Begeisterung. Nee, mittlerweile wohl tatsächlich ja. Er hat also die 2, 3 Punkte, die da richtig scheiße waren, wohl beseitigt. Und seitdem soll der gut gehen. Der soll echt jetzt funktionieren. Also da waren so 2, 3 Fragen, weil die einfach nicht beantwortet waren, weil man die Frage nicht verstanden hat. Und das ist wohl korrigiert. Auch nicht schlecht. Ja, es ist... Ja, es ist manchmal schwierig. Also, er ist ein lieber netter Kerl, aber er ist halt auch anstrengend. Das ist einfach mal so, ja. Ich bin noch heute froh, dass wir ihm damals geholfen haben. Er hat einmal ein Event mit über 100 Leuten gehabt. Das wird er nie wieder haben, da bin ich mir sicher. Und er war wirklich glücklich und das war für mich das Wichtigste. Na gut. Dann kommen wir zu seinem besten Kumpel. Don Geilo hat wieder zugeschlagen. Er hat jetzt ein Video gedreht und das hat er dann in der Facebook-Gruppe bei Geocaching Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen veröffentlicht. Also ich würde mal auch dazu sagen, er hat, glaube ich, Facebook allgemein, also Facebook-Gruppen für sich entdeckt. Ja, ne? Ja, im Moment da. Wer weiß, was als nächstes kommt. Es ist so... Ja. So, das ist das, was er seine Frau gerade gefragt hat. Wo ich auch so denke... Naja, ob ich das dann auch noch auf Facebook veröffentlichen muss und das noch als Don Geilo, kann man machen. Also, ist schwierig. Oftmals, kennst du diesen Satz, dass man so sagt, wenn Leute Hunde haben, dann werden die irgendwann so im Laufe der Zeit genauso wie ihre Hunde. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn man von ihm die Caches gemacht hat, ne? Braucht man das Video nicht mehr gucken. Das passt einfach. Ne? Ja, also seine furzende Frau stellt er uns auch vor. Also es ist schon alles sehr seltsam. Ja. Dann haben wir nochmal den, finde ich ja witzig, weil gerade noch gefragt wurde, der Labcash von Zakir. Das ist älteste Pfarrerkirche Hamburg. Das ist allein schon älteste Pfarrerkirche, wohlgemerkt, Hamburg. Nicht Pfarrkirche, Pfarrerkirche, Hamburg. Ich wage irgendwie mal zu bezweifeln, dass sie so heißt, aber gut. Willkommen auf der geführten Tour durch die älteste Pfarrerkirche, aber konsequent, Hamburg. Für die Runde benötigst du einen halben Tag oder weniger. Einen halben Tag, wie geil. Circa bis T5 und D1. Circa bis T5. Wo ist denn da T5? Also da oben ist. Ja, ja. Bitte beachte die Öffnungszeiten vor Ort, da diese Runde indoor verläuft. Die letzte Station müsst ihr innen und mir kann ich jetzt nicht sehen. Ich habe das nur als Bildschirmkopie bekommen. Also er hat jetzt einen Labcache da unten in die Kirche gelegt, weil da hat er ja auch sein, den er da adoptiert hat. 544.2. Genau, 544.2. Ja. Und da hat er jetzt unten drin praktisch noch einen Labcache gelegt. Ich habe auch schon Leuten hören, die kannst auch locker von außerhalb der Kirche machen, ist auch nicht das Problem. Die Fragen waren wohl am Anfang wirklich so. Lest euch einfach mal, ich habe noch nie einen so schlecht bewerteten Labcache gesehen, den müsst ihr euch als erstes mal angucken. Ich glaube, der hat so einen Durchschnittswert von 2,3 oder so. Hier steht 2,8, ja. 2,8, gut. Also ich habe noch nie so einen schlechten gesehen. Also wirklich nicht. Die sind normalerweise, selbst die schlechten werden ja noch mit 3 bewertet, weil es egal ist. Die läuft halt ab und gut ist. Seiner ist schlechter. Liegt wohl daran, wenn man die Lok so liest, dass du einige Fragen gar nicht beantworten konntest, also weil du die Fragen so nicht verstanden hast. Das war wirklich so völlig absurdes Teil. Das soll wohl aber korrigiert sein. Also die letzten Logs lasen sich jetzt eher so nach dem Motto, nö, alles gut. Ist halt ein Zaki. Das kann man nicht sagen. Aber auch schön, dass er einen bekommen hat, ein Lab. Das ist gut. Ja, ne? Ja, ich gönne ihm das auch. Ich weiß ja auch, dass er sich freut und so, aber es ist ja schon alles immer schräg. Ey. So. Ja, dann kam heute die schlechte Nachricht. Ne? Wir kommen ja auf die 90 Minuten zu. Ja, den hatten wir aber auch schon mal, weißt du? Den hatten wir auch schon mal. Das ist nicht lange her. Das ist GC7F2CB. GC7F2CB, ja. 19.56 Uhr. Und ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich den nicht als Datenspende bekommen habe, obwohl ich den in meiner Liste habe, wo sowieso nur noch 6 oder 7 Caches drin sind. Der wurde geleakt hinten 19.11.2017. Ich glaube aber die Veröffentlichung, genau, die hat halt nochmal 6 Monate gedauert bis zum 4 Monate, bis zum 3.01.2018. Ja, reiner Willkür hat ein bisschen länger gebraucht. 19.11.2017? Ja, 2 Monate. Also nicht ganz, anderthalb. Dann wurde er veröffentlicht. Dann hat er warm und trocken 4 Jahre gelegen und ist jetzt am 10.02. von Lady Saratius, der lieben Lady, Gruß von hier auch an Agent Schmidt. Ich hatte sie auch geschrieben. FTF gemeinsam mit meinem Agenten. Später mehr. Ich finde das auch, sollte sie so stehen lassen. Das ist ein angemessener Log für so einen Cache. Ne? Nee, ist aber nicht ihre Art. Nein, das macht sie auch nicht, das weiß ich. Sie gibt sich da immer sehr viel Mühe. Eins muss ich aber sagen, sie hat die Absprache vergessen. Es gab die klare Absprache, wenn ihr das Rätsel gelöst habt, schickt ihr mir die Koordinaten und ich mache den FTF oder ich logge den erstmal als FTF. Und ihr dürft dabei neben dem Owner stehen und sein Gesicht angucken. Weil Madden kennt mich auch, der weiß, dass ich keinen einzigen Rüstig-Kinkasch mache. Das wäre zu schön gewesen. Vor allen Dingen nicht nur der, sondern... Das ist eine ganze Serie davon, ne? Ja, die hätten dann das nicht mal, aber die hätten das auf dem Event machen müssen. Weil die ganzen Norwurmstoffer, die da sich zum Event treffen, die wissen alle, was ich so vom Mystik sage, wenn ich den jetzt die FWF gemacht hätte. Ich glaube, die hätten, da hätten nicht alle überlebt. Da hätten einige sich aufgehängt. Ja, aber ich vermute ja mal, dass wir bestimmt bei Gelegenheit von den beiden nochmal hören in unserem Postfach. Nee, das mache ich nicht. Also, nee. Ja, den werde ich tatsächlich irgendwann mal hören, das ist so. Aber ich habe auch gesagt, den mache ich jetzt nicht als Zweiter oder Dritter, weil wenn das ein schwerer ist, dann habe ich so eine Restehre, wo ich sage, nix ist, den sollen erstmal 5 Leute machen und dann greife ich den irgendwann ab, dann habe ich da keine Schmerzen mit. Aber jetzt so als Zweiter oder so, da hätte ich ein Problem. Warum habe ich denn einen von denen hier von seinen gelöst? Ja, den nicht. Nee, den nicht. Ich habe mal gefragt. Ich habe die Lady mal angeschrieben, weil ich kenne sie ja nur sehr gut. Und ich habe diesmal auch extra nicht nach den Koordinaten gefragt, sondern ich habe sie gefragt, ob der denn jetzt wirklich so schwer war. Also warum das 4 Jahre gedauert hat. Weil wer die jetzt beiden nicht kennt, die Lady Saratius und ihr Agent Schmidt, die beiden sind hier so die Rätselkönige. Jetzt werden sie wieder sagen, nein, das machen wir alles in der Gruppe. Nein, das sind die Rätselkönige, Punkt. Und die hat mir geschrieben, tja, wo fange ich an und wo höre ich auf? Eigentlich hatten wir relativ schnell am Anfang die richtige Idee, aber wir haben den Ansatz nicht bis zum Ende verfolgt, weil die Lösung ein sehr weites Feld ist und die Lösung nicht sofort eindeutig ist. Wir haben etliche Ansätze gewählt und sind eigentlich immer wieder zur eigentlichen Lösung zurückgekommen. Naja, wir haben auch diverse weitere weite Felder aufgemacht zum Lösen, waren nur nicht die richtigen. Wobei ich sagen muss, dass wir die letzten 4 Jahre auch nicht regelmäßig uns an das Rätsel angesehen haben. Aber ich habe dadurch diverse tolle Mystery-Ideen gesammelt. Unterm Strich letztendlich, wenn du die richtige Idee hast, ist das Rätsel auch ganz einfach. Aber es ist ja immer. Ja, genau. Punkt, Punkt, Punkt. Also scheinbar gar nicht so schwierig, wie man denken würde. Es hat sich nur keiner rangemacht oder die richtige Idee gehabt. Wobei, wenn jetzt Lady Saratius sagt, so schwierig ist das gar nicht, bedeutet das, ich werde den niemals lösen. Ich wollte jetzt sagen, aber ich frage mich jetzt tatsächlich, warum ich den einen von ihm schon gelöst habe. Aber der war wahrscheinlich leicht. Leichter hat er eigentlich fast nicht. Nee, ist auch immerhin hier ein, was ist das? Das ist der 15.34 Uhr. Den habe ich gelöst. Vielleicht hast du ja von mir gekriegt. Das weiß ich nicht. Schwierigkeit 3, na, das geht aber ja. Die Skywalker sind auch gut. Wenn der STF und TTF genauso lange dauert wie der FTF, dann kannst du den als 5 oder 10 Jahre lang. Nee, also hier so in Ort, wenn da erstmal einer war, dann. Geht das schnell? Ja. Na gut, aber wenn jetzt einmal einer erstmal die Lösung. Ja, es fällt dann sehr auf. Aber der den Checker gehauen hat, dann ist der ja, Checker ja auch warm. Ne? Stimmt, der ist ja warm gedacht. Nein, die kennen sich auch alle. Also ist jetzt nicht so, dass Madden jetzt rumpuppen würde, wenn da einer die Koordinaten abgreift. Der weiß, dass ich die auch nicht selber löse. Der hat noch nie mich deswegen angegriffen. Ich glaube, wir fahren sogar mal Cashen vor 5, 6, 7 Jahren zusammen. Also das ist alles so, das bleibt in der Familie. Aber nach 4 Jahren gelöst. Wobei das auch einer der Caches ist, der so ein bisschen wie dieser Deep Dive ist, wo man denkt, macht das jetzt Sinn? Ja, naja, der belegten Platz von Nothing. Ja, wobei ich aber dann denke, also jetzt hat er sich das Rätsel ausgesucht, hat ihn gelegt. Ne? Und auch wenn es jetzt ein schwierigeres Rätsel ist, vielleicht hat er selbst nicht gedacht, oh, da geht ja gar keiner bei, das ist doch zu schwer. Ich meine, dann. Nee, glaub mir. Also okay, gut. Also guck dir mal an, was er gelegt hat. Und das ist ja nicht der Einzige, der so ist. Also das hat schon... Das System, ne? Ja, also System ist jetzt übertrieben. Es ist jetzt nicht so, dass er darauf anlegen kann. Nein, dafür ist er nicht der Typ. Intern wahrscheinlich irgendwie so einen kleinen Wettbewerb gemacht oder so, ne? Weiß ich nicht, kann sein, aber auf jeden Fall sind die sind alle der 1534, hast du gesagt, hast du gelöst? Mhm. Der ist ja nur D3. Wieso ist denn der 1536 nicht drin, wenn ich auf seine Mysteries klicke? Das ist ja komisch. Genau, 1534 habe ich ja auch. Aber auch den, wenn du mal guckst, den haben auch nicht viele. Mhm. Also ich weiß hier, wo habe ich, bei uns auf dem Berg, beim letzten Event hatte ich mit jemandem gesprochen hier aus der Gegend. Und die sagten, ich hätte. Bist du noch da? Und die sagten zum Beispiel, die hätten intern mal irgendwann so, weißt du, der eine legt ein Mystery und der nächste sagt, oh, da lege ich noch einen drauf, der ist noch schwerer, ne? Die haben sich so. Ach so, nee, das ist hier aber nicht. Nee, so, das und das, sowas so. Gibt's ja manchmal, ne? Dass du dann so knackige Dinge, wo die beiden Owner dann auch sagten, wenn du eine Frage hast, dann melde dich einfach, wir wissen, den können nur ganz wenige lösen. Ne? Und den sollen die Leute euch finden, wir geben einen Tipp. Ne? Ich so. Guck gerade rein, ich weiß gar nicht, von wem ich die Koordinaten habe. Ich habe den selbst gelöst. Ja, ich natürlich auch, aber irgendwer hat mir bestimmt geholfen. Du hast auch noch nie etwas selbst gelöst. Doch, ich löse die selber mit den Puzzles und so. Die mache ich nämlich gerne. Ja. Ich will gerade mal gucken, ob er noch so einen hat. Es war nämlich eine Zeit lang zumindest mal, aber jetzt haben die alle schon Funde. Er hatte nämlich mal zwei, aber wenn ich da hingehe, auf seinen Namen, mhm. Das verstehe ich, verstehe Groundspeak manchmal auch nicht. Und dann ist das doch ein Mystery-Cache, oder nicht? Moment, da stehen 19 Mysteries und da drücke ich drauf und dann kriege ich hier 5 nur angezeigt. So, 19 nee, Mysteries? 3, 6, 8 kriege ich nur angezeigt. Ach, gefunden kriege ich nur angezeigt. Aktiv oder Archiv. Nee, das brauche ich gar nicht. Alle will ich doch haben. Nee, ich kriege die nicht alle angezeigt von ihm. Ich kriege auch nur 11. Ja, das ist ja komisch. Guck mal, der ist so gut, der versteckt die sogar noch. Das ist doch nicht normal, oder was? Nee, das ist ja echt komisch. Warum ist denn das so? Lieber Chat, könnt ihr das auch machen? Also wir klicken jetzt auf Madden drauf und dann gibt es da ja das Geocaches und da steht dann unter Geocache und Mystery Caches 19. Jetzt klicke ich auf diesen Mystery Cache drauf und dann kriege ich hier 3, 6, 8 angezeigt. Und ich kann auch hier Filter zurücksetzen, was ich will oder wieder, das geht nicht. Clear All? Ja, ich kann oben Clear All sagen, aber dann kriege ich alles angezeigt. Das ist ja völlig sinnlos. Ich habe auch 11. 11? Ja, 11. So viel kriege ich nicht. Du hast wahrscheinlich welche auf Ignore oder so? Ja, aber dann müsste ich sie doch an der Stelle trotzdem, Ignore siehst du halt nee, nicht, ne? Das ist komisch. Das ist ja sehr seltsam. Der Aktiv oder Archiv kann ich da oben noch wegklicken. Ich habe jetzt eben mal alles resettet und habe gesagt, nur jetzt und dann nur noch New Mysteries und sind trotzdem wieder nur die 11, die vorher auch da waren. Man sieht keine archivierten Caches mehr, kann das sein? Ja, das wirkt tatsächlich so. Die auf der Ignore werden nicht angezeigt. Okay. Aber das ist aber sehr inkonsequent. Also das finde ich ja sehr scheiße. Aber hier sind die Archivierten, das sieht man gar nicht mehr, ne? Ja, aber guck mal, ihr seht alle 11. Siehst du? Ich sehe nur 9. Und die Rest habe ich dann auf Ignore gepackt. Okay. Aber ich sehe allgemein, 52 hat er. Und ich sehe aber keine 52. Jetzt schreibt Stellinger, der Archivierte sieht man die scheinbar ja nicht, weil sonst müsste es ja 19 sehen. Also das ist ja seltsam. Ich sehe hier keine archivierten Caches mehr. Dr. Ringding sieht 19, sagt er. Das ist ja schräg. Oh, da gibt es noch ein Feld Filters. Ja, aber da ist bei mir nichts gesetzt. Alle Caches, aktive, deaktivierte, alle. Ja, ne, habe ich auch. Ja. Jetzt bin ich aber echt etwas irritiert. Aber wo ist denn hier der Status? All. Hidden by Many. Das verstehe ich nicht. Aber hier ist kein Punkt mehr mit archivierte Caches. Das Archivierte kann man nicht mehr an- und ausklicken hier irgendwie. Das ist gar nicht angeboten. Das ist ja sehr seltsam. Haben Sie die ganzen. Naja, aber wenn du jetzt die Archivierten nicht mehr siehst, ne? Das ist ja fast so, als wenn du quasi die sperrst für neue Logs. Aber wieso kriegt dann hier wieder Dr. Ringding 19 angezeigt? Auch bei meiner eigenen Statistik. Jetzt muss ich Guck mal, die anderen Statistik kriegen 28 angezeigt und Dr. Ringding 52. Hat Dr. Ringding einen anderen Browser oder was? Meine Geocaches. Das ist ja völlig schräg. Also diese Suchfunktion bei Groundspeak ist ja schlechter Scherz oder was? Selbst bei mir. Ich sehe meine archivierten eigenen Caches nicht mehr. Das ist ja völlig behindert. Was ist denn das für ein Dreck? Ja, das ist ja völlig absurd alles. Wenn ich da mal reingucken will, so aus Nostalgiegründen, das ist ja doof. Das ist die Suche seit einem halben Jahr, die ist scheiße. Ja, die war vorher auch nicht besser davon. Also schlechter kann man die eigentlich nicht mehr merken. Ja, aber ich frage mich, wieso denn Dr. Ringding mehr angezeigt kriegt. Ja, Mystery Caches, 19 Stück hat er. Und wenn ich draufklicke, ja, wie gesagt, kriege ich hier 9. Nicht mal das. Also, das ist ja ein Witz. Aber ist das schon ein halbes Jahr so? Das kann ich mir. Und ich habe hier auch nichts eingestellt, irgendwie irgendwelche Browser-Plugins oder irgendwas. Habe ich alles gar nicht. Ja, ich auch nicht. War Oktober, ja. Cannot view Geocache found or give it hin. Das ist ja völlig scheiße, ehrlich. Leider kann seine wieder sehen. Das ist ja lustig. Also ich kann vielleicht nichts mehr sehen. Nee, der Filter gab das da oben auch nicht her. Neben der Suche steht da noch so ein Filterfeld. Nee. Aber dass ich jetzt nur 9 kriege, dann passt doch das alles hinten und vorne nicht. Das ist doch alles Murks. Das ist doch wirklich Murks. Also kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Okay, haben wir noch nebenbei festgestellt, wollen wir die Leute nicht zu Tode langweilen, aber guckt euch mal die Suche an und guckt mal nach Caches, wie viele die Leute angeblich haben und wie viel angezeigt kriegt. Und das passt nicht zusammen. Das ist ziemlich dämlich. Ja. Und auch die Idee, dass die eigenen archivierten Caches nicht mehr zu sehen sind, finde ich jetzt auch ein bisschen dämlich. Aber ja. Das verstehe ich überhaupt nicht, was das soll. Also, da komme ich nicht mehr hinter. Ja, siehst du, haben wir das auch mal aufgedeckt. Uns werden die Daten geklaut hier. Wir haben einen Datenleck bei Groundspeak aufgedeckt. Ja. 1534 hattest du korrigiert, sagtest du, ne? Ja. Ich gucke jetzt gerade mal den Link, den Ferrari Girl da gepostet hat. Das sieht schon besser aus. Da kriege ich alle zu sehen. Ja. Ja, das stimmt. Da kriege ich 43. Für die Leute, die das jetzt nicht wissen, über die Funktion geocaching.com/sieg/nearest.aspx /U=Maddie. Oder welcher auch immer. Ja, welchen User man immer haben will. Oh, Tina wurde heute tatsächlich immer ständig getrennt. Das ist ja erstaunlich. Ja, das liegt bestimmt an diesem Cache, der da vor der Werkstatt liegt, den ich nicht gut fand. Vielleicht, also gute Scheidungsanwälte kennen wir sonst auch, ne? Ja. Wenn sie immer getrennt wurde heute. Ja, das geht gar nicht. Also nee, da sieht man die noch, so über die Seite. Guck mal, das funktioniert. Das ist ja wirklich, also, aber trotzdem echt schräg, oder? Das, also. Ja, ja, aber das habe ich auch nicht mitbekommen, wirklich. Also gab es dafür Newsletter oder so? Kann ich mir nicht erinnern. Wahrscheinlich, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja. Ist aber echt oldschool. Ja, macht nichts. Oldschool ist meistens viel besser. Interceptor ist mit Windows 10 und Firefox unterwegs und kann alle seine archivierten Caches sehen. Ah, vielleicht muss man die Seite auch, du kannst ja auch noch die Seite umstellen, der ändert sich auch noch über was. Hm. Ja, gut. Na gut, guckt sie euch an, ist eine komische Ansicht, vielen Caches, warum, weiß der liebe Gott alleine, wir wissen es nicht. Genau, und wenn ihr so richtig oldschool archivierte Caches gucken wollt, könnt ihr auch richtig, also so richtig oldschool geocachen. Hast du schon mal richtig oldschool geocached? Ja, ja. Ne? Ich habe tatsächlich auch schon mit Karte und Kompass, war ich schon mal geocachen. Ja, doch. Denn die Bergbrüderschaft Gaia e.V. hat mich jetzt in der Pandemie für sich das Geocaching entdeckt. Und die haben 3 Touren geplant. Und ganz unten in ihrem Vorstellungstext steht, für alle, die nicht gern mit der Technik arbeiten oder die lieber oldschool arbeiten möchten, haben wir auch Geocaching-Touren so geplant, dass sie mit Karte und Kompass unterwegs sein können. Und ich dachte bisher mal, Geocaching geht nur mit Koordinaten. Außer Letterboxen, ne? Ja, stimmt. Ja, aber sie haben halt beide Varianten, glaube ich, eingebaut, ne? Ja, ja, sie haben beides eingebaut, ne? Das, oh, ich lese gerade, Tina schreibt, also gestern ging das noch alles, jetzt sind die Archivierten weg. Also ich habe das Gefühl, dass das unterschiedlich ausgerollt wurde. Oder irgendwie, weiß ich eigentlich auch nicht, oder wie du das eingestellt hast. Ich weiß auch nicht. Ja, also egal, Karte Kompass. Ja, Karte Kompass. Also während man nach Gaia kommt. Nee, Gaia nicht. Doch, Gaia heißt der Verein, genau. In Gaia. Der kann mit Karte Kompass geocachen. Sollte man mal erwähnen. Ja, mal was anderes. Wo finde ich meine? Ich gucke gerade im Hintergrund da. So. Gaia, Gaia, Gaia. Dann haben wir noch, au, das müssen wir wenigstens noch verkünden. Da haben wir endlich mal, da haben wir 6 Mal gewartet, bis unser Podcast dran ist, um es dann zu verkünden. Ich sehe übrigens meine Archivierten auch alle noch. Liegt aber daran, dass die Seite bei mir auch über diese komische ASPX-Seite läuft. Ich vermute mal, du kannst doch deine Seite auf die neue Ansicht umstellen. Dass es daran liegt? Ja, es wird mir immer angeboten, doch irgendwo steht doch dann, oh, hier, geil, sieht viel besser aus, nimm das. Und das habe ich dann wieder weggeklickt, weil da finde ich überhaupt nichts mehr drin. Ah, irgendwo, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, irgendwo, ja, ja, ja. Genau, ganz, ja, ganz oben sogar. Eine updated Version of this page is available. Go to the new dashboard. Ja, einen Scheiß werde ich tun. Auf keinen Fall gehe ich dahin. Naja, komme ich nicht wieder zurück. Ja, okay, okay. So. Ja. Meine Stimme wird auch schon langsam schwierig jetzt. Genau, und weil sie extra auf uns gewartet haben, fast auf den Tag genau, hauen sie nochmal schön einen raus, ne? Wer noch nicht hat, der kann nochmal oder so, oder diesmal einen schönen Dreier oder wie auch immer. Flotten Dreier. Es gibt einen virtuellen Dreier. Und zwar werden wieder virtuelle Caches rausgehauen. Man kann sich bewerben bis zum 26. Februar und dann wird rein zufällig ausgewählt unter 4000 zahlenden Geocachern, wer einen erhält. Ein virtuellen oder? Ja, genau. Ja, also 4000 hauen sie dann raus mit geografischer Verteilung. Das heißt, also Deutschland kriegt wieder 2500 davon ab. Ne? Das muss man auch nicht verstehen, was sie da vorhaben, ne? Nee, aber das haben wir das letzte Mal ja auch schon irgendwie über so einen geografischen Code verteilt und ich weiß nicht, ich fand das schon relativ, also sind relativ viele aufgeploppt so in der Region, wo ich denke, wenn es 2.500 oder wenn es auch, da waren es auch 4.000, glaube ich, weltweit sind. Ja. Dann ist das komisch verteilt. Ich verstehe schon nicht, warum sie diese virtuellen jetzt wieder rauspoolen. Jetzt haben sie noch die Lab-Caches. Also das ist mir nicht so vollkommen klar. Ja, das stimmt. Das wäre doch viel einfacher. Also ich habe mich auch auf dem virtuellen beworben, weil ich auf dem Berg einsetzen will. Ja. So, da fehlt einer, da muss einer hin. Ja, aber da gibt es ja sonst Lab-Cache, reicht ja auch. Also, ja, da gibt es auch schon ein paar virtuelle von so komischen anderen Plattformen. Ne? Ach so, ja. Gibt es noch eine andere Plattform? Ja, von diesen komischen, von den Pferden, von der Polizei. Ne? Ja, hier, grüne Hölle. Genau. Na gut. Also genau. Wer einen virtuellen haben möchte, es gibt wieder welche bis quasi 26. Februar bewerben, vielleicht aber früher machen. Ne, wer zuerst kommt, der malt zuerst, nicht, dass dann irgendwelche Leute schneller sind aus Hannover und dann neue abkriegen. Mein Dr. Geld. Ringding hat recht, du willst einen auf den Berg setzen, das geht doch ganz einfach. Ja, aber es sind immer viele Leute, ist auch ein bisschen peinlich. Ja, aber wenn du die Hose eh schon aus hast, ja, dann ist es also so, ich weiß ja auch, wie man schnell angelt. Ne? Also vielleicht kann man auch schnell. Ich muss mal so am Rande erwähnen, weißt du, mein Plan war heute eigentlich, wir machen nicht ganz so lange, weil ich muss morgen Fäden ziehen lassen beim Dr. Opfittelacher. Ich hatte beim Blick auf den Plan gedacht, auch heute wird es mal eine Winterrunde. Ja. Ne? Ja. Also ich weiß noch nicht, der Podcast, der wird erst morgen Abend rauskommen, weil vorher schaffe ich das gar nicht, weil wie gesagt, ich muss morgen Viertel nach beim Zahnchirurgen sitzen und meine Drähte da rausziehen lassen. Machst du das mit der Angel? So aus 12 Meter Entfernung? Das wäre bestimmt auch lustig. Ich weiß noch nicht mal, was der das macht, weil da hat irgendwo ist noch so eine weiße Stelle, sieht fast aus, als wenn ein Stück Knochen da festgesetzt hätte, sich gelöst hätte. Also das wird noch schlimm wieder. Ja, das läuft jedes Mal so aus dem Ruder. Vorher heißt es immer, ist kein Problem, der ist völlig gerade, den ziehen wir da so raus, da brauchen sie nicht extra eine Vollnarkose machen. Ich sage, ist mir egal, ich möchte Vollnarkose. Ja, aber das ist auch teuer, wollen Sie nicht lieber. Ich sage, ist mir egal, mache ich, zahle ich, ist mir echt egal. Und nach der OP war der Zahnchirurg, der reinkam in den Aufwachraum und sagte, Gott sei Dank hatten wir eine Vollnarkose, hätten wir sonst nie da rausgekriegt. Da hat er den in 6 Teile zersägt. Den gerade sitzenden Zahn, den er mal eben so rausziehen wollte. Ich möchte bei solchen Sachen auch eigentlich gar nicht wissen, was die da immer so machen. Ja, ich auch nicht. Ne? Leider spüre ich es aber immer noch nach einer Woche, sei da zu deutlich. Naja. Genau. Ein Tipp haben wir immerhin. Der Stellinger hat es gemeldet. Der puzzellose Solver geht wieder. Zumindest im Moment. Wer weiß, wie lange. Noch. Ja. Wer noch was zu lösen hat, sollte sich beeilen. Genau. Und dann kommen wir zu den. Wie ich mal lachen muss, ist, ich bin so froh, dass wir einen eigenen Kanal genommen haben. Wie gesagt, bei MixLR hätten wir jetzt schon wieder ein Problem mit den 3 Stunden. Ja, ganz knapp. Ne? Ja, und wenn wir drüben bei der Dings gewesen wären, PodWG neu, dann wären wir jetzt schon wieder mit den Zuhörern knapp. Es wäre immer alles knapp. Alles knapp. Und Marie schreibt gerade, es geht schon wieder nicht mehr mit dem Solver. Oh nein. Ja. Naja, wir haben es immerhin gemeldet. Ja. Ging mal wir kurzfristig. Haben es halt nur einmal im Monat, da ist das ein Problem. Vielleicht müsst ihr ab und zu mal probieren, so einmal die Woche, irgendwann geht er mal wieder kurz. Ne? Ja, genau. Scheiße. Naja. Ja. Dann hast du noch Cash-Tipps. Genau, diesmal. Ich habe tatsächlich 2 Cash-Tipps. Du hast gar keine, du Lusche, ne? Nee, aber das ist auch, ich mache immer so Kackdosen. Ja, so, aber im so Moment. Filmdosen mit Minion-Beklebung und so. Bei dem Wetter im Moment ist aber auch wirklich, macht auch keinen Spaß loszuziehen. Das muss ich auch sagen, ich bin auch nur sehr bedingt unterwegs. Deswegen habe ich nur 2 Stück. GC9ABAN. GC9ABAN. Der heißt einfach Mülle. Ist er aber gar nicht. Guck, ist wieder von Systemsprenger, sehe ich jetzt erst. Du siehst, sie liegt eigentlich, auch wenn ich sonst an ihrer Kommunikation nicht so überzeugt bin, sie liegt aber echt schöne Caches, also ohne Wenn und Aber. Den fand ich auch wieder sehr süß. Aber vielleicht hat sie mittlerweile verstanden, einfach mal den Schnabel halten, Dose legen, ne? Ja, aber vielleicht sieht sie es auch einfach anders. Also mein Gott, solange sie mich da nicht so irgendwie weiter kontaktiert, ist ja alles gut. Genau. Habe ich da jetzt keine Schwierigkeiten mit. Auf jeden Fall hat sie wieder sehr schön gelegt. Der heißt Mülle, das ist auch das Thema, da direkt daneben ist die, was ich weiß gar nicht, was das ist, so eine Müllannahmestelle in Nendorf. Kommt man gut hin, kann man gut parken. Zum Cache ist es dann auch nicht mehr weit. Und der Cache ist einfach, der ist nichts herausragendes, aber der ist einfach niedlich gemacht. Das ist wieder so einer, wo man dann so davor steht und denkt, oh Mensch, das ist ja süß. Also das muss ich sagen, hatte was. Das ist ja gar nicht mal so weit weg von hier, da werden wir bei Gelegenheit auch mal anhalten. Ja, ja, da kannst du, da wirklich, den hast du auch in 10 Minuten erledigt. Das ist einfach was Niedliches. Er ist allerdings, wenn du jetzt an deine Kleinen denkst, ne, musst du einfach nur hinter ihnen stehen, der hängt so an der Schräge. Da kann man hingehen, das ist noch nicht mal so rutschig, obwohl es erst so aussieht, ist es gar nicht, kommt man gut hin. Ja, ich weiß das sogar, ja, das Gewerbegebiet kenne ich sogar da, alles klar. Ja, ist ein bisschen, genau, bisschen geht, Hang runter ist da genau, auch. Genau, es geht richtig einen Hang runter. Also deswegen, ja, da einfach nur ein bisschen vorsichtig sein, dann hast du aber kein Problem. Also das ist nicht so, dass da rutschig wäre, da kommt man gut ran. Okay. Und der zweite ist der GC9H6KZ. GC9H6KZ, also KZ ist irgendwie... Ich finde das immer schwierig. Ja, es ist also, immer schwierig. Es fehlt einem immer sofort irgendwie, was ich ahne. Es ist, ja. Luftikus heißt der. Oh, eins geht schon nicht mehr, schreibt Stellinger. Bestätigen sich das auch gerade gegenseitig. Luftikus heißt der. Ach doch, das ist auch nicht zu viel Spoiler. Den hast du doch schon verdingst. Genau, ja, den Spaß hat man ja trotzdem. Wer das gucken will, kann sich auf TikTok angucken. Wer keinen Spoiler haben will, der hört jetzt ein bisschen weg und guckt sich das auch, um Gottes Willen, nicht auf TikTok an. Da ist es nämlich ganz so auch nicht. Ist einfach so, normalerweise ist ja oben, hängt das Ding im Baum, hakt man aus, holt runter oder schreibt, hängt, holt sich runter oder schreibt und hängt ihn wieder hoch. Gute Formulierung. Und in dem Fall... Ja, muss man praktisch mit der Angel nach oben, aber das Ding auch nach oben rausziehen. So, noch genauer will ich es nicht beschreiben. Und man muss auch wirklich genau zielen, um den wieder zu versenken, weil bei Wind wird es dann nochmal doppelt interessant. Das ist aber an der Stelle, wo grundsätzlich niemals jemand kommt, außer wenn ich da cachen gehe. Also ich bin da mit Heike hin. Du musst, ich weiß jetzt nicht genau, ich sag mal, 1 Kilometer laufen. Da willst du mit dem Auto echt nicht hinfahren. Jedenfalls nicht freiwillig. Also einen Kilometer musst du etwa laufen. Und das war da so matschig, also da war kaum hinzukommen. Da sind wir echt, da mussten wir schon kämpfen. Und dann sind wir da und wollen gerade loslegen. Ich gucke zur Seite, ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Mitten am Arsch der Welt. Mutter, Vater und 3 Kinder, kleine. Und noch ein Hund. Arbeiteten sich, also die kamen da ja genauso schlecht durch. Da war überall das Wasser stand, ne, durch diesen vielen Regen im Moment. Also unfassbar scheiße. Aber jetzt auf der Karte sieht es doch fast so aus, als wenn du da irgendwie bis 200 Meter vorher, sag mal, 50 ja, stimmt. Doch, wenn du aus dem, ja, also wenn du aus dem Dorf kommst, kannst du bis 200 Meter ranfahren. Ich weiß aber gar nicht, ob du die Straße benutzen darfst, da gehen auch viele spazieren, da machst du jetzt echt keine Freunde. Ja, könnte also, landwirtschaftlicher Verkehr sein. So ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also könnte sein, dass man sogar bis dahin fahren kann. Dann wären es so 200 Meter, aber da geht normal kein, das ist wirklich schon abgelegen. Und wir waren auch morgens da und es regnete und es war alles nicht schön und trotzdem kam diese Familie, war auch die einzige, die wir da gesehen haben. War schon sehr seltsam. Also auf jeden Fall, den finde ich, das war der erste Bildthema, dem ich echt einen Favoriten vergeben habe, weil ich den einfach, es war mal eine anders umgesetzte Idee, die ich auch echt cool fand. Ich war froh, dass ich Heike dabei hatte, weil die begriffen hat, wie es überhaupt gehen soll. Ich habe da erst gestanden und gedacht, was will der jetzt von uns? Und dann kam Heike auf die richtige Idee. Naja, aber es ist ja immer ganz gut, wenn es darum geht, dass man irgendwas von oben rein und oben wieder raus und heißt, dabei ist ja ganz okay eigentlich. Also wenn man heute unseren Podcast übrigens auseinander nimmt, ne, so ohne Inhalte dazu, dann... Das wird schwierig, ja. Ich weiß nicht, ob wir den bei Apple hochgeladen kriegen, gucken wir mal. Ja, die gehören ja nicht rein, deswegen, ich schreibe immer so alles gut. Nee, also die beiden kann ich doch durchaus empfehlen, das waren ganz nette. Ja. Wo im Moment auch schönes Cachen ist, immer in der Nähe von Wasser... Ja. Wann waren wir denn los, als ich das Video mit den nassen Füßen gemacht habe? Jetzt am Wochenende. Und fucking fassbar abgesoffen, die Aue hier. Also das ist ein Flüsschen, wie breit ist sie sonst? 2-3 Meter? Jetzt ist sie so 30 Meter breit. Also die ist auch so gedacht, ne? Da gibt es Überlaufflächen und alles. Aber da, wo man normal die Brücken so nimmt, selbst die Brücken, da steht das Wasser bis fast zum Holz oben ran schon. Also das ist echt hart. Ich habe die Tage hier aus dem im Pietzmoor warst du ja auch schon mal, ne? Einmal im Quadrat laufen. Habe ich ein Video gesehen, ich meine, im Moor ist das ja immer nass, ne? Aber da lief quasi das Wasser auf kompletter Länge aus diesen riesen Torfstichbecken raus. Ja, das kann man vorstellen. Also wirklich gefühlte 60, 70 Meter lange Wasserfälle. Und wir haben hier kurz vor Schneeverdingen so ein altes Toteisloch. Das war jetzt die letzten 3 Jahre, da war immer Wasser drin, jetzt war es komplett trocken und jetzt ist das Ding komplett übergelaufen wieder. Also ja, ich glaube, Wasser haben wir genug. Über Grundwasser oder zumindest, dass der Boden zu trocken ist bis in die Tiefe, ich glaube, das hat sich erledigt jetzt. Also jetzt kann ich das auch langsam nicht mehr glauben, das ist ja absurd. Irgendwo hatte ich auch gehört, es gab noch nie so viel Regen im Anfang des Jahres wie jetzt oder so, oder zumindest seit 1990 oder irgendwann, naja, wie auch immer. Das kann ich mir auch vorstellen, weil ich wirklich gefühlt 3 Wochen lang jedes Wochenende nur in einer Jogginghose auf dem Sofa saß. Brauchst nicht raus bei dem Wetter mit den Kindern. Jetzt Dr. Ringding wird jetzt keck hier oder was hier? Welche Inhalte? Ja. Nein, Kleider, den pumpe ich ja mal regelmäßig ab. Ne? Den Pornobrunnen. Den Pornobrunnen, damit das Glitzerwasser da im Sommer noch schön sauber ist. Ne? Aber es ist tatsächlich hier im Garten auch nach Jahren mal das erste Mal wieder das Wasser stand im Garten. Das hatte ich auch schon nach Drainage liegen ein paar Jahre nicht mehr. Da haben wir Glück, wir haben Kiesboden, das läuft alles da unten weg. Hier in der Heide läuft nichts weg, ne? Hier wird alles aufgefangen. Ja, bei euch läuft ja sowieso, da schaffen ja nicht mal die Frauen wegzukommen, das kenne ich. Ja, stimmt. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles geschafft. Ja. Die Aufnahme hat gehalten, war jetzt nur einmal weggeflogen am Anfang. Noch 89 Minuten, rechtzeitig. Gerade noch rechtzeitig abgebrochen jetzt. Genau. Ja. Das nächste Mal müssen wir gucken. Müssen wir gucken, was ist das hier? 1, 2, 3, 4. Ja, da auf jeden Fall nicht. Gott sei Dank war das jetzt eine kurze Folge heute. Genau. Also es ist ja genau in 4 Wochen quasi wieder der 10. Ja, das wäre am besten. Da geht's aber definitiv nicht. Oh. Da hat Frau Tapir Geburtstag. Oh. Das ist nicht so gut. Ne? Da müssen wir mal gucken irgendwie. Ja, müssen wir halt am 17. nehmen, mal gucken. Ja, ja, ja. Weil da ist nämlich dann, feiern kann man ja eh im Moment nicht wirklich viel, aber da sind Festwochen bei uns. Erst die Frau, dann ich und dann, ja. Oh, ja. Bei mir ist nur Heike hat eine Woche vorher, deswegen passt das da auch nicht. Also 17. wäre dann schon so der. Ja, ja, da schauen wir mal. Kurz vorm Urlaub, das ist gut. Ja, ja. Genau, das hauen wir aber nochmal durch die Kanäle, wie sonst auch. Ne? Ja. Und ja, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Es sind ja noch unheimlich viele Leute da. Wir müssen jetzt auch mal vorlesen, wer noch da ist. Wenn wir schon mal alle vorlesen, die am Anfang dabei sind, hauen wir jetzt nochmal raus hier. Jetzt ist 7MED2 da. Jetzt bist du gerade weg. Wieso bist du heute immer weg? Ich bin heute immer weg? Ja, jetzt bist du wieder da. Weg ist er. Nee, ich bin... Iti Bacht-Fan ist noch da, Ferrari Girl ist da, Fear Noctis ist noch da, Gleiter 74, Kraftzahl, Grelli Hoya, Interceptor, Captain Kriegstrom, Lucky Joe, Maribi, Mika, der Sauerstoff, Sorglos 02, Stellinger, Tidol und Wolf 382. Es wurden noch ein paar mehr. Die oben hörte man jetzt eben nicht. 7MED2 hörte man noch, da kam Biane und dann kamen die Skywalkers, Dr. Ringding und dann hast du es wieder aufgesetzt. Du warst so ganz kurz weg. Ja, ja. Schauen wir mal, wie es eine Aufnahme ist. Unser Server wird ja wohl nicht zickig. Oh, guck mal, Hoya ist sogar noch wach, schreibt er. Und Hoya noch wach, das stimmt. Und keiner hat zwischendurch mal geklatscht. Das ist ein Bot. Sonst kann das nicht sein. Ja, dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Ja. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und denkt dran, Karten schreiben immer mit Nord- und Ostkoordinate. Oder Süd- und West, je nachdem, wo ihr seid. Ne? Das würde ich allerdings auch so sagen. Und genau, Karten schreiben ist immer gut und kommentieren. Ne? Genau. So, und dann hauen wir mal weiter mit dem Rätsel-Event bei OC. Sie sollten OC erwähnen. Sie sind opencaching.de. Aber und da gibt es auch das Rätsel-Event. Da wendet ihr euch an Mika. Er hat nicht mal geschrieben OC, sondern nur okay, weiter mit dem Rätsel-Event. Ne? Ja, er wollte OC schreiben. Achso, da hakt die Tastatur wahrscheinlich immer. Ne? Alles klar. So, macht's gut, Leute. Jo, bis dann. Ciao. Ciao. So, jetzt mal hier Stopp. Und jetzt muss ich auf den.